unbegreiflich, was da vor sich ging. Wie konnte es sein, dass niemand den Niedergang aufzuhalten vermochte, niemand seine Ursachen zu begreifen schien? Die Erzählung von der jüdischen Weltverschwörung, anfangs von fast allen belächelt, entfaltete in der allgemeinen Ratlosigkeit ihr übles, verführerisches Gift. Warum es mit der Wirtschaft, trotz aller Kraftanstrengungen und Sparmaßnahmen, kontinuierlich bergab ging, war tatsächlich nicht leicht zu begreifen. Bis heute konkurrieren selbst unter Volkswirtschaftlern diverse Erklärungsversuche, welche Ursache in dem ganzen Bündel von Gründen und Auslösern die wichtigste war. War es die überproportionale Abhängigkeit von Amerika? Die strukturelle Überschuldung? Die überzogene Deflationspolitik Brünings? Die Rationalisierungsmanie in der Großindustrie? Die Überproduktion? Die Schutzzölle in der Landwirtschaft und Großindustrie? Das überstrapazierte Sozialsystem? Die Verflechtungen der Schwerindustrie, die einen kontrollierten Produktionsrückgang unmöglich machten? Die Wirtschaftslenker, ohnehin ein beschönigender Begriff von kurioser Naivität, befanden sich im Blindflug, wie man heute so gerne sagt. Eine besonders schöne Beschreibung dafür lieferte der Wirtschaftshistoriker Harold James am Beispiel der Preispolitik der Großkonzerne. Die Industrie habe einen derart hohen Konzentrationsgrad erreicht, dass sie sich nicht länger der Wirklichkeit des Marktes aussetzen mochte. Man war mit seinem Latein am Ende. Wie sehr, offenbart die Rundfunkrede des frischgebackenen Reichskanzlers Kurt von Schleicher. Er hätte seine Bürger am liebsten zurück aufs Land geschickt. Der tiefere Grund für die Not Deutschlands und der Welt, verriet er am 15. Dezember 1932 den Hörern, liegt darin, dass zu viele Menschen die Verbindung mit dem Boden verloren haben. In Großstädten zusammengeballt leben und damit von jeder Wirtschaftsveränderung stärker getroffen werden als der Mann auf der eigenen Scholle. In dieser Atmosphäre der Rat- und Hilflosigkeit hatte der Hass seine große Chance. Der Jude wurde als Gegenbild des völkischen Arbeiters gezeichnet, als ein Mensch, der nicht schufte, sondern auf krummen Wegen sein Schnäppchen mache, ob im Antiquitätenhandel oder als Großbankier. Auch er war eine mythisch zurechtmodellierte Figur. In der NS-Wirtschaftstheorie stand er für das raffende Kapital, das dem schaffenden Kapital an die Gurgel gehe. Das raffende Kapital lebe von anderer Leute Arbeit. Mühelos und blutsaugend bereichere es sich durch Zins und Zinseszins. Während der Deutsche seine Erfüllung in der ehrlichen Arbeit als Dienst an der Gemeinschaft fände, sähe der Jude Befriedigung nur im Mammonismus und Materialismus. Diese Klischees waren beileibe nicht neu. Sie gehörten zum Repertoire traditioneller Mentalitätszuschreibungen, seit viele Juden im Mittelalter ausgeschlossen aus den Handwerkerzünften und ferngehalten vom Landerwerb sich auf das Kreditwesen und den Handel verlegen mussten. Ihr Geld wurde mit Freuden begrüßt, ging es aber ans Zurückzahlen, brach regelmäßig der Hass aus. Der gutmütige, ehrliche Deutsche, der auf den verschlagenen Juden hereinfällt und durch Wucherzinsen in den Ruin getrieben wird, gehörte zur Standarderzählung, mit der sich gescheiterte Existenzen liebend gerne zu Betrogenen erklärten. Aus dieser Kernerzählung mendelte sich über Jahrhunderte ein ganzes System mentaler Zuschreibungen aus, die man als typisch deutsch oder jüdisch charakterisierte. Hier das Gutmütige, Herzliche, Ehrliche, dort das Listige, Empfindungsschwache und überzüchtet Intelligente. Dass es sich dabei allzu offensichtlich um eine trostreiche Weltsicht für Dumme und zu kurz gekommene handelte, konnte nicht verhindern, dass sie in Zeiten von Angst und Sorge dennoch immer mehr Attraktivität gewann. Dem Juden, so Hitler, fehle jeder schöpferische Ehrgeiz. Er sei dazu verurteilt, als Parasit am Körper der schaffenden Rassen zu schmarotzen. Jede Gegenrede prallte an solchen Argumentationsfiguren ab. Es nutzte nichts, einem Nazi Beispiele hart arbeitender, handwerkender Juden aufzuzählen. Das Schmarotzen sei ein Rasseschicksal, dem kein Jude entgehen könne. Er kann nicht anders, ob er will oder nicht, hatte Hitler schon in seiner programmatischen Rede zum Thema »Warum sind wir Antisemiten?« im Hofbräuhaus 1920 erklärt. Ein Jude, der dieser Konstruktion nicht entsprach, war demnach nur eine Mimikrie, eine trickreiche Irreführung. So verwahrte sich der Antisemitismus gegen jede Überprüfung durch die Realität, eine Verschwörungstheorie, die rational nicht zu entkräften und durch keine Empirie zu widerlegen war. Hitler blähte das rassistische Stereotyp vom raffenden Juden zur globalen Verschwörung auf. Die internationale jüdische Hochfinanz sauge der deutschen Wirtschaft die Kräfte aus. Ihre sozialdemokratischen Büttel trieben ihnen die Opfer zu. Jüdische Kaufhäuser zwängen den deutschen Einzelhandel in den Ruin. Jüdische Ramschproduktion nehme dem deutschen Handwerk die Existenzgrundlage. Schon faktisch war die Rede von der jüdischen Hochfinanz Unsinn. Zwar befanden sich die Hälfte aller privaten Großbanken in jüdischem Besitz, aber an den volkswirtschaftlich wichtigeren großen Aktienbanken lag der Anteil jüdischer Besitzer nur bei 1% und entsprach damit dem Bevölkerungsanteil. Tatsächlich aber waren Juden überdurchschnittlich erfolgreich. Das jahrhundertelange Leben als Minderheit in einer immer wieder aufs Neue feindlich oder misstrauisch gesinnten Umgebung hatte sie geistig beweglicher werden lassen als die Alteingesessenen, so dass ein überdurchschnittlich großer Teil der 564.000 deutschen Juden in Kultur und Wirtschaft Spitzenpositionen bekleideten. Von den 40 deutschen Nobelpreisträgern der Republik hatten 11 einen jüdischen Hintergrund, etwa Albert Einstein, James Franck, Gustav Hertz, Otto Meyerhof und Otto Heinrich Warburg. Statt darauf stolz zu sein, nährte deren Ruhm bei vielen Mitbürgern bloß plumpen Neid. Die NS-Hasspropaganda wuchs parallel zum Elend an. Die jüdisch geführten Kaufhäuser, trotz aller gleißenden Modernität dem Westen nach angeblich orientalische Basare, wurden von ihr neben den Banken als Hauptfeinde ausgemacht. 80% der Kaufhäuser gehörten jüdischen Besitzern, auch wenn das größte, Karstadt am Hermannplatz, die Kathedrale des Amerikanismus, nicht dazu zählte. Die Kaufhäuser, so augenfällig sie alles überstrahlten, machten nur einen kleinen Teil des gesamten Einzelhandels aus. Aber die Rabattschlachten, die sich die Kaufhäuser in den Krisenjahren lieferten, und der massive Einsatz von Reklame erschwerten den kleinen Händlern, unter denen natürlich auch viele Juden waren, das Leben. »Seit 10 Jahren erleben wir in Deutschland eine planmäßige Vernichtung des Mittelstandes«, behauptete Hitler 1929 in München. »Wenn man in der Dachauer Straße ein neues großes Kaufhaus hinstellt, so heißt das 1000 Geschäfte ruinieren.« Da war durchaus etwas dran, auch wenn es im Umfeld der Dachauer Straße nicht einmal 100 Geschäfte gab, die zu ruinieren gewesen wären. Was aber war an der Vernichtung planmäßig? Und wieso gleich den ganzen Mittelstand? Und warum hätten die Kaufhäuser ein Interesse daran haben sollen, die Wirtschaftskraft ihrer Kunden zu ruinieren? 1930 erklärte der Stürmer, »Wenn ein Jude ein Warenhaus errichtet hat, kennt er keine Rücksichten, keinen Dank gegenüber freundlichen Christen. Da gibt es nur eins, Konkurrenzkampf bis aufs Messer, bis zum Untergang des Christen.« Ein Fräulein Zander vom Deutschen Frauenorden rief auf einer Massenversammlung dem Publikum zu, aus dem Profit der Judenpaläste würden die Waffen geschmiedet, mit denen einst eure Söhne erdolcht werden. Und der völkische Beobachter stellte dem blendenden Schick der Warenhäuser das angeblich trostlose Schicksal der Verkäuferinnen entgegen. Neben der schlechten Bezahlung und erniedrigenden Behandlung sind gerade in den Warenhäusern die Mädchen oft Opfer jüdischer Wüstlinge. Jede Beförderung, jede Gehaltsaufbesserung müsse mit Sex beim Abteilungschef bezahlt werden. Der Stürmer fantasierte allen Ernstes von einer planmäßigen Versauung nichtjüdischer Jungfräulichkeit, weil die Juden wüssten, dass nur solche Völker sich in den jüdischen Weltherrschaftsplan einordnen lassen, deren Frauentum der jüdischen Rasse zu Willen war. Dass solchem Unsinn einmal fast die Hälfte der Deutschen folgen könnte, war an der Schwelle zu den 30er Jahren, an Silvester 1929, noch unvorstellbar. Bei den Reichstagswahlen 1928 hatte die NSDAP gerade mal 2,6% der Stimmen erhalten. Ein Jahr des Missvergnügens läge hinter den Deutschen, schrieb die Vossische Zeitung zum Wechsel des Jahrzehnts. Aber es sei von Nahem besehen viel besser gewesen, als man glaube. Die Wirtschaftsverbände redeten es mit Absicht schlecht, um mehr für ihre Klientel herauszuholen. Ist eine Wirtschaft so morbide, die über den Tagesbedarf noch 7 bis 8 Milliarden Mark fürs Bauen übrig behält? Fragte das Blatt und rechnete akribisch vor, warum die Verhältnisse besser seien, als sie schienen. Die 20er Jahre gingen dennoch voller Sorgen zu Ende. Auf einer ganzen Seite annoncierte das Warenhaus Hermann Tietz zu Silvester 1929 Sonderpreise, um den Kunden das Herz zu erleichtern. 1 Million Sockenpaare zu je 28 Pfennig. Auch Wertheim machte Inventur. Crêpe de Chine, reine Seide, der Meter für 3,25 Mark. In Hamburg war außerdem die Papageienkrankheit ausgebrochen. Strom und Gas wurden zum Jahreswechsel teurer. Mit nur 7 Stellenangeboten ging die Vossische Zeitung in die 30er Jahre, darunter eine Bürobotenstelle für einen Schwerbeschädigten, eine Hausierertätigkeit für die Abonnentenwerbung und ein Heimarbeitsangebot zur Herstellung von Stiefelschäften. Die Berliner Börsenzeitung konnte immerhin berichten, dass dem Scherzartikelgewerbe wieder jede Menge Neues für eine gelungene Silvesterfeier eingefallen sei. Schokolade aus Gips, Hüte, die knarren, und allerlei Gerät zur Radauerzeugung. Bei dem Silvester-Zierrad für die Damenwelt spiele der Revue-Zylinder noch eine gewisse, allerdings stark abnehmende Rolle. Dem Zug der Zeit entsprechend. Im Kommen sei das Diadem. Klassizismus war wieder angesagt, royaler Kopfschmuck. Ein winziges Detail war dem unbekannten Reporter da mit dem Diadem aufgefallen, eine Petitesse im Strom der Moden und Geschmacksvorlieben. Offenbar hatten die Frauen keine Lust mehr auf Ironie und Travestie, nicht mal zu Silvester. Wie selbstverständlich empfand das der Journalist als dem Zug der Zeit entsprechend. Vermutlich wusste er gar nicht, wie recht er damit haben sollte. Kapitel 11. Die Stimmung sinkt, der Geschmack passt sich an. Kulturelle Konflikte in der Depressionszeit. Nun rate ich Ihnen aber ernsthaft, sich um die Masse zu kümmern, damit Sie feststellen, wer und was sie ist. Alfred Döblin, 1931. Das gibt's nur einmal, das kommt nie wieder. Höchstleistungen trotzen der Krise. Auch die Wirtschaftskrise wurde mit gemischten Gefühlen erlebt. Sie bestand nicht aus einem düsteren Einerlei von Grau in Grau, das alle Erscheinungen in depressivem Moll nivellierte. Sie hob die Widersprüche nicht auf, sondern verschärfte sie. Mitten in der Krise wurde doch gelacht und getanzt, wurde Geld mit vollen Händen ausgegeben, wurden Pläne geschmiedet, Studien begonnen, Höchstleistungen erzielt. Trotz sinkender Wirtschaftskraft standen viele große Errungenschaften, die die Weimarer Republik berühmt gemacht haben, 1930 erst noch bevor. Die Überquerung des Nordpols mit einem Luftschiff etwa. Der Graf Zeppelin, an dem ohnehin das Herz vieler Deutscher hing, kehrte am 31. Juli 1931 von einer erfolgreichen wissenschaftlichen Expedition aus der Arktis zurück. Nach Hause brachte er eine Fülle spektakulärer Fotos und wertvolle Messergebnisse zur Beschaffenheit des äußersten Nordens. Das sowjetisch-deutsche Forscherteam hatte sich in der Arktis punktgenau mit dem russischen Eisbrecher Malygin getroffen. Tagelang sorgte das Ereignis für Gesprächsstoff, zumal sich an Bord des Schiffes der berühmte italienische Polarforscher Umberto Nobile befand. Werner Heisenberg erhielt 1932 den Nobelpreis für Physik für seine Definition der Unschärferelation. Deutschland wurde damit abermals als der Ort der Erforschung der Atome publik, dem Schlüssel zur mächtigsten neuen Technologie der Zukunft. Superlative gab es auch auf dem Gebiet der Volksbildung. Die Stadtbibliothek Hannover eröffnete im Mai 1931 als erste Turmhausbücherei Europas. Die Buchmagazine befanden sich, statisch gewagt, in den oberen Stockwerken. Über viele Monate galt der Stolz vieler Deutscher dem Rundflug der Do X um die Erde. Das damals größte Verkehrsflugzeug der Welt, gebaut von Dornier am Bodensee, konnte 160 Passagiere transportieren und auf dem Wasser landen und starten. Zum spektakulären Aussehen trugen die 12 Propeller bei, die über den Tragflächen und dem Rumpf der Maschine angeordnet waren. Aufsehen erregten auch die Bilder, die man von Bord des Passagierschiffs Bremen bekam, das im Liniendienst nach New York verkehrte. 2000 Kilometer vor dem Ziel wurde ein Flugzeug mit einem Startschlitten in die Luft katapultiert. Es eilte voraus und flog die mitgeführte Briefpost den Rest der Strecke nach New York. 22 Stunden eher kam es auf diese Weise ins Ziel. Neue Erkenntnisse über die Aerodynamik machten Autos und Züge schneller und veränderten das Gesicht der Technik. Das Bauhausprinzip, nach dem die Funktionsweise eines Geräts nach außen hin sichtbar gemacht werden soll, wurde revidiert. Fahrzeuge wurden in eine strömungsgünstige Hülle gekleidet, um den Luftwiderstand zu verringern. Die Rakete setzte neue Maßstäbe für die Steigerung des Lebenstempos und der Raumeroberung in der Fantasie. Die Prototypen, die von Berlin aus in die Luft geschossen wurden, kamen 1932 zwar über 200 Meter Reichweite nicht hinaus, aber der Film hatte die Zukunft bereits vorweggenommen. In Fritz Langs Science-Fiction-Stummfilm »Frau im Mond« sah man 1929 einen Raketenstart mit dem ersten Countdown der Geschichte. Er lebte den Durchbruch der Schallgeschwindigkeit und den Zauber der Schwerelosigkeit. Raketenförmig ging es auch auf den Gleisen zu. Der Schienenzeppelin, auch Propellerzug genannt, ließ die Herzen der technikbegeisterten Jugend höher schlagen. Er erzielte 1931 eine Höchstgeschwindigkeit von 231 Stundenkilometern, angetrieben von einem Propeller, der sich am Heck des Triebwagens befand. Im August 1932 wurde die Autobahn Köln-Bonn eröffnet. Sie war auch wirtschaftspolitisch zukunftsweisend, denn die Investitionszusagen waren geknüpft an arbeitsintensive Baumethoden. Bagger und Förderbänder waren untersagt, um, wie geschildert, möglichst viele Arbeitskräfte einsetzen zu können und die Arbeitslosigkeit zu verringern, eine antizyklische Investitionsmaßnahme, die die Weitsicht des damals jungen Kölner Oberbürgermeisters Konrad Adenauer verriet. Ein Verdienst der NSDAP war die Arbeitsbeschaffungsmaßnahme Autobahn keineswegs. 1930 eröffnete in Berlin der Kant-Garagenpalast, ein Hochgaragenbau mit 4 Geschossen, der 300 Autos Platz bot. Die doppelgängige Wendelrampe und die neusachliche Glasfassade gaben dem Traum von einer dynamischen Stadtmaschine noch einmal neue Nahrung. Viele weitere Baujuwelen, die später sinnbildlich wurden für die Eleganz der 20er Jahre, eröffneten erst in den 30ern. Das Berliner Schellhaus von Emil Fahrenkamp beispielsweise mit seiner gewellten Muschelkalkfassade, die aussah, als könne man Stein biegen. Oder das Kaufhaus Schocken in Chemnitz, gebaut von Erich Mendelssohn, ebenfalls smart gekurvt und trotzdem streng gegliedert, ein Bau, der sich in schwebendem Gleichgewicht befand, wie der Architekturkritiker Julius Posner sagte, ein Haus, das sich in der Ruhe bewegt. Nach 20-jähriger Bauzeit wurde 1930 das Berliner Pergamonmuseum eröffnet und als Wiederauferstehung des Altertums gefeiert. Die wuchtige Pracht der babylonischen Prozessionsstraße und die Erhabenheit des Pergamonaltars entzündeten die Fantasie eines Massenpublikums, das nach der Lektüre von Oswald Spenglers Geschichtsbestseller »Der Untergang des Abendlandes« schon darauf eingestimmt war, die Deutsche Republik nur als Fußnote im epochalen Zyklus von Aufstieg und Fall ganzer Zivilisationen zu sehen. Gebannt schritten Millionen von Besuchern in den kommenden Jahren den Altarfries ab, sahen Massen makelloser Leiber, die Giganten, die sich mit den Göttern schlugen, eine Schlacht muskulöser Torsi in kaltem Stein, zu dem nur das viele Blut nicht passen wollte, das dabei geflossen sein musste. Zum Wahrzeichen einer völlig neuen Form medial betreuter Massendemokratie geriet das Haus der Reichsrundfunkgesellschaft in Berlin, gleich gegenüber dem Funkturm, auch Haus des Rundfunks genannt. Der gewaltige Bau, 150 Meter lang, 5 Geschosse hoch, 2 Innenhöfe umschließend, erbaut 1931 nach Plänen von Hans Pölzig, war nicht nur eine Landessendeanstalt wie heute, sondern auch der Sitz einer reichsweiten Mammutorganisation, der Reichsrundfunkgesellschaft, in vieler Hinsicht ein Vorläufer der heutigen ARD. 9 regionale Sendeanstalten waren in ihr zusammengeschlossen. Sie waren teils in privater, teils in öffentlicher Hand. Zeitungsverleger und Schallplattenproduzenten waren beteiligt. Der Staat musste allerdings immer Mehrheitseigner sein. Es handelte sich um ein buntes Mosaik von Unternehmen aus der Frühzeit des Radios, die zu einem rasant wachsenden Rundfunk zusammenzufassen waren. Binnen kurzem war ein Viertel der Deutschen an ihn angeschlossen. Zur Beaufsichtigung der neuen Medienmacht knüpfte die Reichsrundfunkgesellschaft ein kompliziertes Geflecht von Überwachungsausschüssen, gebildet aus institutionellen Einflussnehmern, Aufsichtspersonen und Beiräten, denn selbst seinen Betreibern schien die umwerfende publizistische Macht des neuen Mediums nicht ganz geheuer. Auch in literarischer Hinsicht begannen die 30er vielversprechend. Robert Musils »Mann ohne Eigenschaften«, Hermann Brochs »Schlafwandler«-Trilogie, Leon Feuchtwangers »Erfolg«. Gesellschaftsromane, die es auf unterschiedliche Weise mit der ganzen Existenz aufnahmen und die auseinanderstrebenden Protagonisten mit aller Kraft zu einem Gesamtbild zusammenzwangen. Dagegen standen Irmgard Keuns »Das kunstseidene Mädchen« und Erich Kästners »Fabian«, zwei Bücher, die einen subjektiven, sehr laxen Ton aus der Krise schlugen, von unbändiger Lebenslust die eine, von gerüschter Bitterkeit der andere. Das bis dahin sensationell starke Theater schwächelte in der Krise, nachdem Piscator und Max Reinhardt aufgegeben hatten. Dafür boomte das Kino umso ungestümer. Künstlerisch gesehen ragte 1931 »M«, eine Stadt sucht einen Mörder, einsam aus der Menge der Produktionen heraus. Fritz Langs Kriminalfilm machte die Probe auf die Beherrschbarkeit der modernen Stadt. Er erforschte anhand zweier konkurrierender Überwachungssysteme, wie man aus dem undurchdringlichen Dickicht der Großstadt einen einzelnen Mann herausfischen kann. Die Polizei und das organisierte Verbrechen spannen ihre ganz unterschiedlichen Fangnetze aus, um einen kindermordenden Serientäter zu ergreifen. Der Tonfilm hatte seine Startschwierigkeiten überwunden und feierte mit mitreißenden Revuefilmen Triumphe. Das Feel-Good-Movie »Die drei von der Tankstelle« ließ 1930 seine Protagonisten nach einer Firmenpleite gleich wieder zu Existenzgründern werden und zog mit ihnen durch die teuren Tanzlokale, die die Zuschauer sich nicht mehr leisten konnten. Der »Kongress tanzt«, der teuerste Film der Weimarer Republik, lieferte 1931 mit Lillian Harveys jubelnd trotzigem »Das gibt's nur einmal, das kommt nie wieder« einen trostreichen Gassenhauer, der eine Zeit lang aus dem öffentlichen Leben nicht mehr wegzudenken war. Unter der Regie des Revue-Profis Eric Charell wogten und tanzten Hunderte von Statisten, während die Kamera für damalige Verhältnisse entfesselt wirkte. »Alles bewegt sich, alles dreht sich«, schrieb bewundernd die Neue Berliner Zeitung. Man erkannte sich wieder in der guten, alten Zeit und fühlte für einen Moment den ganzen Schwung der Geschichte. Die Krisenkomödie schlechthin lieferte »Ein blonder Traum« von 1932, wieder mit Lillian Harvey und Willy Fritsch in der Hauptrolle. Zwei Fensterputzer und eine obdachlose Möchtegern-Schauspielerin hausen in einer wilden Schrebergartenkolonie und wissen nicht, wer mit wem und ob überhaupt. Der süßlich traurige Ohrwurm »Irgendwo auf der Welt gibt's ein kleines bisschen Glück« fräste sich in das kollektive Gedächtnis der Deutschen schier unauslöschlich ein. Nina Hagen, Udo Lindenberg, die Prinzen und Jonas Kaufmann sangen das Lied noch Generationen später. Für Arbeitslose gab es ermäßigte Karten zum Preis von 30 Pfennig. Selten sah das Elend so gut aus wie hier. So ölig, so überzuckert, so mitreißend. Und dann holte Max Schmeling 1930 auch noch den Weltmeistertitel im Schwergewicht nach Deutschland und gab ihn auch ein Jahr später im Kampf gegen Young Stripling nicht wieder her. Doch all das reichte nicht. Die Stimmung sank, unaufhörlich. Herrschaft des Minderwertigen. Alles Pofel, Ramsch und Plunder? Ein tiefsitzender Pessimismus breitete sich aus und nicht nur das. Die Deutschen gingen sich zunehmend auf den Geist. Man konnte einander nicht mehr hören. Wie in einem Tanzlokal am frühen Morgen plötzlich die Deckenlichter angehen und gnadenlos die trüben Ecken, leeren Flaschen und müden Gesichter ausgeleuchtet werden, brach im Café Deutschland der Morgen der 30er Jahre an. Der Sekt schmeckte schal, die Gäste wirkten hohlwangig und mager, die Kapelle packte die Instrumente ein. Ein gepflegter Weltekel, wie ihn die elitären Jungkonservativen schon immer gehegt hatten, gehörte nun in weiten Kreisen zum guten Ton. 1930 erschien die Neufassung von Edgar J. Jungs Buch »Die Herrschaft der Minderwertigen«. Der Titel wurde bald zum geflügelten Wort. Tagtäglich gebraucht zur abfälligen Charakterisierung der Republik, deren Kunst immer öfter als Klamauk, deren Aufregungen aufgebauscht und deren Hoffnungen illusionär erschienen. Aus den fröhlichen Festen war die Luft raus. Nicht mal am Streiten empfand man noch Spaß. Es wurde schick, angeödet durch die Straßen zu ziehen. Das konnte in überlegener Melancholie geschehen, wie in Erich Kästners Roman Fabian, oder in veritablem Hass, wie beim nationalrevolutionären Schriftsteller Franz Schauwecker. »Diese Zeit ist nur wert, vernichtet zu werden«, grummelte er und sehnte sich nach den Stahlbädern des Weltkriegs zurück. Zersetzung, Verflachung, Zerfall. Wortwolken wie diese, die als schlecht gelauntes Vokabular des Kulturpessimismus zum permanenten Hintergrundgeräusch der 20er Jahre gehört hatten, zogen nun auch in der liberalen Presse ein und verdüsterten die Atmosphäre. Bis 1930 hatte sich die Kulturlandschaft zwischen den beiden Polen Fortschrittsoptimismus und Modernisierungskritik recht überschaubar angeordnet. Das liberale Bürgertum blickte gelassen auf die Welt. Probleme gab es zuhauf, aber sie schienen lösbar. Der Fortschritt würde es schon richten. Selbst ein so soignierter Herr wie Heinrich Mann fühlte sich in der Menge pudelwohl, denn er war noch immer überzeugt von der zivilisatorischen Kraft der Großstadt. 1930 las er vor einem Zufallspublikum im neu eröffneten Kaufhaus Karstadt am Hermannplatz im Durchgang von Nahrungsmitteln zur Konfektion. Ausgerechnet hier, in dieser übergroßen Konsumkathedrale, die so aussah, als wäre eine Fantasie aus Metropolis wahr geworden, las der Präsident der Sektion Dichtkunst der Akademie der Künste vor einem Publikum, das mit vollen Einkaufstaschen vorbeidrängelte. Später bekannte er: »Dieses, mein anonymes Auftreten in einer fließenden Menge, die meinetwegen keine Umstände machte, zählt zu meinen reinsten Erinnerungen an das öffentliche Leben der Weimarer Republik.« Doch kulturoptimistische Stimmen wie die seine gerieten allmählich in die Defensive. Die Moderne verlor bei immer mehr Menschen an Kredit. Es mehrten sich, gestärkt durch die Wirtschaftskrise, die Zweifel, ob die moderne Lebensart mit ihrer Naturferne, ihren rasch wechselnden Moden, ihrer Sucht nach Neuem und ihrem ständigen Zeitdruck wirklich das Richtige war. Zweifel am Sinn der ständigen Warenzirkulation erstarkten. Kulturkritik und die Sorge um die Gesundheit verbanden sich zu einem romantischen Antikapitalismus. Der schnöde Mammon regiert, hieß es, als man wieder mehr auf den Pfennig achten musste. Ständig wurde der Tanz ums goldene Kalb zitiert, als distanziere man sich schon mal vorab von der Geldvermehrungsgesellschaft, der man vielleicht bald nicht mehr angehören würde. Auf der Linken gehörte die Kritik des Konsumfetischismus ohnehin zum traditionellen Vorbehalt gegen den Kapitalismus. Auf der Rechten verknüpfte sie sich mit dem Antisemitismus zu einer eingängigen Mischung aus Zivilisationskritik und Ressentiment. Plötzlich hatten viele Menschen das Gefühl, es sei nicht nur falsch, den Verlockungen der wahren Welt zu erliegen, sondern undeutsch und entartet, wie eine Lieblingsvokabel der 30er Jahre lautete. Viele fühlten sich wie in einer Filiale Amerikas, fremdbestimmt von der Siegermacht, die Deutschland im Würgegriff des Young-Plans hielt und die wirtschaftliche Übermacht durch eine kulturelle absicherte. Der amerikanische Film ist der neue Weltmilitarismus, schrieb der Filmkritiker Ehring. Er rückt an. Er ist gefährlicher als der preußische. Er verschlingt nicht Einzelindividuen, er verschlingt Völkerindividuen. Der Arzt und Schriftsteller Kurt Thomalla, Filmreferent beim Reichsausschuss für hygienische Volksbelehrung, behauptete: Deutschland wird über kurz oder lang amerikanisiert sein. Also Bluff, Kitsch, Lärm um nichts, marktschreierischer Aufwand, lockende Fassade, mit einem Wort amerikanisch. Die Lehrerin Luise Solmitz notierte 1931 in ihr Tagebuch: Amerikanischer Kulturlosigkeit entstammen die Party-Cases, die Party-Käse, wie Freddy sagt. Nicht größer als eine kleine Handtasche mit Schminke, Puderdöschen, Lippenstift und Hufräumer. Der Inhalt zeigt das Kulturniveau. Besonders verhasst ist der Lehrerin Mickey Maus, eine Tierfigur der krankhaften, grotesken und geschmacklosen Art, wie sie nur ein amerikanisches Hirn ersinnen kann. Kein deutscher Tierfreund und Mensch von Geschmack, der Drolliges, Charakteristisches oder Tierähnliches darin zu entdecken vermag. Aber wir sind Deutsche. Und so grassiert diese Mickey-Maus, dass es einem speiübel wird. Auf Mänteln und Mützen, als Lesezeichen, in Bonbons aus Gummi, wohin man sieht, wird dies scheußliche Gespinst eines amerikanischen Hirns kritiklos von dummen Deutschen übernommen. Nicht nur von Kindern. Der Eindruck, Deutsche würden jeden Quatsch mitmachen, der aus den Staaten kam, beschäftigte schon damals die Grandler, die sich notorisch fremd fühlten im eigenen Land. Zur Krönung der importierten Fimmel wurde das Jojo, der Rosenkranz der Weltwirtschaftskrise. Zwar hatte schon Goethe mit dem Spielzeug in Venedig gespielt, aber 1932 entwickelte der philippinische Einwanderer Pedro Flores die runde Scheibe, die an einer Schnur auf- und niederrollt, noch einmal weiter. Professionell vermarktet vom Detroiter Investor Donald Duncan, mit einer neuen Legende und allerlei Spieltipps versehen, wurde Jojo zu einer weltumspannenden Mode, zu einer Pandemie, wie viele meinten, zu einer Sucht. Das Kaugummi für die Hand, wie Siegfried Krakauer das Ding nannte, schlug die Menschen in ihren Bann. Es wurde in Büros damit gespielt, an Straßenecken, auf dem Schulhof. Kneipen riefen zu Jojo-Wettbewerben auf, Hotels zu Jojo-Bällen. Den Weltrekord im Dauerrollen stellte im November 1932 ein 14-Jähriger aus dem Erzgebirge auf. 4000 Mal ging sein Jojo auf und ab. Der bis dahin von einer Budapesterin gehaltene Rekord lag bei 2946 Aufs und Abs. Es gab zahllose Jojo-Schlager und sogar einen Jojo-Film von Fritz Kortner, Fräulein Jojo, der allerdings selbst von der Fritz-Kortner-Forschung vergessen wurde. Denn die Jojo-Mode war nach wenigen Monaten so schnell vorbei, wie sie gekommen war. Mitten in der Wirtschaftskrise hatte sie für eine kurze Zeit für Ablenkung, Wettbewerb und kleine Triumphe gesorgt. Der Spielzeugstadt Fürth in Bayern brachte sie sogar für ein paar Monate das Wunder der Vollbeschäftigung. Die virale Jojo-Welle war ein Phänomen der noch jungen Massengesellschaft und bot als solches Anlass für zahllose zeitdiagnostische Spekulationen über Eskapismus, Zeitvertreib, Volksverblödung und das Auf und Ab der Zeitläufte. Ein Fest für die Feuilletons. Mit seiner Fingerkunst beschwöre der Spieler den Tag herbei, an dem wieder alles wie am Schnürchen läuft, fühlte die Vossische Zeitung. Dieser Tag kam aber nicht. Das Jojo war kaum geeignet, den schmerzhaften Sinndefiziten abzuhelfen, die viele Menschen in wachsenden Existenzängsten empfanden. Sie mögen im Jojo vor allem die für die Weimarer Zerstreuungskultur typische Ablenkung von den bedrückenden Problemen gesehen haben. Die Flucht in ein sinnloses Virtuosentum, das jeden Straßenlümmel zum Landesmeister machen konnte. Der Mensch werde in einem Tätigkeitstaumel gehalten, damit er nicht zum Nachdenken über den Sinn des Lebens komme, behauptete Albert Schweitzer. Das hörte sich zunächst gut an. Wer aber manipuliert den Menschen? Wer zieht die Fäden? Wo Opfer sind, müssen da nicht immer auch Täter sein? Auf der Suche nach der Ursache für die Depression fand eine allzu eingängige Kulturkritik rasch das Fremde, an dem man sich im Übermaß orientiere. Das Gefühl der Leere und Zerrissenheit, das Falsche, Aufgesetzte, das man im öffentlichen Leben zu verspüren glaubte, interpretierte sie als Folge einer Verleugnung des eigenen Volkscharakters. Auch auf der Linken polemisierte man gern gegen das Alerte der modernen Gesellschaft, das verhasste Keep Smiling, den gepflegten Takt, den umständemachenden Esprit, den man als Orientierung an westlichen Kulturen empfand. Ganz so, als sei die Bourgeoisie so fremdländisch wie der Begriff, mit dem sie sie zu titulieren pflegte. Das Elegante wirkte dekadent in der Krise. Das Herausgerülpste erschien wahrhaftiger als das Wohlformulierte. Hatte man nicht tatsächlich das Ehrliche verloren, das kernige lutherisch-deutsche, das handwerklich schöpferische und bäuerische, das die Nazis zum Leitbild des Volkes erhoben? Selbst George Gross, der giftige Zeichner der Weimarer Gesellschaft, der spöttische Entlarver ihrer Stützen, ein Säulenheiliger der engagierten Kunst, machte sich 1931 für das Altdeutsche in der Kunst stark, das Altmeisterliche, das angeblich tief im Volk verhaftet sei. Der überzeugte Antimilitarist und entschiedene Nazi-Gegner plädierte 1931 für das Deutsche in der Kunst, für Einfachheit, Gemüt und Gefühl. 1916 hatte er noch aus Protest gegen den Krieg seinen Namen anglisiert. Ursprünglich hieß er Georg Ehrenfried Groß. Nun polemisierte er im Kunstblatt gegen Anglizismen und fremdländische Moden. Er rief seine Künstlerkollegen dazu auf, nicht mehr ins spießbürgerliche französische Mekka an die Riviera zu pilgern, sondern nach Hinterpommern, wo die Luft hart sei, ungemütlich und zeichnerisch. Eine Herausforderung sei das, im Gegensatz zum ausgeglühten, beruhigten Boden des Südens. Man solle wieder anknüpfen an die Multscher, Bosch, Bruegel und Melliskircher und den Huber und Altdorfer. Gross versicherte zwar, nichts Völkisches im Sinn zu haben, verknüpfte aber seine Forderungen nach Traditionsbewusstsein und Volksnähe mit einem derart höhnischen Blick auf das kapitalistische Großstadtleben, dass er sich vom antirepublikanischen Zivilisationsekel der Rechten kaum noch unterschied. Der Text sei hier ausführlich zitiert, weil er zeigt, wie groß der Abscheu sein konnte, den die Republik auf sich zog, selbst bei einem verständigen Mann, der die Nazis hasste und der die KPD verlassen hatte, weil er die Brutalität des Sowjetsystems aus eigener Anschauung kennengelernt hatte. Er zeigt aber auch, wie nahe uns viele Elemente dieser Fundamentalkritik sind. Ökologische Bedenken vereinen sich mit Manipulationstheorien. Es würden munter Konsumbedürfnisse gezüchtet, meinte Gross, damit die Zirkulationsmaschine nicht stille stehe. Denn das wäre der Tod der Produktion und der Prosperity. Unmöglich, das auszudenken, dass morgen keine Wälder mehr in Holzpapier verwandelt werden. Unmöglich, sich eine Zivilisation ohne kunstseidene Strümpfe und Schlüpfer vorzustellen. Nein, man muss Bedürfnisse züchten. Immer ran an die Massen. Komfort im Namen des Fortschritts, Hebung des Standards über alles. Durch 1000 Pressekanäle wird's uns täglich eingetrichtert. Zu leben ohne Staubsauger und Auto ist nicht wert zu leben. Man sehe sich mal daraufhin die amerikanischen Zeitschriften an. Wahre Dokumente der hemmungslosen Zivilisation. 3/4 Inserate, immer neue Bedürfnisse. Fertigfabrikate noch und noch. Das ruht nicht eher aus, bis man den Nordpol künstlich aufgetaut und auch dort den Eskimo ans laufende Band gesperrt. die Großstadt, ein wahrer Wasserkopf, Kontorstadt, Umsatz und Messeplatz. Nach Feierabend zweifelhafte Vergnügungen, hastig, geräuschvoll, falsch beglitzert, den Tired Businessman aufzupulvern für ein paar Stunden. Nur nicht denken. Geld, Weiber, Sekt, billiges Theater. Außerhalb ihrer nervenaufreibenden Geschäfte für nichts Ernstes mehr zu haben. Revue und die endlosen, niedlich vorgekauten Kinobilder. Die Frauen, geschminkte, manikürte, hohle Attrappen, vernachlässigt, mit Gigolos in den Hotels und beim Tanztee. Welch Leben! Welch Leben? Gerade so, als wäre es keines. Ist das Leben ein Nichts, nur weil dem Künstler nicht gefällt, wie es gelebt wird? Schminke schlecht, Fabrikware schlecht, Sekt schlecht, Frauen, die sich Männer nehmen, ganz schlecht. Handwerk dagegen gut, Tradition gut, Sinn fürs Ernste besonders gut. Reißen wir doch die Stapel der Fertigfabrikate und den ganzen Fabrikpofel herunter und zeigen das gespenstische Nichts dahinter, forderte Gross von seinen Künstlerkollegen. Aber, ach, Künstler wie er seien nur noch abgebröckelte und liegengebliebene Krümel einer vergangenen Zeit, fuhr er fort und wusste, das kam an. Plötzlich schien ein jeder sich beleidigt fühlen zu können, abgehängt vom Lauf der Tinnef-Welt, und glaubte doch, umso mehr von unserer Volksgemeinschaft reden zu können. Lieber würde er als zweitklassig gelten, so Gross weiter, als darauf zu verzichten, mit seinen Bildern etwas von unserer Volksgemeinschaft auszusagen, und meinte das nicht im entferntesten ironisch. Gross verlor im selben Jahr seinen Vertrag mit dem Galeristen Alfred Flechtheim, der in zunehmenden Geldschwierigkeiten steckte und sogar noch Vorschüsse von ihm zurückforderte. Es war ausgerechnet Amerika, Tired Businessman, das Gross aus der Patsche half. 1932 erhielt er einen Lehrauftrag in New York. Am 12. Januar 1933 emigrierte er endgültig in die USA und holte seine Kinder nach. Wenige Stunden nach seiner Abreise fahndete die SA fieberhaft nach dem Kulturbolschewisten, zerschlug die Tür zu seinem Atelier und verwüstete alles, was sie vorfand. Umso bedrückender ist es, bei der Lektüre des Gross-Textes im Kunstblatt zu spüren, wie sehr sich rechts und links, obwohl einander Todfeind, in ihrem Hass auf das Establishment angenähert hatten. Als vernuttet, verfressen, rücksichtslos und abstoßend, als üble Kaschemme hatte George Gross Deutschland schon immer gezeichnet. Aber es bestürzt doch zu sehen, wie wenig Rückhalt die Republik von einem wie ihm im Moment ihrer größten Anfeindung zu erwarten hatte. Auch Gross stellte die deutsche Wertarbeit gegen den Ramsch, das Echte gegen den Fabrikpofel, das Ehrliche gegen das Käufliche, das Gretchen gegen die Huren. Zwischen Konsumkritik und Sittenpredigt ging es munter hin und her. Kapitalismuskritik in Kulturkritik zu wenden, machte den Angriff total. Der Kapitalismus erschien als eine einzige Demoralisierungsanstalt, die die Liebe aus dem Sex vertrieb, die Qualität aus den Waren, den Anstand aus der Arbeit und die Bedeutung aus der Kunst. Wie schon mal in den Inflationsjahren wurde das Bordell wieder zur fixen Idee, zur giftigen Metapher für eine angeblich bis auf die Knochen verkommene Republik. Anders als damals wuchs nun allerdings das Bedürfnis, die ganze Spelunke behördlich schließen zu lassen und mit einem eisernen Besen auszumisten. Ganz unberechtigt waren die kulturkritischen Aversionen gegen den Weimarer Betrieb natürlich nicht, der in weiten Teilen noch immer so tat, als wäre alles Gold, was glänzt. Nicht zufällig wurde das Kabarett später zur Metapher für die ganze Republik. Die Not ließ, was vor kurzem nur frivol war, obszön erscheinen. Die Modernität enthüllte ihre Defizite, die Sachlichkeit ihren Mangel an Herz, die Dauerironie ihre blasierte Indifferenz. Zu beklagen war jede Menge und mit vollem Recht. Aber die fatale Neigung zur Überdramatisierung, die dem intellektuellen Diskurs der Weimarer Republik von Beginn an innewohnte, ließ eine scharfsichtige Kulturkritik reflexhaft in hysterischem Kulturpessimismus münden. Es herrsche seelisch, kulturell, künstlerisch die Formlosigkeit, die Zerrissenheit, das Mischmasch, die gottverlassenste Aussichtslosigkeit, die es je gegeben habe. So und ähnlich klang es immer wieder in den Beiträgen, die besorgte geistige Menschen zur Kommentierung der Zeit verfassten. Im Handumdrehen war ein hysterischer Stil zur Hand, kaum eine Frage, die nicht Schicksalsfrage war, keine Tendenz, die nicht zur Zeitenwende hochgeputscht wurde. Wieder sah man sich bei jeder Gelegenheit an der Pforte zu einem neuen Zeitalter stehen. Selbst Forderungen nach mehr Innerlichkeit wurden als radikale Umbesinnung im Kommandostil formuliert. Heute ist das Thema die Masse, das Geschrei. Das Ziel? Dokument. Morgen wird das Thema sein, das Innen, das Ich, die Stille. Das Ziel? Gestaltung, hieß es in einer der vielen inflationär erscheinenden Zeitdiagnosen. Der fatale Hang zu Radikalismus und Dramatisierung machte vor der Krise erst recht nicht Halt. Auf die übersteigerten Erlösungshoffnungen, die man wahlweise an das neue Wohnen, die neue Frau, die neue Weltstadt oder das neue Leben geknüpft hatte, folgten die neuen Sorgen und entsprechend maßlose Enttäuschung. Die Krise war gewaltig und die Not groß, aber so aussichtslos, wie sie in weiten Kreisen empfunden wurde, war sie nun auch nicht. Es waren ja nicht die wirklich Hungernden, die die schlimmsten Bilder von ihr malten, sondern die von Angst geplagten, aus der Zuversicht verbannten Mittelschichten. Zu deren Ängsten lieferten die Nationalsozialisten den passenden Deckel. Gerade sie verstanden es meisterhaft, die wirtschaftliche Depression zu einer seelischen Krise zu überhöhen und so zu schildern, dass selbst der noch halbwegs gut Versorgte in Larmoyanz zerfloss und sich zutiefst erlösungsbedürftig fühlte. Die materielle Not war selten der Hebel, an dem die rechtsradikale Kritik an den Verhältnissen ansetzte, sondern die psychische, die herzzerbrechende Zerrissenheit, die Hitler seinem Volk diagnostizierte. Der neue Mensch erging sich in Selbstmitleid. Zu Beginn der Republik begeistert erwartet, schritt er düster gestimmt über jene unsichtbaren Schlachtfelder, auf denen das geistige Gefüge des Abendlandes zu Staub gemahlen wurde. So teilnahmsvoll drückte es der Chronist der konservativen Revolution Armin Mohler aus. Während die einen Jojo spielten, empfanden die anderen Weltekel und Wut und malten sich eine Volksbefreiung aus, die Hermann dem Cherusker alle Ehre gemacht hätte. Um agitatorische Wucht war man auf der Rechten nicht verlegen. Es wimmelt von eingängigen Paradoxa wie die schwermütige Begeisterung, mit der man in den Kampf ziehe, oder das Versprechen einer wundersamen Resilienz. Der Deutsche freut sich seiner Untergänge, weil sie Verjüngung sind, behauptete der rechtsradikale Schriftsteller Franz Schauwecker. Er geht gelassen durch seine Niederlagen, da sie nichts anderes als seine kommenden Siege verbürgen, ja, sie ermöglichen und voraussetzen. Im Schwung einer solchen Rhetorik zählten Fakten so gut wie nichts. Widersprüche störten nicht, sondern waren das Salz in der Suppe. So konnte ausgerechnet der steinreiche Alfred Hugenberg der herrschenden Klasse den Kampf ansagen, der er doch wortführend selbst angehörte. 1931 brüllte der Montan- und Medienunternehmer auf der Gründungsversammlung der Harzburger Front: »Hier ist die Mehrheit des deutschen Volkes. Sie ruft den Pächtern der Ämter und Pfründen, den Machtgenießern und politischen Bonzen, den Inhabern und Ausbeutern absterbender Organisationen, sie ruft den regierenden Parteien zu: Es ist eine neue Welt im Aufstieg. Wir wollen euch nicht mehr.« Optimismuskampagnen für das Konsumklima. Den brutalen Kampfansagen hatten die bürgerlichen Kräfte, die ein Interesse an einem Fortbestand der gesellschaftlichen Ordnung fühlten, wenig Wirksames entgegenzusetzen. Das Vertrauen in die junge Republik, die nun schon die zweite heftige Wirtschaftskrise durchlebte, schwand von Monat zu Monat. Wie sollte man den wachsenden Unruhen begegnen? Ratlos sah man die Ängste und Hysterien, Hass und Gewaltlust wachsen. Der Leipziger Bibliothekar Hans Präsent brachte 1931 unter dem Titel »Der Weg voran« eine Bildschau deutscher Höchstleistungen heraus. Der Fotoband, erschienen im ansonsten stramm rechts geführten Verlag Breitkopf und Hertel in Leipzig, wollte dem deutschen Volke in größter Notzeit einen Spiegel seiner Leistungsfähigkeit vor Augen halten und präsentierte technische Wunderwerke von der Zugspitzbahn bis zum Mittellandkanal, der die Elbe auf einer Brücke überquerte. Man sah staunend die feutschen Spiralturbinen, Mammutprojekte wie den Riesenschwimmelevator. Dazu gab es Denkerköpfe von Heidegger bis Einstein mit aufmunternden Kurzporträts. Was jetzt helfe, hieß es im Vorwort des Chefs der Zeppelin-Werke Hugo Eckener, wäre nur Glaube, der Glaube an des eigenen Volkes Sendung. Zuversicht wäre der Kraftstoff, mit dem der Wirtschaftsmotor über den Berg käme. Auch der Ullstein Verlag, wie alle Zeitungsverlage in wachsendem Maße bedroht von Auflagen und Anzeigenrückgängen, setzte auf Optimismus. Die Einsicht, dass ein großer Teil der Wirtschaftskraft in einer guten Stimmung bestehe, münzte man dort zu der Überzeugung um, man müsse an den Aufschwung nur fest genug glauben, dann stelle er sich schon von ganz allein ein. In seiner Kundenzeitschrift Ullstein Berichte wurde der Verlag nicht müde zu beteuern, dass die Wende zum Besseren unmittelbar bevorstünde. Ullsteins Boulevardzeitung Tempo, 1928 gegründet, nach eigener Überzeugung die modernste Tageszeitung Deutschlands und sicher das Blatt der Konsummoderne, hielt die Krise wacker aus ihren Seiten heraus. Wer Tempo las, musste das Gefühl haben, in einer besseren Zukunft zu leben, in einer Welt voller Autos, Telefone, Kühlschränke, Elektrobohrer und Urlaubsreisen. Auch wenn viele dieser Artikel für den deutschen Markt noch viel zu teuer waren, hatte das publizistische Konzept gut funktioniert, solange die Wirtschaftsdaten aufwärts zeigten und die Löhne stiegen. Das Wohlbehagen der Leser wurde von der Hoffnung genährt, irgendwann selbst einmal zu der schönen Welt der Konsummoderne zu gehören, die hier ausgemalt wurde. Diese Zuversicht war nun dahin. Hans Fallada machte nicht ohne Grund ein Schaufenster zum Ort der schlimmsten Demütigung seines Helden im Roman »Kleiner Mann, was nun?« Aber noch im Februar 1931, während reihenweise Kleinwagenproduzenten in Konkurs gingen, wollte die Zeitung ihren Lesern allen Ernstes weismachen, die Einführung eines Volksautos stünde unmittelbar bevor. Sie verriet ihnen sogar die psychologische Methode, nach der sie das Blaue vom Himmel herunterschwindelte. »Wir müssen schleunigst eine andere Mode schaffen, eine bessere Stimmungsmode. Es ist falsch anzunehmen, dass die Wirtschaft aus Zahlen bestehe oder gar entstehe. Der Anstoß kommt immer von der Stimmung.« Im Prinzip war es gar nicht so falsch zu glauben, dass die Verklärung der Verhältnisse einen praktikablen Weg darstelle, den Abschwung aufzuhalten. Aber eine solche, journalistisch ohnehin zweifelhafte Begleitung antizyklischer Bemühungen wurde vollends zur Farce, wenn die Investitionen des Staates ausblieben oder durch eine Austeritätspolitik der schwarzen Null sogar konterkariert wurden. Den Ullstein-Berichten lagen 1932 Zettel bei, die die bei Ullstein annoncierenden Firmen an ihre Kunden verteilen sollten. Wer kauft, schafft Arbeit. Arbeit schafft Verdienst, mit dem auch Ihre Waren gekauft werden. Deshalb kämpfen Sie mit uns für einen gesunden Kaufoptimismus und fangen Sie in Ihrem Interesse bei sich selbst an. Dass man mit solch verzweifelten Aktionen gegen die Kaufangst das Vertrauen in die Zukunft der Republik stärkte, ist kaum anzunehmen. In der Tempomannschaft selbst jedenfalls sank die Stimmung. Es sank sogar die im Zeitungsnamen besungene Geschwindigkeit. Plötzlich warnte sogar Tempo vor der modernen Hetzerei. Die Technik sei unserer Seele so weit vorausgeeilt, dass wir ziemlich hilflos hinterherhumpeln. Das Blatt der rasenden Reporter, das 4 Jahre so getan hatte, als berichte es in Echtzeit, jede Zeile eine Neuigkeit, plädierte für Gemächlichkeit, mehr Kiez, weniger City. Der Aufstand der Provinz, Agrarromantik und Ökologie. Mit der Wirtschaftsdepression schwand der Nimbus der Großstadt. Die Krise holte zwar auch das Land ein, doch echten Hunger litten dort die wenigsten. Irgendwas zu beißen gab es immer, und wenn man es sich vom Feld klauen musste. Erbärmlich war die Lage aber auch hier. Die Preise waren gesunken, die Abgaben gestiegen. Viele Bauern konnten ihre Schulden nicht mehr zurückzahlen und blieben bei den Steuern säumig. Der Gerichtsvollzieher wurde zum Stammgast auf den Dörfern, meist in Begleitung zweier Polizisten, denn die wütenden Bauern griffen nicht selten zur Axt und Mistgabel, um die Staatsdiener vom Hof zu jagen. 1929 lernte die Republik, dass auch Bauern streiken können. Im Anschluss an eine blutig niedergeschlagene Bauerndemonstration in Neumünster weigerten sich die Landwirte monatelang, die Stadt mit Fleisch, Getreide und Milch zu versorgen. Im gesamten Norden, vor allem in Dithmarschen, kam es zu Bauernunruhen, Krawallen und Bombenanschlägen. Auch im Osten, wo es kaum kleine und mittlere Höfe gab, sondern wo kasernierte Landarbeiter für den Gutsbesitzer und seinen Verwalter schufteten, eskalierten die Konflikte. Die Bauern waren von Anfang an nicht warm geworden mit der Republik. Damals, bei ihrer Aushofung 1918, ging der Krieg für sie weiter. Denn die SPD-geführten Regierungskabinette setzten die Zwangswirtschaft auch nach Kriegsende fort. Die Bauern mussten einen beträchtlichen Teil ihrer Ernte an den Staat abgeben, zu Preisen weit unter dem Marktwert. Mit der Zwangsbewirtschaftung hatte man während des Krieges die Versorgung der Städte mit Fleisch, Milch, Kartoffeln und Getreide aufrechterhalten wollen. Da die Not nach Kriegsende nicht mit einem Schlag beendet war, hielt die Regierung am Abgabenzwang einfach fest. Die Getreideproduktion wurde sogar erst 1923 wieder ganz für den freien Markt freigegeben. In den Augen der Bauern war das nur typisch. Die SPD stand bei ihnen ohnehin im Ruf, ausschließlich ihrer städtischen Klientel zu dienen und den Städtern möglichst günstige Preise auf Kosten der Bauern sichern zu wollen. Aber auch die übrigen Parteien hatten, sobald sie in Berlin regierten, in der Wahrnehmung des Landvolks nur die Städte im Blick und pressten die Bauern aus, so gut es eben ging. Tatsächlich war deren Steuerlast im Vergleich zu Vorkriegszeiten enorm gestiegen, obwohl die Produktivität der Landwirtschaft im Krieg gesunken war. Traktoren hatten die wenigsten, nicht einmal ein Pferd konnten viele kleine Bauern vor ihren Pflug oder ihren Wagen spannen, die Kühe mussten als Zugtiere herhalten. Allerdings war die deutsche Landwirtschaft nicht über einen Kamm zu scheren. Sie änderte sich fundamental, wenn man von Ost nach West oder von Nord nach Süd reiste. Vielfältiger kann ein Land kaum sein als dieses Deutschland, das von Region zu Region nach ganz unterschiedlichen Prinzipien und Traditionen beackert wurde. Im Osten von den Großgrundbesitzern mit ihren Land- und Wanderarbeitern, im Nordwesten und in Bayern von den vielen mittelgroßen Bauern mit ihren Knechten und Mägden, im Südwesten von unzähligen Nebenerwerbsbauern, die tagsüber in nahegelegenen Fabriken arbeiteten. So groß die komplizierten Interessenunterschiede zwischen Großgrundbesitzern, Groß- und Kleinbauern, Gesinde, Schnittern und Büdnern auch sein mochten, in einem Punkt waren sich fast alle einig. Die Republik war ihre Sache nicht. Nicht einmal zu den Landarbeitern hatte die SPD eine langfristige Bindung aufbauen können, obwohl es 1918 recht revolutionär mit ihnen begonnen hatte. Aber das Tarifrecht eines Industriebetriebs lässt sich schlecht auf einen Gutshof übertragen. Schon bei den saisonbedingten Schwankungen der Arbeitszeit zeigte sich, dass der Alltag auf dem Land nicht so leicht in Arbeit, Freizeit und Schlaf zu dritteln war wie der Arbeitstag in der Stadt. Die Uhren auf dem Land schlugen anders. Landarbeiter und SPD blieben sich auf Dauer fremd, von der KPD ganz zu schweigen. Eine Brücke zur Moderne hätten die Nebenerwerbsbauern bilden können, die, zumal in Südwestdeutschland, einen großen Teil der landwirtschaftlichen Produktion bestritten. Hier ging der männliche Teil der Familie tagsüber in die Fabrik, um die Landwirtschaft kümmerte er sich abends und am Wochenende. Aus der Landarbeit aber bezog er den ganzen Stolz seiner halbierten Existenz. Der Flecken Erde machte ihn zu etwas Besserem, zumindest besser abgesichert war er. Er gab ihm mehr Selbstbewusstsein und Selbstrespekt im Gegensatz zu den reinen Industriearbeitern, die jede Krise zu Hungerleidern machte. So stand das Land in vieler Hinsicht quer zur Moderne. Seine Bewohner misstrauten den Städtern, fühlten sich über den Tisch gezogen, missachtet, geringgeschätzt. Dass die Menschen jahrelang verstärkt in die Städte geströmt waren, hatte am Selbstbewusstsein der Dörfler genagt. Die Besten seien weggezogen, klagte man, als sei es ein Zeichen von Dummheit, daheim geblieben zu sein. Dass sich vor allem so viele junge Frauen aus dem Staub gemacht hatten, um bei den Städtern ihr Glück zu suchen, verletzte die Landmänner zutiefst. Bruno Tanzmann, einer der wortmächtigsten Bauernsprecher, sah die wegziehenden Frauen einem schlimmen Schicksal entgegengehen, verführt von der Raffgier, der Genusssucht, von dem hohlen Tamtam auf allen Gebieten des Lebens, von dem jüdisch-orientalischen Ausschreierunfug in Staatspolitik, Warenhaus, Theater. Wems würden die Frauen dort, von der Mutterschaft entfremdet, ersetzten das Waschen durch Schminke und die Arbeit durch Roulette und Tennis. Für Tanzmann und seine Weggefährten war die Stadt das Massengrab des deutschen Volkes. Sie richte das Erbgut zugrunde, zerrütte die Menschen seelisch und körperlich. Ein Volk, das sich für die Arbeit an der heimatlichen Erde zu gut sei, streiche sich selber aus der Geschichte. Tanzmann gründete mit Gleichgesinnten die Deutsche Bauernhochschule und den Artamanenbund, der mit seiner Beackerungseuphorie, den organisierten Siedlungsfahrten gen Osten und freiwilligen Erntehelfereinsätzen immerhin 30.000 meist sehr junge Mitglieder anzog. Der Oberlausitzer war einer der wenigen echten Bauern unter den vielen Propagandisten für Pflug und Scholle, ein Dickschädel, der den Nazis Argumente und Anhänger lieferte, sich aber genauso gerne mit ihnen anlegte. Die meisten Vertreter einer agrarromantischen Kritik am modernen Leben kamen gar nicht vom Land, sondern aus den Städten selbst. Den Bauern schmeichelten die Loblieder, die diese völkischen Radikalen auf das Landleben sangen. Das Land war eine weite Projektionsfläche, auf der, neben dem ökonomisch begründeten Misstrauen der realen Bauern, unterschiedlichste Pflanzen ideologischen Widerstands gegen das moderne Leben gediehen. Wer immer von rechts gegen die Republik opponierte, fand hier jede Menge Protestpotenzial. Ein stromlinienförmig angepasster Nazi war Walter Daré, ein polyglotter Kaufmannssohn und Pferdezüchter, den Hitler 1930 als Berater in landwirtschaftlichen Fragen engagierte. Daré schrieb im selben Jahr das Buch »Neuadel aus Blut und Boden«, das Zuchtlehren, antisemitischen Rasseunsinn und Bauernromantik zu einer Apotheose des nordischen Menschen vermengte. Der nordische Rasseadel, der laut Daré in den Genen des Landvolks schlummerte, hatte zwar wenig mit den Mühen und Sorgen des realen Landlebens gemein, schmeichelte aber der gedemütigten Bauernseele nur umso mehr. Daré, Tanzmann, Rosenberg und etliche andere lieferten der NSDAP die Propagandamunition für die Betörung des Landvolks, großmäulig und unscharf genug, um den Bauern genauso zu gefallen wie ihren Knechten, den Junkern genauso wie ihren Schnittern. Und sie formulierten ihren Großstadthass so, dass auch die Großstädter ihn teilen konnten, sahen sich diese doch darin als Opfer einer Entfremdung gewürdigt, die auf Dauer angeblich krank machte. Daré und Tanzmann charakterisierten die Großstadt als dem Deutschen wesensfremd, als ursprünglich orientalische Erfindung. Die Großstädte waren in ihren Augen Orte nomadischen Denkens und einer wurzellosen Kultur, Orte der Globalisierung, die niemals ein wahres Zuhause ersetzen könnten. Wesensgemäß sei dem Deutschen hingegen das Schwein. Dem unschuldigen Tier widmete Daré 1933 ein rassistisches Pamphlet mit dem schönen Titel »Das Schwein als Kriterium für nordische Völker und Semiten«, in der er das relativ unbewegliche Hausschwein zum wesentlichen Unterscheidungsmerkmal zwischen den sesshaften Deutschen und ihren wurzellosen Antipoden machte. Die hartnäckigste Agrarromantik war nicht auf dem Land, sondern in der Stadt beheimatet. Großstadtjugendliche zogen als Wandervögel Wochenende für Wochenende hinaus aufs Land, Viele träumten davon, als Ostlandfahrer für mindestens ein Jahr Teil der Siedlungsbewegung im deutschen Osten zu werden. Hier konnten sie sich einreihen in die Pflugarmee, um das Land unabhängig zu machen von polnischen Saisonarbeitern, vor allem aber um selbst zu gesunden beim Säen und Ernten. In den Jahren wachsender Arbeitslosigkeit wurde der Drang in den dünn besiedelten Nordosten so stark, dass sich die Menschen dort schon bedroht fühlten durch die Horden leichtsinniger, sittenloser Städter auf Stellungssuche. Daheimgebliebene Großstädter konnten ihre Landlust auch beim Betrachten von Bildbänden stillen. Die von der Scholle etwa, erschienen 1931, zeigte 56 fotografische Bildnisse bodenständiger Menschen, wie es im Untertitel hieß. Zu sehen waren kernige Typen, die, wie das Vorwort behauptete, den Urgrund bilden, aus dem der Rest des Volkes immer wieder aufs Neue heranwächst. Alles andere vergeht, der Bauer bleibt. Volk ist er, wie es war, deutsches Volk, wie es sein wird. Wer vom Siedeln nur träumen konnte, achtete wenigstens auf gesunde Ernährung. Die Reformhausbewegung boomte, der Vegetarismus, die Anthroposophie. 1927 wurde der Demeterbund gegründet, 1932 das Demeter-Siegel geschützt. Die Landlust prägte auch den Buchmarkt. So typisch wie die Großstadtromane waren für die Weimarer Republik ihre Antipoden, die Bauernromane, die ein unentfremdetes, überschaubares, archaisches Leben zeichneten. Hier war ein Mann noch ein Mann und die Erde fruchtbar. Der Arbeit Lohn war mit Händen zu greifen und schmeckte so rein, wie nur eine Frucht schmecken kann, die man selbst gepflanzt hat. Der Abend beschloss friedvoll den Tag und die Liebe, keusch und reich, machte nicht den in der Stadt üblichen Ärger. Sucht man in der Literaturgeschichte ein Gegenbild zum Akademiemitglied Heinrich Mann, wie er dastand inmitten der Massen des Kaufhauses Karstadt und den achtlos Vorbeidrängelnden liebevoll vorlas, findet man ihn in dem Dorfschullehrer Karl Heinrich Waggall aus dem Salzburger Land. Der 33-Jährige, wegen einer schweren Tuberkulose zu krank, um seinen Beruf auszuüben, veröffentlichte 1930 seinen Roman Erstling im Inselverlag. Das Buch wurde ein fulminanter Erfolg. Brot verkaufte sich 90.000 Mal. So kurz der Titel, so karg der Inhalt. Ein Mann, ein Kerl wie aus dem Nichts, nimmt sich in der Einöde ein Stück Land und macht es urbar. Er siedelt, sät, erntet. Ein Leben reduziert auf seinen elementarsten Kern. Ein paar Bretter, Steine, ein Bachlauf, den er umleiten muss, eine Ziege und das Geschick seiner starken, rasch lernenden Hände. Für den Leser aus der Stadt war Brot eine Kur für die Sinne, zumal für den von Arbeitsverlust bedrohten Leser der Wirtschaftskrise. Brot schmeckte nach dem herrlichen Schweiß urtümlichen Schuftens. Eine Apotheose der Arbeit, wie viele Erfolgsbücher dieser arbeitslosen Jahre. Für Waggall fing die Moderne schon im nächsten Dorf an. Man ist als Leser jedes Mal froh, wenn der Held dem dortigen Intrigenstadel wieder den Rücken kehren und zurück auf seine Scholle kann. Mit der Wirtschaftskrise bekamen die völkischen Literaten genügend Aufwind, um zum Angriff zu blasen. Der Hamburger Schriftsteller Wilhelm Stapel, ein fanatischer Antisemit, forderte 1930 vollmundig einen Aufstand der Landschaft gegen die Stadt. Wie der Bauer der deutschen Landschaft aufsässig zu werden beginnt gegen das, was in Berlin gespielt wird, so wird der gebildete Deutsche sich dem widersetzen, was die Geistigen Berlins propagieren. Der Geist des deutschen Volkes erhebt sich gegen den Geist von Berlin. Stapel machte sich zum Sprecher der schweigenden Mehrheit, die sich von der Berliner Kulturszene, die maßgeblich die Kultur der Republik prägte, düpiert fühlte. Statt erbaulicher Schöngeistigkeit glaubte man dort nur Libertinage, Frauenemanzipation, Alltagssprache und respektlose Ironie zu sehen. Bis zum Beginn der Depression hatten diese Ingredienzen den Charme der linksliberalen Berliner Kultur- und Medienszene ausgemacht, den betörenden Duft von Freiheit plus Benzin. Seitdem aber der Optimismus aus dem öffentlichen Leben gewichen war, schien die Modernität des Berliner Kulturlebens weniger ansteckend als vielmehr exklusiv zu sein. Für die vom Abstieg Bedrohten fühlte sich die Moderne nicht mehr nach Freiheit für jeden, sondern nach Vergnügen für wenige an. Das ließ sich mühelos steigern zu der wahnhaften Behauptung, die modernen Künste seien das Zersetzungswerk einer korrupten Elite, die dem Volk die Seele austreiben wolle. Hitlers Feldzug gegen die entartete Kunst wird später für seinen Erfolg von eminenter Bedeutung werden, weil sie die Zusicherung enthielt, der künftige Volksstaat würde dem Volksgeschmack entsprechend ausstaffiert und bespielt. So wurde auf kulturpolitischem Weg der Eindruck untermauert, NS-Herrschaft sei Volksherrschaft, während in der Demokratie eine selbstverliebte, das Volk mit ihrer Minderheitenkultur terrorisierende Elite geherrscht habe. Wilhelm Stapel sprach in seinen diversen Kampfaufrufen gegen die Asphaltliteratur einen Autor mit Vorliebe persönlich an, Alfred Döblin, Autor des Romans Berlin-Alexanderplatz. Der Arzt und Schriftsteller antwortete auf den Aufruf zum Aufstand des Landes gegen die Stadt in der Vossischen Zeitung und sprach ironisch von der Kunst des sehr platten Landes, die sich hier aufmüpfig zu Wort melde. Das klang souverän und gelassen, aber Döblin war unsicher geworden. Döblin und Berlin, das schien untrennbar. Der Autor hatte die Stadt stets als Mutterboden all seiner Gedanken und die Menge als seine Muse gesehen, deren Stimmengewirr er sich allzu gern überließ. Doch nun wurde ihm die Menge unheimlich. Schon seinen Roman Berlin-Alexanderplatz, der sich in über 60 Stellen mit den verschiedensten Arten des Gehens durch die Stadt befasste, hatte er mit dem Marschieren formierter Massen enden lassen, die mit Musik und Gesang an der Hauptfigur Franz Bieberkopf vorbei in eine offene Zukunft ziehen. Morgenrot, Abendrot, leuchtest uns zum frühen Tod. Und Schritt gefasst und rechts und links und rechts und links, marschieren, marschieren, wir ziehen in den Krieg, es ziehen mit uns 100 Spielleute mit. Der eine bleibt stehen, der andere fällt um. Der eine rennt weiter, der andere liegt stumm, wiede bumm, wiede bumm. Ende eines hellsichtigen Großstadtromans. Die Masse sei der weiße Fleck auf dem Atlas unserer Menschheit, schrieb Döblin 1931. Riesig und ungeformt sei sie, das auffälligste und ungeheuerste Faktum von heute. Man solle sie nicht verachten, man solle vielmehr erschüttert sein. Diese riesige, unreife, gelenkte und geschubste Masse werde das Schicksal bestimmen, fürchtete er. Sie werde sich zu einem grauen Heer formieren und die alte Welt stürzen. Döblin hatte einen Brief des jungen Studenten Gustav René Hocke, der ihn aus innerer Nötigung heraus um kluge Worte zur Lage der Zeit gebeten hatte, zum Anlass genommen, einige lose Antworten zu verfassen und sie zu einer Art Grübelbuch zusammenzubinden, dem er den geradezu leninesken Titel »Wissen und Verändern« gab. Das Buch war allerdings kaum geeignet, der inneren Not des jungen Mannes abzuhelfen. Es war ein wildes, ausschweifendes, zerstreutes Traktat. Abwechselnd oberlehrerhaft, hochfahrend, poetisch, naiv, dann wieder subtil und voll funkelnder Einsichten. Döblin hatte nichts weniger als eine Aufrollung des Menschenproblems vor und nahm sich dabei alle zur Brust, die ihm gerade als Gegner und Stichwortgeber durch den Kopf rauschten. Luther, Marx, Goethe, Hegel, die Arbeiterbourgeoisie, die Intelligenzler. Wild mit Überschriften herumfuchtelnd wie »Philosophische Probleme zeigen, wohin der Hase läuft bzw. nicht läuft«, warf er sich ins Getümmel mit der unbeherrschten Meinungsfreude, die so typisch für die Republik war. Man merkt schnell, der Autor war nicht weniger ratlos als der Student. Und doch schrieb er und schrieb, atemlos, widersprüchlich, getrieben von den ungeheuren Spannungen, die in der Luft lagen, für die er, der Mann der Menge, affizierbar war wie kaum jemand sonst. Döblin spürte die Sehnsucht nach Gemeinschaft und empfahl die Anrufung des Privaten. Er sei überzeugt, dass man die Öffentlichkeit abbauen müsse. Eine machtvolle Steigerung des privaten Lebens tue Not und eine von da betriebene Entkräftung des Staates. Aber wie das anzustellen sei, wusste er auch nicht. Es gäbe ja kaum noch echte Individuen in Deutschland, nur jede Menge vom Typ des Eigenbrötlers. Das ist aber kein Individuum, sondern der Abfall des Kollektivismus. Er spürte die verhängnisvolle Sehnsucht der Menschen nach Führung und empfahl stattdessen den Dialog mit der Natur. Der junge Mann soll Bäumen, Pflanzen, Himmel und Wolken gegenübertreten und ihr Du fühlen. Sich endlich als einfaches Wesen diesen Dingen gegenüberstellen. Nein, sich unter sie mischen. Er werde erleben, wie sie zu ihm sprechen und wie er ihre Sprache verstünde. Die Kommunikation zwischen einem Ich und den Phänomenen der Natur war dem Arzt Döblin nicht neu. Wiederholt schon hatte er sie beschworen und in einer Resonanztheorie zu deuten versucht, die den Menschen in eine neue Fühlung bringen sollte zu seinen biologischen Grundlagen und natürlichen Mitgeschöpfen. Will man den Gehalt dieses überbordend reichen, politisch aber völlig dysfunktionalen Traktats Wissen und Verändern umreißen, müsste man ihn so summieren. Eingebettet in ein anarchistisches Programm des Abbaus gesellschaftlicher Großorganisationen, erschließt er in knappen Fluchtlinien eine Art politisch-esoterische Ökologie, die postmoderne Überlegungen radikal vorwegnimmt. Döblin entwendet den Rechten ihren Agrarkitsch und will ihn in ein republikverträgliches Denken aufgehen lassen, das den Materialismus des technischen Zeitalters durch einen neuen Naturismus ersetzt. Döblins Version des neuen Zeitalters sieht verblüffend grün, geradezu achtsam aus. Nun heißt es, sich langsam, langsam, wirklich und ganz auf der Erde einrichten. Als Menschen in einer lebenden, geistdurchflossenen Natur, deren Glieder wir sind. Wenig später wird Döblin seine Kassenpraxis im proletarischen Osten Berlins aufgeben und in den vornehmen Westen ziehen, an den Kaiserdamm. Die dortige Praxis öffnete er nur noch für Privatpatienten. Es kam allerdings kaum jemand. Er, der die brodelnde Großstadt stets als Humus seiner Gedanken gebraucht hatte, saß allein im Behandlungszimmer und schrieb. Die städtische Masse hatte einen ihrer fasziniertesten Liebhaber verloren. Das Ende des Charleston. 1930 setzte auf vielen Gebieten eine rückläufige Entwicklung ein. Die Sinne sortierten sich neu, die Lust am Tempo schwand. Der Geschmack änderte sich, das Schönheitsempfinden, das Körperbewusstsein, das Rhythmusgefühl. Die Stimmung sank, die Knochen streikten, man gab anderen Takten den Vorzug. Kollektive Gefühlslagen sind nicht der belanglose Schaum der Tage, für den man die Mode oft hält. Gefühle sind nicht nur Indikatoren gesellschaftlicher Veränderungen, sondern oft auch deren Medium und Verstärker. Sie bilden, verwoben mit Hoffnungen, Enttäuschungen, Glückserfahrungen und Abneigungen, verwickelte Prozesse, an deren Ende politische Überzeugungen stehen und schließlich ein Kreuzchen auf dem Wahlschein. Viel getanzt wurde 1930 natürlich auch, aber wie man in den großen Tanzpalästen schwurfte, diesen heiteren, schicksalhaften Knotenpunkten des sozialen Lebens, änderte sich fundamental. Zum Charleston, der die 20er Jahre so fröhlich unter Dampf gesetzt hatte, hatte kaum noch jemand Lust. Der aufputschende, entfesselnde Charleston, der die Konventionen von den Seelen geschüttelt hatte, wich wieder dem Walzer, diesem getragenen, munter rollierenden Paartanz, der die gute alte Zeit auf die Tanzfläche zurückbrachte. Das Treibende des Charleston wirkte jetzt ungestüm. Man wiegte sich lieber im leicht melancholischen Walzertakt, in perfekter Balance, beschwor sich drehend den Kreis. Möge es doch bitte nicht alles noch schlimmer werden. Die Tanzlehrergilde freute sich. 1931 meldete der Tanzchronist F.W. Köbner in der Zeitschrift Das Magazin, dass der gehobene Gesellschaftstanz zurück sei, Neben dem obligatorischen Walzer tanze man nur noch Tango, Foxtrott und Rumba. Der wilde Freestyle des Jazz, bei dem jeder tanze, wie er eben Lust habe, war bald nur noch in den Spelunken und Kaschemmen zu sehen, in denen eine Jeanne Mammen ihre unvergesslich zwittrigen Nachtgestalten fand. Gut in den Standardtänzen ausgebildet zu sein, gehörte nun wieder zur sozialen Distinktion. Schlecht tanzen ist heute gleichbedeutend mit falschem Deutsch. Nun trauten sich auch wieder die Alten, die Übergewichtigen und die Steifen auf die Tanzfläche. Die Nigger-Epoche sei zu Ende, frohlockte der Querschnitt in dem Text, die Moden von 1932 unverhohlen rassistisch. Sechs Walzer kämen auf einen Tango, vom Charleston sei schon gar nicht mehr die Rede. Die Nigger-Musik scheint, wenigstens vorderhand, in ihrem beängstigenden Siegeszug innezuhalten. Das Radio speist aus tausend Schleusen Tonnen von Walzern. Was immer man einstellen mag, London, Paris, Amsterdam oder Berlin, immer antwortet das All mit einem Walzer. So viel konservative Genugtuung sogar in Alfred Flechtheims liberalem Magazin Querschnitt. Man kann sich ausmalen, wie die Stimmungslage in reaktionäreren Kreisen war. Immerhin bemerkte der anonym gebliebene Verfasser die Tendenz zu einer gewissen Versüßlichung und gab zu, dass es die schwere Bedrückung der Menschen in der Krise und nicht ihr guter Geschmack sei, der sie so trost- und kitschbedürftig mache. Die allgemeine Versüßlichung greift sogar auf die Musik über. Die Melodie hält wieder ihren Einzug, das Tamtam verschwindet. Die Leute verlangen zärtliche Lieder, liebliche Träumereien und jung erblühten Flieder. Das von dem Jazz verdrängte Chanson wagt eine siegreiche Gegenoffensive. Die Straßensänger erwachen zu neuem Leben. Die Tanzplatte hört auf, die Gesangsplatte zu verdrängen. Und ob zwar alle Richtungen dieses weiten Gebietes sich behaupten, ob zwar es immer noch realistische und humoristische Chansons gibt, tragen doch die sentimentalen Schlager den Sieg davon. Auch Ironie und weibliches Selbstbewusstsein befanden sich auf dem Rückzug. 1932 sang Fritzi Massari noch ganz im Stil der 20er Jahre: Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben? Dann hat sie einen Löwenjäger und auch einen Jazzbandneger. Donnerwetter, der Konsum. Man sagt ihr nach, man tratscht herum, die ist doch außerdem ein bisschen andersrum. Noch im selben Jahr aber verließ sie Deutschland. Es war ihr zu unsicher geworden. Das Gros des publizistischen Musikgeschmacks wandte sich vom kulturbolschewistischen Nihilismus ab und dem erhebenden Schlager zu, der Alt-Heidelberg besang und die ewige Liebe. Es bedurfte gar nicht erst solcher Verbote wie den Erlass gegen die Negerkultur, mit dem der thüringische Volksbildungsminister Frick im April 1930 ein allgemeines Jazzverbot erließ. Der Mainstream wandte sich von ganz allein in einer weiten Kurve nach rückwärts. Der Schriftsteller Manfred Hausmann klagte: Sie haben sich um 180 Grad gedreht, die Jungen. Was wir hinter uns ließen, dem streben sie heute entgegen. Und was ließen wir hinter uns? Den Untertanen, den Herdengänger, die Pietät, den Drill, die Angst vor dem eigenen Leben. Das Jazzverbot des NSDAP-Ministers Frick, in Thüringen saß die Partei seit 1930 mit zwei Ministern in der Regierung, stieß in den liberalen Kreisen Berlins auf Hohn und Spott. Mit dem Neger-Ukas wolle Frick den Thüringern seinen Geschmack aufzwingen, schrieb die Berliner Volkszeitung. Wenn sie sich das gefallen lassen, verdienen sie es nicht besser. Noch funktionierten hier und da die demokratischen Reflexe. Selbst im Stürmer regte sich Widerstand. In Streichers Blatt meldete sich per Leserbrief eine Frieda Höft aus Neukölln und meinte, der Jazz trage doch viel zur lustigen Stimmung in der Gesellschaft bei. Sie verstünde gar nicht, was das alles solle. Die Redaktion des Stürmers räumte daraufhin ein, dass der Jazz ja durchaus nicht nur von schwarzen Musikern gespielt würde und in Deutschland gemäßigt und veredelt worden sei. Er sei auch keineswegs identisch mit Atonalität und Disharmonie. Die Melodie würde zwar phrasiert und verzerrt, dennoch wird der Rhythmus strengstens beachtet, stellte das NS-Blatt beruhigt fest und riet: Vorerst weiterspielen. Heute wissen wir, Die Luft war ohnehin raus. Trotzdem veranlasste die Regierung von Papen 1932 ein Auftrittsverbot für schwarze Musiker, um die Chancen der Weißen zu verbessern. Dass das weitgehend hingenommen wurde, zeigt, wie sehr der Geist der Freiheit in die Defensive geraten war. Mit dem Charleston verschwand auch der Bubikopf allmählich. Am Ende blieb der Bubikopf nur bei denen, die aus politischer Überzeugung oder ästhetischem Empfinden den Boomjahren freiheitlicher Lebensweisen nachtrauerten. Auch hier bedurfte es nicht der rechten Hetzparolen wie »Arisch ist der Zopf, jüdisch ist der Bubikopf«, um die Mehrheit der Frauen zu einer weiblicheren Frisur zu motivieren. Zur allgemeinen Gefühlslage passte jetzt ein stattlicheres Aussehen. Würdevoll und klassisch sollte es um den Kopf herum aussehen, oder so verführerisch nach süßem Fratz, wie es die blondgelockte Lillian Harvey vormachte, der Superstar der 30er. Das Magere war out. Viele Frauen futterten nun Eta-Tragol-Bonbons, um zuzunehmen. Die unschönen Knochenvorsprünge an Wangen und Schultern verschwinden. Pfund für Pfund nehmen sie zu. An allen Körperteilen zeigt sich Fettansatz, versprach die Eta-Tragol-Werbung. Das Kantige wich einer fließenden Silhouette. Und mit der Wirtschaftskrise wuchs sprunghaft die Rocklänge. Wache Modejournalistinnen wie Paula von Resnischek interpretierten die neue Rockmode als Kriegserklärung gegen die Emanzipation. »Macht euch klar, auf was ihr verzichten sollt«, schrieb sie in Tempo. »Ihr sollt aufgeben die Mode des kurzen Kleides, der knappen Linien. Und was empfiehlt man euch dafür? Was will man euch aufzwingen? Ihr sollt wieder eine vertrackte, versteckte, grunderlogene Weibchenhaftigkeit annoncieren, sollt bei eurer Arbeit in Laboratorien, Büros und Fabriken den Staub mit wallenden Rocksäumen aufwirbeln. Hinter all dem steckt ja viel mehr. Eine schlimme, heuchlerische Reaktion gegen alles, was wir in dem schweren und bedrängten Leben dieser letzten 10 Jahre dennoch gewonnen haben. Viele Leserinnen folgten dem Aufruf jedoch nicht. Der lange Rock setzte, zur Enttäuschung der liberalen Moderedakteurinnen, seinen Siegeszug fort. Die Redaktionen passten sich dem Zeitgeschmack an und gaben ihre pädagogische Rolle als Bewahrer des libertären Zeitgeistes bald auf. Der Bubikopf verschwand von den Modeseiten ebenso wie der Garçon-Typ als solcher. Stattdessen betrat der modernisierte Gretchen-Typ die Bühne, das Ideal einer weiblicheren, sittsameren, jedoch immer noch emotional unabhängigen Frau, das sich in klassizistischer Würde und imposanter Statur eine Zeit lang gegen allzu tumbe Vorstellungen vom Heimchen am Herd durchsetzen konnte. Dem äußeren Ideal entsprachen die inneren Werte. In Tempo hatte Frau Christine, Beraterin in allen weiblichen Lebensfragen, jahrelang für sexuelle Neugier, Selbstbestimmung und die Ehe auf Probe plädiert. Nun distanzierte sie sich vom Seelenkostüm der 20er-Jahre-Mädchen. Die jungen Frauen sollten nicht mehr in einem Gefühlskostüm von 1928 herumlaufen, das längst passé sei, schrieb sie 1932. Das Mädchen von heute hält sich für zu gut, um nur noch Lustobjekt und Kameradin zu sein, will die entsetzliche Leere nicht länger ertragen. Man wünscht und sehnt sich nach einem, ich sage einem, großen, starken, beseligenden Erlebnis, in dem man reif wird zum Weibe, für die Ehe. Auch Frau Christine beschwor also das tiefe, ernste, wahrhaftige gegen den kecken, frivolen Übermut der vergangenen Dekade, die entsetzliche Leere, die plötzlich allenthalben als Fluch der Zeit empfunden wurde. Viele Frauen, die die sexuelle Freizügigkeit genossen hatten, fühlten sich nun eher ausgenutzt als befreit. Die jungen Frauen wollten nicht länger ein sachliches Mädchen sein. Die Zuversicht, sich allein durchschlagen zu können, die Lust, sich erst einmal selbst auszuprobieren in den verschiedensten Lebenslagen, bevor man sich festlegte. Der Wille, Geschlechterrollen zu hinterfragen und die Neugier auf das erotische Experiment schienen weitgehend abhanden gekommen zu sein. Ihre publizistische Begleitung in der Presse jedenfalls verstummte verzagt. Hilfsbedürftig war die neue Frau geworden in ihren Sorgen, wie so viele andere auch. Ganz wie ein altes Bild auszusehen, ist heute der Wunsch jeder sehr modernen Frau. Weiblich, bescheiden und hilflos, das ist die große Mode in der Mode. Ein kleines Cape, ein Barett und ein Muff aus Pelz oder irgendeinem lockigen Pelzstoff geben die Möglichkeit, diese Linie ohne viel Kosten mitzumachen. Das schrieb Lucy von Jacobi in der Tempo am 30. Januar 1933, dem Tag, an dem Hitler Reichskanzler wurde. Kapitel 12. Abend über Potsdam. Das Ende einer Kommunikationsgemeinschaft. Das oberste Gesetz eines jeden, der mit jemand ein Geschäft macht, heißt, er darf sich nicht in die Lage des anderen versetzen. Mitgefühl lähmt. Marie-Louise Fleißer, 1931. Deutschland ist ein gespaltenes Land. Ein Teil von ihm sind wir. Kurt Tucholsky, 1929. Gastmahl vor Staffelei. Es war ein anstrengendes Dinner. Fünf Freunde lud die Malerin Lotte Laserstein nach Potsdam zum Abendessen auf die Dachterrasse eines guten Bekannten. Es wurde gegessen, getrunken, viel geredet über dies und das, natürlich auch über die verfahrene Lage des Landes. Nach dem Essen wurde um den langen Tisch herum Modell gestanden oder gesessen. Es wurde posiert, neu posiert, umgestellt, die Positionen gewechselt, die Reste des Essens neu arrangiert. Ein nerviges Hin und Her, aber was tut man nicht alles für die Kunst? Schließlich hatte Laserstein jeden in der richtigen Haltung und am rechten Fleck. Jetzt hieß es ausharren und sich nicht bewegen. Am Ende des Abends waren auf der breiten Leinwand der Blick hinunter auf Potsdam skizziert und die Umrisse der einzelnen Gäste mit grobem Pinsel konturiert. In den kommenden Wochen, das über 2 Meter breite Bild wurde mit der S-Bahn zurücktransportiert, musste jeder einzeln in Lasersteins Atelier nach Berlin kommen, um für viele Stunden weiter Modell zu sitzen. So entstand der Abend über Potsdam. Ein Bild, das später zum Symbol für die Stimmung in der untergehenden Republik werden sollte. Das großformatige Gemälde der jüdischen Künstlerin stand im Zentrum ihrer ersten Einzelausstellung in der Berliner Galerie Gurlitt 1931. Verkauft wurde es nicht. Lotte Laserstein nahm es mit ins schwedische Exil, als sie Deutschland 1938 für immer verließ. Ihr war das Bild so wichtig, dass sie sich später davorstehend porträtierte. 1987, 6 Jahre vor ihrem Tod, verkaufte sie es über eine Galerie an einen britischen Sammler. Erst 2010, als es im Zentrum der Ausstellung »Moderne Zeiten« in der Berliner Nationalgalerie stand, konnte es seine Wirkungsgeschichte als ahnungsvolle gesellschaftspolitische Metapher fortsetzen, die 1931 in der Galerie Gurlitt begonnen hatte und dann jäh unterbrochen worden war. Dargestellt ist das Ende eines kleinen Gastmahls. Die 5 sind satt. Etwas Brot, Obst und Wein liegen noch auf dem Tisch. In seiner Komposition erinnert das Bild unweigerlich an Da Vincis Abendmahl, schon wegen der raffiniert angehaltenen Bewegtheit der an sich ganz ruhigen Szene und der christusgleich inszenierten Haltung der Frau in der Bildmitte. 2 Männer, 3 Frauen. Jeder ein wenig verloren, in sich gekehrt, müde. Die Gedanken sind ausgetauscht, alle Fragen offen. Eine schwermütige Stimmung liegt über der Szene. Es sind junge, bürgerliche Menschen, Künstler vielleicht, Intellektuelle offensichtlich. Engagierte Menschen, die gern und ausgiebig reden und nun am Ende ihres Lateins angekommen sind. Man spürt darin die tiefe Ratlosigkeit einer abnehmenden Schicht nachdenklicher Menschen, die nur im Moment dem wachsenden Hass enthoben ist, der sich rings um sie zusammenbraut. Was das Bild aber so zeichenhaft macht, ist noch etwas anderes. Es zeigt eine Gesellschaft im Innehalten. Für einen etwas traurigen Moment verliert sie ihre Bindekraft und löst sich auf in einsame Individuen. Nimmt man die kleine Gruppe fürs Ganze, ist darin viel von der Kritik enthalten, die der bürgerlichen Gesellschaft von ihren Feinden entgegengebracht wurde. Müde und schwach sei sie, ausgelaugt, am Ende. Laserstein zeigt tatsächlich eine ermattete Gesellschaft, fragil und verletzbar, aber eben auch hinreißend schön. Jeder für sich und doch beisammen. Unendlich zart ist, was sie zusammenhält. Es ist ein angehaltener Moment, der eine bewegte Körpersprache hat festfrieren lassen. Die losen Bande der Gruppe werden ausdrucksstark betont durch die einrahmenden Körper der stehenden Frauen und die miteinander korrespondierenden Haltungen der Männer. Die Zentralfigur in der Mitte, eine Frau in gelbem Kleid, vermutlich die Gastgeberin, erstarrt in blicklosem Sinnieren. Die Gesellschaft ist just in dem Augenblick erfasst, da sie ihre Vitalität eingebüßt hat und die Einzelnen in ihre stille Einsamkeit zurückfallen lässt. In dieser Ambivalenz von Distanz und Nähe ist »Abend über Potsdam« ein zärtliches Gegenbild zu den rüpelhaften, kraftstrotzenden Visionen echter Gemeinschaft, mit denen die NSDAP die Öffentlichkeit traktierte. Wenn man so will, ist »Abend über Potsdam« die Liebeserklärung an eine Republik, die ein rauschendes Fest erlebte und sich nun nicht mehr viel zu sagen hat. Die Roaring Twenties sind vorbei und einem melancholischen Warten auf eine ungewisse Zukunft gewichen. Es ist das Porträt einer Kommunikationskrise. Vom Ideal einer resonierenden bürgerlichen Öffentlichkeit hatte sich Deutschland weit entfernt. Nicht, dass man schwieg, äußerlich verlief alles in geordneten, gesprächigen Bahnen. Man klönte in den Vereinen, schnackte in den Wirtshäusern, schunkelte in den Kaschemmen. Aber hörte und schaute man genauer hin, erkannte man die Gräben des Schweigens, die die Gesellschaft zerteilten. Man war gern unter sich, unter Gleichgesinnten und schimpfte über den Rest. Angesichts der verfahrenen Lage waren noch weniger Menschen als üblich imstande, der Auseinandersetzung mit Andersdenkenden etwas Sinnvolles abzugewinnen. Einheit und Einmütigkeit wurden zu ständig im Mund geführten Sehnsuchtswörtern, obwohl es eigentlich nur zwei Methoden gab, mit denen man sie hätte herstellen können, durch eisernes Schweigen oder brutale Gewalt. Sich konstruktiv zu streiten, hatten die meisten Deutschen nie gelernt. Im Kaiserreich waren sie patriarchalisch betreut worden, viel mitzureden gab es nicht. Als sie im November des Revolutionsjahres ins eiskalte Wasser der Freiheit sprangen, hatten die meisten keine Gelegenheit gehabt, sich als freie Bürger zu erleben. Was es heißt, für sich selbst verantwortlich zu sein und sich mit den anderen in dem abstrakten Geflecht demokratischer Repräsentation ins Benehmen zu setzen, hatten die wenigsten begriffen, geschweige denn bejaht und emotional irgendwie erfahren. Vielen erschienen die Parteien als Quell allen Übels, als seien sie es, die die unterschiedlichen Interessenlagen erst angerichtet hätten. Tatsächlich waren auch die Parteien auf die Freiheit schlecht vorbereitet gewesen, als ihnen nach der Revolution 1918 eine zentrale Rolle im System zufiel. Sie hatten im Kaiserreich nur eine Nebenrolle gespielt, hatten nie gelernt, politische Verantwortung zu tragen, belastbare Koalitionen zu bilden und zwischen politischen Zielen und möglichem Handeln einen Mittelweg zu finden. Stattdessen dienten sie lautstark der Interessenartikulation und politischen Identitätswahrung. Gerne fielen sie ihren eigenen Ministern in den Rücken, wenn deren Regierungshandeln eine Kompromisshaltung erforderte, die den Fraktionen untragbar erschien. Dass in 14 Jahren 12 Reichskanzler an der Spitze von 20 Kabinetten standen, mehrte das Vertrauen in die Parteien auch nicht gerade. Vom politischen Leben bekam die breite Öffentlichkeit kaum mehr mit als Parolen, da die Zeitungen zu wenig taten, um ihren Lesern die parlamentarischen Aushandlungsprozesse näher zu bringen und politische Kompromisse zu erläutern. Nur Gezänk und Hader kamen bei den Leuten an. Die beiden Begriffe waren die meistgebrauchten zur Charakterisierung der Politik und entsprachen in etwa dem heutigen Hickhack, das Journalisten gerne gebrauchen, wenn der zähe Stoff nicht in 90 Sekunden Sendezeit zu pressen ist. Zwist und Gezänk wurden gerade von denen beklagt, die mit der Republik am unleidlichsten haderten. »Schlag die Parteien in Stücke, Deutsche seid«, empfahl Siegfried Ochs Komponist und Chorleiter, seinen Landsleuten kurz und bündig, und sprach damit unzähligen aus der Seele. Statt dass jeder sein bestes Können dem Vaterlande gibt, schimpfte die Lehrerin Luise Solmitz in ihrem Tagebuch über den fruchtlosen Streit der Parlamentarier. Und so eine Erbärmlichkeit, so ein Haufen kleinlicher Niedertracht nennt sich Politik, führt ein Volk, schwatzt, schimpft, schmeichelt und bezieht Diäten. Maßgeblich am Verfall der politischen Kultur beteiligt war ausgerechnet der, der sich als ihr oberster Hüter sah, Paul von Hindenburg. Seit der Reichspräsident 1930 mit Hilfe von Notverordnungen ein Präsidialkabinett ohne parlamentarische Mehrheit eingesetzt hatte, verlor der Reichstag weiter an Geltung und Ansehen. Er war zwar noch nicht zu einer bedeutungslosen Krawallveranstaltung verkommen, aber was dort debattiert wurde, hatte immer weniger praktische Konsequenzen. Da sie vom pragmatischen Regieren weitgehend ausgeschlossen waren, ließen die Parteien ihrem Rigorismus erneut freien Lauf, verabsolutierten ihre weltanschaulichen Differenzen und pflegten prinzipiellen Kompromissunwillen. Die Kommunikationskrise, die mit der Depression einherging, entwertete alle Medien des Zusammenlebens, das öffentliche Gespräch wie die Volksfeste, insbesondere aber die Presse. Die Leser entzogen ihr erst das Vertrauen, dann die Abonnements. Ein Viertel der Abos verlor allein Ullstein, noch schwerer wog der Rückgang der Annoncen. Die Germania stellte ihre Abendausgabe ein, die Kreuzzeitung dümpelte ausgezehrt vor sich hin. Rund 3.300 Tageszeitungen gab es in Deutschland, etwa 140 davon erschienen in Berlin, oft zweimal täglich. Das hört sich nach immenser Vielfalt an, nach einem Paradies für den kritischen Journalismus. Tatsächlich brachte die quirlige Presselandschaft Autoren hervor, deren Namen bis heute unvergessen sind. Theodor Wolff und Egon Erwin Kisch beispielsweise, nach denen heute die beiden wichtigsten deutschen Journalistenpreise benannt sind. Ein streitbares Feuilleton blühte, das sich die verstiegensten Stile erlaubte, aber in seinem Ehrgeiz dem Publikum auch davonlief. Fred Hildenbrandt, der Feuilletonchef des Berliner Tageblatts, erinnerte sich später: »Wir, die wir dazugehörten, hausten unter uns, wie auf einer Insel.« Dass die Berliner Kulturszene eine Insel war, behaupteten ihre Gegner schon lange, aber auch jedes Milieu, jede Zeitung für sich bildete eine Insel mit ihren Hinweisgebern, Durchstechern und Stammlesern. Eine Insel, auf der nur selten eine fremde Meinung störte. Jede politische Richtung, jede kleine Partei, jedes geistige Winkelangerdorf hatte seine eigene Zeitung. Die berühmte Information Bubble, die Filterblase, in der man heute durch die digitalen Netzwerke zu stecken fürchtet, gab es unter den analogen Bedingungen der Weimarer Republik auch. Der Leser stand mit seiner Zeitung in einem wechselseitigen Bestätigungsverhältnis. Sie schrieb ihm nach dem Mund und er hielt ihr die Treue, solange sie ihn nicht mit missliebigen Ansichten behelligte. Das neue Medium Radio hätte hier durch plurale, parteiübergreifende Berichterstattung gegensteuern können. Kurt Weil beklagte deshalb umso mehr die Ängstlichkeit gegenüber politischen Tagesfragen seitens der Radiointendanten. Hätten diese doch die Möglichkeit, einen der schwersten Fehler des politischen Lebens, die Unkenntnis des Standpunkts der Gegenpartei, zu beseitigen. Das Radio aber blieb politisch abstinent, bis Goebbels das Instrument an sich riss. Die liberalen Blätter aus den Verlagen Mosse oder Ullstein, die ein breiteres Meinungsspektrum pflegten, aber sich grundsätzlich der Republik und dem Parlamentarismus verpflichtet fühlten, spürten, dass ihnen ein zunehmender Teil der Leser nicht mehr folgte. Noch bevor sie ihre Abos kündigten, kündigten die Leser innerlich. Das Gefühl, dass es ihre Interessen waren, die dort verhandelt wurden, war ihnen abhanden gekommen. Obwohl unsere Leser uns nach außen hin treu blieben, erinnerte sich Hermann Ullstein rückblickend, bestand wenig Zweifel, dass sie im Herzen nicht mehr auf unserer Seite waren. Innerlich war die gute Hälfte von ihnen, die überzeugt war, dass es so nicht weitergehen kann, bereits in Hitlers Lager. Tag und Tag kritisierten wir ihr Idol und griffen es an, und es hatte nicht die geringste Wirkung auf sie. Die liberale Presse verlor erst schleichend, dann dramatisch an Vertrauen und Kredit. Am schlimmsten traf es das Berliner Tageblatt, das als Sprachrohr der glücklosen liberalen DDP angesehen wurde. Das brillante Blatt verlor unter Chefredakteur Theodor Wolff mehr als 80% seiner Leser. Von den 160.000 im Jahr 1919 waren 1932 noch 25.000 übrig geblieben. Die Unlust des Publikums am demokratischen Betrieb schloss dessen Berichterstattung und Kommentierung mit ein. Die Zeitungen wurden als Systempresse wahrgenommen, die Journalisten als Systemlinge, wie die liberalen Beamten und Politiker schon lange genannt wurden. Auch der Begriff Lügenpresse war bereits virulent, verbreiteter allerdings war Systempresse, gebraucht für alles, was links vom Völkischen Beobachter und rechts von der Roten Fahne stand. Hinter dem Hass auf die liberale Presse steckte nicht nur Politik, sondern auch Selbstverdrossenheit. Die Deutschen konnten einander nicht mehr hören. Auf der rechten und linken liefen die Phrasenmaschinen wieder auf Hochtouren und hämmerten unaufhörlich die alten Parolen. Leider entwickelte man rechts wesentlich mehr Fantasie. Die KPD klang häufig wie ein müder, dumpfer Resonanzraum der NSDAP. Selbst den Antisemitismus versuchte man zeitweilig zu kopieren. Aber auch innerhalb der Bevölkerung war das Wohlwollen zwischen den Lagern und Milieus aufgebraucht, die Bereitschaft zum Zuhören verschwunden, jede Lust, die Argumente der anderen wohlmeinend abzuwägen, erloschen. Die staatsbürgerliche Kunst des Debattierens, ohnehin extrem unterentwickelt, war im Zuge der Krise vollends abhanden gekommen. Was die mehlreisende Frieda Geier in Marie-Louise Fleißers 1931 erschienenem Roman aufs Handeln bezogen hatte, galt für alle Lebensbereiche. Das oberste Gesetz eines jeden, der mit jemand ein Geschäft macht, heißt, er darf sich nicht in die Lage des anderen versetzen. Mitgefühl lähmt. Links die Weltbühne, rechts die Tat. Und was war mit der berühmten Weltbühne? War sie nicht wie geschaffen für einen Dialog, wenigstens zwischen den verfeindeten Fraktionen des linken Spektrums? Das pazifistische Politik- und Kulturmagazin Unabhängiger Geister, hervorgegangen aus einer ursprünglich reinen Theaterzeitschrift, geleitet erst von dem begnadeten Feuerkopf Siegfried Jacobson, nach dessen Tod für kurze Zeit von Kurt Tucholsky und ab 1927 von Karl von Ossietzky, pflegte eine ausgeprägte Leserbriefkultur, an der auch Prominente teilnahmen. Es war das Leib- und Magenblatt der linken Intelligenz, freischwebend zwischen KPD und SPD, streitbar, ironisch, kampflustig und sehr debattenfreudig. Die Auflage war mit maximal 15.000 Exemplaren winzig, ihre Beachtung aber wegen des unbestreitbaren Rangs ihrer Autoren enorm. Ihre Schwäche war allerdings der herablassende Ton. Nicht der prinzipielle Pazifismus, nicht die europäisch-westliche Orientierung waren ihr Problem, sondern die Arroganz, mit der die Weltbühne jeden vor den Kopf stieß, der nicht auf Wellenlänge war. Sätze wie der folgende von Chefredakteur Karl von Ossietzky aus dem Jahr 1928 waren nicht gerade auf Überzeugungskraft aus, sondern darauf, die eigenen Reihen durch Beömmeln festzuschließen. So wie gewisse Naturvölker Schwachsinnigen göttliche Ehren entgegenbringen, so verehren die Deutschen den politischen Schwachsinn und holen sich von dort her ihre Führer. Darin überbieten sie ohne Zweifel die wilden Völker, die sich auf Adoration beschränken und die scheue Bewunderung, aber sonst mit ihren Dorfkretins weder in den Krieg ziehen noch in den Frieden. Der beißende Spott über die politische Elite schlug zwar viel Funken, aber genießen konnte sie nur, wer nicht von ihnen getroffen wurde und mit den Autoren im Abseits intellektueller Beobachtungsposten stand. Wie viel die Weltbühne durch ihre bisweilen ätzende Herabwürdigung von Realpolitikern zur Schwächung der Republik beigetragen hat, ist umstritten. Anrührend gekümmert hat sie sich vor allem um die eigenen Anhänger. Immer auf der letzten Seite organisierte das Blatt Treffen seiner Leserschaft. Die Berliner Blase traf sich mittwochs, 7:45 im Café Adler am Dönhoffplatz und lauschte Vorträgen aus der linken Uniszene. In der zweiten Septemberwoche 1928 war beispielsweise ein gewisser Louis Ghiberti von der Liga gegen Imperialismus dran und sprach über das Rüstungsproblem und der koloniale Imperialismus. Dem Hinweis auf den Lesezirkel in Berlin schloss sich eine Anregung für Ludwigshafen an. Alle dortigen Leser werden freundlich gebeten, ihre Adresse umgehend Herrn Rechtsanwalt Dr. Ludwig Weil, Kaiser Wilhelmstraße 16, mitzuteilen, damit auch in Ludwigshafen ein Kreis der Weltbühnenleser geschaffen werden kann. Aufs ganze Land bezogen war die Weltbühne nicht viel mehr als ein Sektenblättchen. Tucholsky, der wichtigste Autor der Weltbühne, litt unter der in Teilen selbst verantworteten Isolation. So erfolgreich seine Bücher auch waren und so gut er sonst im Pressegeschäft sein mochte, dass die Linke an Boden verlor, sah er, nicht frei von Egomanie, als eigene Niederlage an. Anfallsweise befielen den begnadeten Spötter heftige Heimatgefühle, die er mit einer bitter empfundenen Zurückweisung verband. Sein umstrittenes, 1929 veröffentlichtes Buch »Deutschland, Deutschland über alles«, ein Kompendium ätzender Gesellschaftskritik, schloss er vorsichtshalber mit einer Liebeserklärung an das von ihm so heftig gescholtene Land. Es sei nicht wahr, dass die Nationalisten die Liebe zu Deutschland allein vertreten. In Patriotismus lassen wir uns von jedem übertreffen. Wir fühlen international. In der Heimatliebe von niemand. Nicht einmal von jenen, auf deren Namen das Land grundbuchrechtlich eingetragen ist. Unser ist es. Wir haben das Recht, Deutschland zu hassen, weil wir es lieben. Man hat uns zu berücksichtigen, wenn man von Deutschland spricht. Uns, Kommunisten, junge Sozialisten, Pazifisten, Freiheitsliebende aller Grade. Deutschland ist ein gespaltenes Land. Ein Teil von ihm sind wir. Und in allen Gegensätzen steht, unerschütterlich, ohne Fahne, ohne Leierkasten, ohne Sentimentalität und ohne gezücktes Schwert, die stille Liebe zu unserer Heimat. Das war ein furioser Abschluss nach einem ganzen Bündel von Polemiken, brillant formuliert, aber unter Schmerzen geschrieben. Denn Tucholskys Heimatliebe war eine enttäuschte, eine zutiefst beleidigte sogar. Er hielt den Kampf schon sehr früh für verloren, weshalb ihm am Überzeugen meist weniger lag als am Austeilen und Recht behalten. Seit 1924 lebte er vorwiegend in Paris. 1929 zog er nach Schweden, erst nach Läggesta in der Nähe von Schloss Gripsholm, dann in die traumhafte Villa Netzjölund in Hindas bei Göteborg. Von dort schrieb er seinem Bruder, wie er Deutschland wirklich empfand. »Du glaubst nicht, wie das Land von außen aussieht. Ein Haufen neurasthenischer Irrer, die samt und sonders jeder für sich Unrecht haben. Nein, mein Lieber, dazu bin ich nicht auf der Welt. Ich richte ja auch nichts aus.« Das rechte Pendant zur linksintellektuellen Weltbühne hieß »Die Tat«. Eine Monatsschrift auf hohem Niveau, seit der angesehene Journalist Hans Zehrer das ursprünglich frei religiöse, esoterische Magazin 1929 übernommen hatte. Zehrer kam von der liberalen Vossischen Zeitung, wo er eine Zeit lang sogar für den Chefredakteursposten im Gespräch gewesen war, und machte die Tat im Handumdrehen zu einem vielgelesenen Blatt der konservativen Revolution. Es erreichte eine Auflage von 30.000 Exemplaren, bezeichnenderweise doppelt so hoch wie die der Weltbühne. Die Tat war en vogue, schien aufregend neu, deckte sich in vielem mit der aufstrebenden NSDAP und stand ihr doch kritisch gegenüber. Gerade dadurch bildete sie eine Brücke zwischen intellektuellen Lesern und dem Nationalsozialismus. Wer wissen wollte, was es mit der neuen Liebe zum Mythos, den italienischen Faschisten, dem seltsamen Philosophen Heidegger oder der grassierenden Sehnsucht nach Einheit auf sich hatte, kam um die Tat nicht herum. Sie wurde überall besprochen. Siegfried Krakauer widmete ihr in der Frankfurter Zeitung sogar zwei ganzseitige Texte, die sich eingehend mit ihrem verführerischen, anspruchsvollen Stil befassten. Mit dem Etikett rechts war die Tat natürlich nicht zufrieden. Sie wollte sich an alle Republikfeinde wenden, egal ob rechts oder links, insbesondere an die tatendurstige Jugend. Antikapitalismus, ein romantischer Volksbegriff und die Sehnsucht nach einem diktatorischen Staat, in dem die Besten herrschen, waren die wichtigsten Ingredienzen. Kurz umrissen las ich das Tatprogramm so. Rechts und links müssten im Mythos des Volkes eine Synthese bilden, in einer mächtigen, religiös aufgeladenen Gemeinschaft, getragen von den enttäuschten Mittelschichten, den geistig Obdachlosen, die ein glühendes Bedürfnis nach Zugehörigkeit fühlten. Sehnsucht alleine aber würde nicht genügen. Der Mythos könne noch so kraftvoll sein. Ohne Gewalt lasse sich der starke Volksstaat unter Führung seiner Eliten nicht denken. Reiche der Glaube nicht, so helfe das Schwert und die Faust nach, um die Volksgemeinschaft zu schmieden. Die Aussicht auf Zwangsmittel schreckte die Tatleser nicht, im Gegenteil. Der autoritäre Führerstaat, den Zehra beschwor, ohne dabei unbedingt Hitler im Sinn zu haben, gewann an Attraktivität, je verfahrener sich die realen Verhältnisse in der geschwächten Republik darstellten. Das Wort Diktatur hatte, anders als heute, wo wir die Schrecken der Gulags und Konzentrationslager kennen, keinen durchweg negativen Klang. Der Staatsrechtler und rechte Vordenker Karl Schmitt sah in der Diktatur das Ende fruchtloser Diskussionen und fand, Diktatur ist der Gegensatz nicht zur Demokratie, sondern zur Diskussion. Und die Tat verstand es, dem kalten Funktionalismus solcher Thesen Gefühl einzuhauchen. Schwärmerisch und hochfahrend, mal sacht und idyllisch, mal mählig aufbrausend wie ein Wagner-Crescendo, malte die Tat die Zeitenwende aus, die sie mitzugestalten versprach. Das deckte sich mit der allgemeinen Stimmung im Land. Die Rechte konnte die Zukunft weitgehend für sich reklamieren. Notorisch kampfbereit war zwar auch die KPD, aber ihre Zuversicht hatte sich durch lange Gewöhnung abgenutzt und die real existierende Sowjetunion wirkte nur auf Hartgesottene attraktiv. Die unabhängige Linke jenseits der KPD war von bitterem Pessimismus umwölkt. Die Tat aber wirkte, wie sie hieß, bewegungsfähig und zukunftsträchtig. So malte Zehra eindringlich aus, wie sich in der gleichgültigen Kälte der Moderne allmählich Symptome der künftigen Gemeinschaft regen würden. Die Menschen hätten keine Lust mehr auf Ablenkung und Zerstreuung, auf zynisches Kino, schale Witze und die alten Streitereien. Stattdessen begänne sich im Zuge ihrer Desillusionierung ein neuer Gemeinschaftsgeist zu regen. Die Menschen würden hier und da wieder miteinander reden. Es kommt vor, dass ein Mensch mit seinem Nebenmenschen wieder ins Gespräch kommt. Es kommt vor, dass man sich gegenseitig wieder Dienste erweist, ohne dazu verpflichtet zu sein. Es kommt vor, dass man sich resigniert anlächelt und sich die Hände drückt. Es geschieht, dass viele Menschen in einem Raum zusammensitzen und das Gefühl haben, es ist gut, dass wir zusammensitzen. Es geschehen Zeichen und Wunder. Man entdeckt den Nachbarn. Eine Straße erhält neues Leben, sie wird menschlicher. Seitdem man nicht mehr Gläubiger zu sein braucht, seitdem man Schuldner ist und der Nachbar auch, fallen die Grenzen. Die Volksgemeinschaft oben herum ist nicht zustande gekommen, unten herum aber wächst sie von Tag zu Tag. Wer mit seinem Kartenhaus zusammengebrochen ist, findet zwar noch keinen Boden vor, aber er findet viele, die vor und mit ihm zusammenbrachen. Die Kunstgriffe dieses Textes sind simpel, das Staccato banal, die Sentimentalität gewaltig, aber man spürt doch den Sog, der von ihm ausgegangen sein muss, angesichts des allseits beklagten Gesellschaftszerfalls. Die Sehnsucht nach einer neuen Gemeinschaft ist mit Händen zu greifen. Die Krise begeisterte Zehra, weil er in ihr die Chance sah, die Demokratie zu überwinden im stillen Pathos von Ehrlichkeit, Bescheidenheit, Interesse aneinander, Gesprächsbereitschaft. Und es gibt sogar schon Menschen, fährt er fort, die mit verlegenem Lächeln erklären, ich meine es wirklich so, wie ich es sage. Zehra geht hier exakt von der Kommunikationskrise aus, der Lotte Laserstein im Abend über Potsdam ein anrührendes Gesicht gegeben hatte, und versucht, sie von rechts zu bezwingen. Mit der grausamen Pointe, dass Menschen wie Laserstein deshalb umgebracht wurden, was der Autor natürlich noch nicht wissen konnte. Aber dass das süße Idyll, das Zehra hier als neue Kommunikationsgemeinschaft keimen sieht, mit Hetze und Gewalt einherging, wusste er selbstverständlich schon. Die Tat versuchte, dem Faschismus ein menschliches Gesicht zu geben und ein intellektuelles. Für Mussolini sprach sie sich explizit, für Hitler nur zögerlich aus. Der fanatische Antisemitismus war ihr suspekt, Zehra selbst war mit einer Jüdin verheiratet. Gerade durch seine vornehme Distanz machte der Tatkreis, die NSDAP, auch in snobistischen Kulturkreisen salonfähig, die üblicherweise wenig Neigung verspürten, sich mit einer plebejischen Massenbewegung und ihrem spektakelnden Führer gemein zu machen. Die Geistesaristokraten des Tatkreises hatten eigentlich Grund genug zu schaudern vor der brutalen Masse, als die Hitler ihr mythisches Volk durch die Arena der Realität führte. Aber trotz der vorsichtigen Distanz, die sie zwischen sich und die Nationalsozialisten legten, riefen sie wiederholt zu deren Wahl auf. In der NSDAP sahen sie die Chance, die verhasste Demokratie hinwegzufegen. Erst einmal an der Macht ließe sie sich schon zügeln und in geordnete Bahnen lenken. Aber auch die Aussicht, sich ein wenig unterjochen zu lassen, schreckte Zehra nicht. Er sehnte sich zum Beispiel nach Zensur. Wenn der Geist heute langsam unter die Schraube der Kontrolle gesetzt wird, so ist das für ihn selber am allerdienlichsten, glaubte er allen Ernstes und tröstete seine Berufsgenossen mit der Aussicht, die Knute heile des Gedankens blässe. Die besten und tiefsten Gedanken der Menschheit sind selten in der Freiheit gedacht worden. Sie sind meistens in der Unterdrückung entstanden. Es ist kein Grund zur Panik vorhanden. Es geht nur darum, dass wieder wirklich gedacht, geschrieben und gelesen wird. Auf die Idee, dass die Schraube der Kontrolle auch einmal ihn quälen, ihm gar das Schreiben ganz verbieten könne, kam Zehra nicht. Im Rückblick erklärte einer seiner Mitarbeiter aus dem Tatkreis, Wilhelm Eschmann: Wir haben den Nationalsozialismus völlig falsch eingeschätzt. Wir wussten nichts von der tatsächlichen Macht dieser Bewegung. Wir hielten diese Leute für nicht intelligent genug und glaubten, dass es auf Intelligenz ankäme in der Politik. Das Jahr 1933 bedeutete für uns das große Erwachen. Dem Gefühl, es werde schon nicht so schlimm kommen, Zwang und Gewalt sich in verträglichen Grenzen halten, folgte auch ein Großteil der Öffentlichkeit. So brutal wie die Schlägerhorden der NSDAP in Wirklichkeit mit ihren Gegnern umgingen, wirkten sie auf die Unbeteiligten am Straßenrand leider nicht. Die Fackelzüge und Aufmarschstaffeln der SA lösten nur bei denen Furcht aus, die in ihren Augen eben auch etwas zu befürchten hatten. Bei der sich ungefährdet fühlenden Menge hingegen wuchs das Faszinosum, das von den Marschkolonnen ausging, bildeten sie doch ein offenbar überzeugendes Gegenbild zu der fragmentierten Gesellschaft, deren Gezänk den Entmutigten so schmerzhaft auf die Nerven ging. Bitte möglichst rücksichtslos. Hochmut und Unterwerfungslust. Die formierte Menge, gestaffelt, geordnet, munter singend, illuster anzusehen mit ihren Fackeln, erschien vielen besorgten Bürgern nicht als brutal, sondern als veredelt. Sie empfanden den Nationalsozialismus als eine Kraft, die den Pöbel zu zähmen und ihn nutzbringend einzusetzen wusste. Das schien allemal besser, als ihn den Kommunismus wählen zu lassen. Der NSDAP gelang das zweifelhafte Wunder, die Hordengänger ebenso anzuziehen wie den konservativen Akademiker, der sich für etwas Besseres hielt. Studenten, nicht tumbe Proleten, wie das Klischee es gerne will, bildeten die Speerspitze der SA. In der Partei fühlte sich der für Hölderlin schwärmende Studienrat genauso zu Hause wie der Apotheker und der von allen Seiten angegriffene Beamte, der sich niemals zur Masse zählen, aber so gerne zur Gemeinschaft gehören wollte. Bildungshuberei und Gemeinschaftsrausch vermengten sich, eine Mischung, die immer mehr Menschen anzog, auch die Zögernden. Die NSDAP war eine Partei der Pöbler und Professoren. Ein wüster Haufen, der seine inneren Widersprüche nur durch die Dynamik kittete, die er in Gang zu setzen versprach. Thomas Mann hatte bei seinem Versuch, den Wahlerfolg der NSDAP zu erklären, schon 1930 ihre doppelte kulturelle Wurzel beschrieben. Zum einen den naturreligiösen, irrationalistischen Gemeinschaftskult, der die lebensspendenden Kräfte des unbewussten, dynamischen, dunkelschöpferischen auf den Schild hob. Zum anderen eine gewisse Philologenideologie, Germanistenromantik und Nordgläubigkeit aus akademisch-professoraler Sphäre, die in einem Idiom von mystischem Biedersinn und verstiegener Abgeschmacktheit mit Vokabeln wie rassisch, völkisch, bündisch, heldisch auf die Deutschen von 1930 einredet. Mit einem Wort, Bildungsbarbarei. Dieses im Grunde bizarre Gemisch konnte als Einheit durchgehen, solange es sich mit Zukunftsvisionen in Bewegung hielt und Feinde konstruierte, die es in Schach zu halten und zu vernichten galt. Ohne diese innere Aggressivität, völkischer Kampfauftrag und dergleichen genannt, wäre das Konstrukt der Volksgemeinschaft sofort wieder auseinandergefallen. Stattdessen riss sie immer mehr Menschen in den Sog einer Bewegung, die tatsächlich in der Lage schien, linke und rechte Elemente, plebejische und elitäre Haltungen zu vereinen. Obwohl die NSDAP das mit Abstand destruktivste Element der Weimarer Republik darstellte, gelang es ihr, sich als Partei der Einheit aufzuspielen, die das Tollhaus der Widersprüche zu einer neuen Gemeinschaft formen könnte. Dass Hitler ständig das Wort »rücksichtslos« im Munde führte, störte seine Wähler nicht. Rücksichtslos sollte man sein eigenes Leben einsetzen. Rücksichtslos wollte er die Menschen sogar zur Verwendung regionaler Produkte erziehen. Brutal wollte er den Grundsatz verfechten, dass man die Kleinen nicht vor den Großen hängen soll. Brutalität erschien den Menschen irgendwie prickelnd. Man wollte tüchtig rangenommen werden, wie beim Sporttraining. Die Aussicht auf eine harte Gangart schreckte nicht. Im Gegenteil, dass sie unnachgiebig geführt werden würden, erschien vielen Menschen nach den Frösten der Freiheit mehr als verlockend. Auch die Lehrerin Luise Solmitz sympathisierte mit Hitler, weil er rücksichtslos herrschen wolle. Wir neigen mehr und mehr den Nationalsozialisten zu, weil sie stark zu werden versprechen, und das ist das Wesentliche, vertraute sie ihrem Tagebuch an. Von Hitler erwartete sie die Fähigkeit, das eigene Volk zur Einigkeit zu zwingen, Ordnung, Sauberkeit zu schaffen nach innen, Würde und Festigkeit nach außen. Aufräumen solle er mit dem jüdisch-demokratisch-sozialistischen Parlamentarismus. So dachten viele Millionen inzwischen, aber Luise Solmitz' Sympathie für Hitler ist besonders beachtlich. Sie war mit einem Juden verheiratet und hatte allen Grund, Hitler zu fürchten. Ihr Mann war zwar zum Protestantismus konvertiert, aber beide wussten, dass es für die NS-Rassenlehre irrelevant war, zu welcher Konfession man sich bekannte. Dass sie selbst und ihre Familie würden leiden müssen, wenn Hitler an die Macht käme, war ihr klar. Ihre Tochter galt in der NS-Terminologie als Halbjüdin, obwohl sie protestantisch getauft war. Nichts auf der Welt geht mir über Mann und Kind. Dennoch weiß ich, dass Hitlers Rassegrundsätze richtig sind, schrieb sie 1933 in ihr Tagebuch. Auch Ernst Jünger, der Phantast aus den Stahlgewittern, war bereit, Opfer zu bringen. Der rechtsradikale Dandy, der fleißig in allerlei völkischen Blättern publizierte, hatte die resonierende Öffentlichkeit gründlich satt und forderte wie Hans Zehrer die Trockenlegung jenes Sumpfes der freien Meinung, in den sich die liberale Presse verwandelt hat. Auf Meinungen könne man getrost verzichten. Einer Meinung folge auf dem Fuß ja doch nur die Gegenmeinung, einer Nachricht ihr sofortiges Dementi. In seiner düster-utopischen, national-bolschewistischen Vision vom Arbeiterstaat, 1932 unter dem Titel »Der Arbeiter« veröffentlicht, malte er aus, wie er sich eine künftige Öffentlichkeit vorstellte. als einen technokratischen Kommunikationsfluss, in dem kein subjektiver Schmus mehr mitgeteilt würde, sondern nur noch Sachdienliches. Die Zukunft fordere einen mathematischen Tatsachenstil, wie er dem 20. Jahrhundert angemessen ist. In seiner martialischen Utopie vom nachbürgerlichen Arbeitsstaat war für Subjektives kein Platz mehr. Die Presse müsse sich von einem Organ der freien Meinung in das Organ einer eindeutigen und strengen Arbeitswelt verwandeln. Was soll man von einem Intellektuellen halten, dem Meinungen nichts mehr galten, obwohl er ständig welche produzierte und zu einer anderen Beschäftigung auch gar nicht in der Lage war? Was Jünger forderte, war nichts weniger als das Ende des denkenden Menschen, wie man ihn bis dahin kannte. Wie Zehrer sehnte er die Zensur herbei. Gerade die, die von der Volksgemeinschaft schwärmten, waren die ersten, die ihr den Mund verbieten wollten. Dass auch sie selbst bald der Bannstrahl treffen könnte, auf die Idee kamen sie nicht. In finsterer Entschlossenheit wünschte auch Jünger, den Tag zu erleben, an dem das freie Wort verboten und dem Meinungsstreit ein Ende gemacht werde, auch wenn dieser die Basis seines Geschäfts bildete. Dass man einen wie ihn in der Gesellschaft, von der er träumte, nicht mehr würde brauchen können, war ihm vermutlich sogar bewusst. Voller Pathos und Selbstmitleid beschloss er das Buch über den Arbeiter- und Ameisenstaat mit einem gerührten Blick auf sich selbst. Nicht anders als mit Ergriffenheit kann man den Menschen betrachten, wie er inmitten chaotischer Zonen an der Stählung der Waffen und Herzen beschäftigt ist und wie er auf den Ausweg des Glückes zu verzichten weiß. Dabei ist Ergriffenheit ganz fehl am Platz. Hier hat einer nur genug von sich. Er will seine Freiheit wie einen vornehmen Mantel an der Garderobe abgeben, seinen Intellekt als alten Hut dazu, um anschließend in einer Welt brauner Mäuse unterkriechen zu können. Ehrlicher war da schon sein konservativer Mitrevolutionär Edgar Jung, der Autor der Herrschaft der Minderwertigen und Redenschreiber Franz von Papens. Als ihm der Plebs, mit dem er sich verbrüdern wollte, mal wieder dumm kam, schrieb er 1932 in der Deutschen Rundschau voller Zorn: »Ich habe Achtung vor der Primitivität einer Volksbewegung, vor der Kämpferkraft siegreicher Gauleiter und Sturmführer, aber ihre Arriviertheit gibt ihnen noch nicht das Recht, sich als das Salz der Erde zu betrachten und den geistigen Vorkämpfer gering zu achten.« Anders als Jünger und Zehrer mochte sich Jung nicht einfach unterordnen und glaubte allen Ernstes, seinen NS-Freunden Befehle erteilen zu können. Es geht nicht an, dass eine revolutionäre Bewegung ihre Gesetze von kleinbürgerlichen Parteibeamten empfängt, statt von den geistigen Repräsentanten. Jung hätte sich seine Freunde besser aussuchen sollen. Lange überlebte der rechtsradikale Mussolini-Anhänger und Hitler-Skeptiker die kritische Freundschaft mit den Nazis jedenfalls nicht. Die Einheit des Volkes duldete nicht die kleinste Abweichung. Jung wurde im Sommer 1934 von der Gestapo erschossen, getötet von den finsteren Kräften, denen er den Boden bereitet, zu denen er selbst gehört hatte. Kapitel 13: Einsame Eliten, Kabinettspolitik gegen Populismus. Mich in diesem zur Kaschemme herabgewürdigten Gremium den gassenbubenhaften Beschimpfungen parlamentarischer Raufbolde auszusetzen, dazu hatte ich keine Lust. Otto Braun, Ministerpräsident von Preußen, 1932 über seinen Landtag. Das Vorspiel: Staatsstreich in Preußen. Von Papen putscht die Landesregierung aus dem Amt. Vorerst wurde aber nicht Hitler Reichskanzler, sondern Franz von Papen, eine Witzfigur, zumindest in den Augen seiner vielen Gegner. Karikaturisten hatten nicht viel zu tun, um ein Spottbild abzuliefern. Der überhohe Zylinder auf der hageren, stets penibel gepflegten Gestalt im engen Sonntagsrock, ein verbiesterter Ziegenbock, der Haltung einzunehmen versucht, nannte ihn Harry Graf Kessler. Eine Figur aus Alice in Wonderland. Von Papen kam am 1. Juni 1932 an die Macht. Auf eine für Hindenburgs Notstandskabinette typische Weise. Auf Vorschlag des mächtigsten Einflüsterers in Hindenburgs Kamarilla, Kurt von Schleicher. Hindenburg hatte mit dem glücklosen Hungerkanzler Heinrich Brüning die Geduld verloren, weil der sich, wie gesagt, endlich durchgerungen hatte, auch die ostelbischen Junker, Hindenburgs Herkunftsmilieu, finanziell in die Pflicht zu nehmen. Dass Brüning die SA wegen ihrer brutalen Straßenschlachten und Mordtaten verboten hatte, behagte Hindenburg ebenfalls nicht. Für ihn sah schon das nach einem Linksruck aus. Von Papen dagegen war das Inbild eines Herrenreiters. Der Begriff hängt bis heute an ihm wie festgepappt. Der Schlaueste war er wahrhaftig nicht, aber schneidig, eitel und kommunikativ. Ein Salonmensch mit liebenswürdigen Manieren, wenn es darauf ankam. Er hatte in die schwerreiche Keramikdynastie Villeroy und Boch eingeheiratet und verfügte über ein Netz von besten Kontakten zur Unternehmerelite. Ganz nach Papens Geschmack war seine Tätigkeit für den Deutschen Herrenklub, einer Vereinigung von Junkern, Großindustriellen und Bankiers, die sich als das Haupt Deutschlands fühlten und dafür einen passenden Hut suchten. Im Leichtgewichtigen von Papen hatten sie ihn gefunden. Nun also Reichskanzler für ganze 6 Monate. Genug Zeit für von Papen und sein Kabinett der Barone, so genannt wegen der vielen Adligen unter den Ministern, um eine Menge Unheil anzurichten. Das SA-Verbot hob er, wie zuvor mit Hindenburg abgemacht, gleich wieder auf, um sich die Duldung der NSDAP im Reichstag zu sichern. Die SA, inzwischen fast 500.000 furchterregend kampfbereiter Männer, empfand eine geradezu wilde Genugtuung. Man hätte sie gezwungen, ihr Ehrenkleid auszuziehen, wie einer ihrer Schläger es ausdrückte, und noch im Tode, gemeint war das Verbot, auf das Niederträchtigste behandelt. Nun fühlten sie sich mit der gleichen irren Inbrunst rehabilitiert. Abermals ging eine Welle der Gewalt durch das Land. Allein im Juli und August kamen nach der Aufhebung des SA-Verbots über 300 Menschen bei politischen Auseinandersetzungen ums Leben. In Preußen starben im Juli 86 Menschen beileibe nicht nur im Kampf Mann gegen Mann. Sie wurden in ihren Wohnungen überfallen und totgetrampelt, hinterrücks erstochen, niedergeschlagen oder in einen Teich geworfen. Die Kommunisten schenkten ihren Gegnern allerdings auch nichts. Im Gegenteil. Von den 86 Juli-Opfern gehörten 38 der NSDAP an, 28 der KPD. Spätestens am 20. Juli 1932 wurde klar, auf welchen Weg von Papen und sein Herrenklub Deutschland zu drängen trachteten. An diesem Tag putschten sie die preußische Landesregierung, die letzte, in der die SPD noch das Sagen hatte, von oben aus dem Amt. Am Morgen des sogenannten Preußenschlags wurden einige Vertreter des Landes, Ministerpräsident Otto Braun lag mit einer Grippe im Bett, in die Reichskanzlei gebeten. Dort bekamen sie eine Verordnung in die Hand gedrückt, die besagte, dass sie mit sofortiger Wirkung abgesetzt seien und die Leitung der preußischen Amtsgeschäfte kommissarisch vom Reichskanzler übernommen würde, bis wieder Ruhe und Ordnung in Preußen herrsche. Das war's. Blieb nur noch, den Herren kühl zu danken, knapp Adieu zu sagen und sie aus der Tür zu befördern. Als formalen Grund für diese Reichsexekution gab von Papen den Altonaer Blutsonntag 3 Tage zuvor an. Am 17. Juli 1932 waren nach einem Marsch der SA durch ein Arbeiterviertel von Altona 18 Menschen ums Leben gekommen. Die unvermeidlichen Krawalle waren derart eskaliert, dass die überforderten Polizisten sich nicht anders zu helfen wussten, als wahllos in die Menge zu schießen. Ein tragisches Versagen, das auch noch vorwiegend Unbeteiligte traf. Daraufhin aber die gesamte preußische Regierung entmachten zu wollen, war umso grotesker, als erst von Papens Rücknahme des SA-Verbots die Gewalteruptionen neu entfacht hatte. Die Katastrophe von Altona bot den willkommenen Anlass, das seit Jahren funktionierende Regierungsbündnis von SPD und bürgerlichen Parteien im Land Preußen zu beenden, das den Rechtskonservativen schon lange ein Dorn im Auge war. Monatelang hatten sie Gerüchte geschürt, Sozialdemokraten und Kommunisten könnten in Preußen zusammenfinden und nach der Machtübernahme trachten, obgleich der bloße Augenschein lehrte, dass die Animositäten auf der Linken unüberbrückbar waren. Das wahre Motiv für die Entmachtung der SPD-geführten Landesregierung bestand darin, die konservative Revolution einen Schritt weiterzubringen und mit den Sozialdemokraten an der Spitze des größten Reichslandes ein potenzielles Widerstandsnest aus dem Feld zu räumen. Noch am Nachmittag setzte Reichskanzler von Papen den Regierungswechsel durch. Preußens Innenminister Karl Severing wurde von seinem rasch ernannten Nachfolger, assistiert von zwei Polizisten, aus dem Büro geworfen. Der Berliner Polizeipräsident und sein Stellvertreter wurden verhaftet, ebenso der Kommandeur der Schutzpolizei. Erst am nächsten Morgen, als die Festgesetzten schworen, die Schupo nicht zur Verteidigung ihrer ehemaligen Dienstherren einzusetzen, wurden sie freigelassen. Die letzte SPD-geführte Landesregierung war Vergangenheit. Zwar versammelten sich aufgeregte Bürger vor dem preußischen Innenministerium, aber ein Signal zur Verteidigung der Regierung blieb aus. Aus Wut über die fehlende Gegenwehr warfen viele SPD-Mitglieder ihre Parteiausweise weg. Hätte die Regierung nicht 90.000 Polizisten gegen die Reichswehr aufbringen können, dazu noch die bewaffneten Männer vom Reichsbanner? Wir werden sie wie die Läuse zerdrücken. Da waren sich die Kampfbereiten ganz sicher. Doch Braun und Severing beschränkten sich auf den Gerichtsweg. Was hätten sie auch tun sollen? Die Macht Otto Brauns im Land stand auf fast noch wackligeren Füßen als die von Papens im Reich. Seit der letzten Wahl war er nur noch geschäftsführend im Amt. 3 Monate zuvor hatte die NSDAP auch bei den Landtagswahlen im April 1932 sensationelle 37% erhalten und die SPD mit 21% deutlich auf den 2. Platz verdrängt. Braun war nur noch an der Regierung, weil die NSDAP keine hatte bilden können. Und die KPD, die 13% erreicht hatte, würde sich bestimmt nicht auf die Seite der Landesregierung stellen. Vielleicht würde die Lage sich bessern, wenn demnächst der Reichstag neu gewählt werden würde. Bis dahin wollte Braun erst einmal abwarten. Etwas Besseres blieb ihm nach realistischer Einschätzung wohl auch kaum übrig. Deprimierende Monate lagen hinter dem Roten Zaren. So nannte man den Sohn eines Bahnwärters, weil er sich 12 Jahre fast ununterbrochen an der Spitze Preußens hatte halten können. Eine nicht nur für Weimarer Verhältnisse erstaunlich lange Zeit, in der er Preußen, wie er geglaubt hatte, zu einem Bollwerk der Demokratie hatte befestigen können. Davon war nicht mehr allzu viel übrig. Die Nazis hatten den Landtag in den vergangenen Wochen zu einer Farce gemacht. Schon auf der 2. Sitzung nach ihrem Wahlsieg hatten die Abgeordneten von NSDAP und KPD aufeinander eingeprügelt und sich mit Stühlen, Schubladen und Aschenbechern beworfen. Eine einzige Sitzung hatte 8 Schwerverletzte hinterlassen. Die Kommunisten verließen sie am Ende bitter geschlagen. Dennoch zogen beide Parteien, die zusammen eine negative Parlamentsmehrheit bzw. Sperrmajorität hatten, an einem Strang, wenn es darum ging, einen Misstrauensantrag zu stellen oder die Regierung zu zwingen, sich ihrem Hohngelächter zu stellen. Entnervt hatte Otto Braun sich am Ende selbst beurlaubt, um dem Landesparlament fernbleiben zu können. Mich in diesem zur Kaschemme herabgewürdigten Gremium den gassenbubenhaften Beschimpfungen parlamentarischer Raufbolde auszusetzen, dazu hatte ich keine Lust. Der NSDAP-Fraktionsvorsitzende Wilhelm Kube feixte darauf hin, »Solange diese Herren in der heutigen Notzeit ihre hohen Gehälter entgegennehmen, haben sie hier anzutreten. Darum verlangen wir mit den Kommunisten und den Deutschnationalen zusammen, Kabinett Braun, antreten zur letzten Musterung.« Otto Braun und Karl Severing fehlte zum Widerstand der Glaube an einen Rückhalt in der Öffentlichkeit. Zu Recht. In ihrer Breite blieb die Bevölkerung, die nach dem Kapp-Putsch 1920 noch in überwältigender Entschlossenheit in den Generalstreik zur Verteidigung der Republik getreten war, so gut wie stumm. Teile der liberalen Bürgerschaft protestierten zwar, aber zu schwach, weil sie fühlten, dass ihre Position inmitten einer republikmüden Gesellschaft ziemlich einsam geworden war. Das letzte Aufgebot. Der Netzwerker Kurt von Schleicher und die Querfront. Am 31. Juli 1932 wurde der Reichstag neu gewählt. Die NSDAP wurde stärkste Partei und kam auf 37,3%. Die SPD musste sich erstmals seit 1890 mit dem zweiten Platz begnügen und erzielte nur noch 21,6%. Die Kommunisten waren mit 14,3% der Stimmen nicht einmal halb so stark wie die Nationalsozialisten. Sortiert man das Ergebnis nicht einfach nach rechts oder links, sondern unter dem Aspekt der Loyalität gegenüber der Demokratie, erscheint es noch bedrohlicher. Die Anhänger der republikfeindlichen Parteien, die sich für eine Diktatur von rechts oder links einsetzten, NSDAP, KPD und Hugenbergs DNVP, Deutschnationale Volkspartei, bildeten zusammen eine deutliche Mehrheit von fast 60%. Anhänger fand die Demokratie nur noch bei den Wählern der SPD und der beiden katholischen Parteien Zentrum und Bayerische Volkspartei. Die sonstigen bürgerlichen Parteien wie die DVP oder DSTP waren zu Splittergruppen geschrumpft. Unter diesen Bedingungen einfach weiter zu regieren, musste für einen elitären Herrenklub, der keine andere demokratische Legitimation besaß als das Wohlwollen des 1925 gewählten Reichspräsidenten, eine abstruse Aufgabe sein, auch wenn die Herren sich zum Herrschen prädestiniert fühlten. Die Gewalt in den Straßen eskalierte immer mehr. Fortlaufende Bartholomäusnacht, notierte Harry Graf Kessler in sein Tagebuch. Die SA war aufs Äußerste gereizt, denn ihrem Jubel über Hitlers Wahltriumph folgte bald die bittere Enttäuschung, dass er immer noch nicht Kanzler wurde. Zwar gestand Hindenburg der NSDAP zu, einer Koalitionsregierung unter von Papen beizutreten, weigerte sich aber, Hitler als Kanzler in Erwägung zu ziehen. Dessen Forderung nach Übertragung der gesamten Staatsgewalt mochte er nicht entsprechen. Hindenburg fühlte sich trotz seiner erzkonservativen Überzeugungen so weit als Präsident aller Deutschen, dass er erklärte, er könne es nicht verantworten, einer Partei die gesamte Regierungsgewalt zu übertragen, die diese Macht einseitig anzuwenden gewillt sei, also mit Andersdenkenden so diktatorisch verfahre, wie es die NSDAP immer wieder angekündigt habe. Umgekehrt war Hitler nicht gewillt, sich einbinden zu lassen. Als Teil eines Kabinetts unter von Papen würde er den Glanz einer alles umstürzenden Systemalternative fast zwangsläufig verlieren. Er hatte Angst, sich tot zu siegen, fürchtete, seine Aura könne in der Nüchternheit der einzugehenden Kompromisse verschlissen werden. Fraglich schien ihm aber ebenfalls, wie lange sein Popularitätshoch in der Opposition noch anhalten würde. Frustriert von seinem Legalitätskurs schlugen Hitlers ungeduldige Truppen immer brutaler um sich und kosteten ihm dadurch beim zögerlichen Teil seiner Anhänger Sympathien. Er würde jedenfalls an Überzeugungskraft verlieren, wenn er die hohen Wahlsiege nicht endlich in praktische Erfolge würde ummünzen können. Kurzum, Hitler war in der Zwickmühle und reagierte darauf wie immer, mit Depressionen. Zu diesem Zeitpunkt, im Sommer 1932, hatte sich das soziale Elend noch einmal dramatisch verschärft. 6 Millionen Arbeitslose. Hinzu kamen 3 Millionen Kurzarbeiter, die mit ihrem Verdienst die dringendsten Bedürfnisse nicht befriedigen konnten. Um den Haushaltsrahmen nicht zu sprengen, strich das Kabinett der Barone die gewährte Unterstützung drastisch zusammen. Die Notverordnung zur Erhaltung der Arbeitslosenhilfe, wie sie zynischerweise hieß, schrieb deren Kürzung um weitere 23% vor. Echter Hunger brach aus, in einem der fortgeschrittensten Industriestaaten der Erde, in dem zur selben Zeit die Mercedes-Wagen immer größer, die Titelseiten der Magazine immer eleganter und die Reiseziele immer mondäner wurden. Allmählich aber besserte sich die Lage. Von Papen setzte endlich auf eine belebende Investitionspolitik, woraufhin die Arbeitslosenzahlen etwas sanken, vor allem die der Kurzarbeiter. Der Export wuchs, wenn auch zögerlich. Das Wichtigste? Endlich wurde Deutschland die drückende Last der Reparationen los. Nach den langwierigen Vorarbeiten Brünings fuhr von Papen die Ernte ein. Er erzielte auf der Konferenz von Lausanne mit den Siegermächten eine Vereinbarung über eine Restschuld von lediglich 3 Milliarden Reichsmark, die auch erst ab 1935 mit Hilfe einer internationalen Anleihe zurückzuzahlen sei. Wirklich beglichen wurde sie nie. Der im März 1930 vom Reichstag angenommene Young-Plan hatte noch eine Zahlung von 2 Milliarden jährlich vorgesehen, laufend zu zahlen bis 1966 und mit etwas geringerer Annuität bis 1988. Aber was zählten in der verhetzten Atmosphäre schon Fakten? Als gut 3 Monate später, am 6. November 1932, schon wieder gewählt werden musste, verlor die NSDAP 4,2% der Stimmen. Das war ein empfindlicher Dämpfer, der sie schwer bedrückte, aber nicht deutlich genug, um von einer wirklichen Wende sprechen zu können. Mit 33,1% vor der mit 20,4% zweitplatzierten SPD war sie noch immer mit Abstand stärkste Partei. Was tun? Das Kabinett der Barone saß in der Klemme. Es konnte sich weiterhin auf nur 10% der Wählerstimmen stützen. 90% hatten für die diversen Parteien der Opposition gestimmt. Gegen die Mehrheiten im Parlament und in der Bevölkerung zu regieren, erschienen angesichts der bürgerkriegsähnlichen Zustände an den Rändern keine dauerhafte Option mehr zu sein. Und eine Tolerierung durch die Sozialdemokraten hatte sich das Kabinett Papen mit dem Preußenschlag gründlich verscherzt. Als von Schleicher begriff, dass Fränzchen, wie er seinen Freund von Papen nannte, es nicht schaffen würde, Hitler auf Dauer von der Macht fernzuhalten, beschloss er, aus der Deckung zu kommen und sich selbst an die Spitze zu wagen. Er überzeugte Hindenburg, Papen fallen zu lassen und es stattdessen mit ihm als Kanzler zu versuchen. Schleicher hatte sich inzwischen ausgedacht, eine Querfront der verständigen Kräfte, von gemäßigten Nationalsozialisten bis hin zu den christlichen Gewerkschaften zu bilden, um auf diese Weise Hitler in die zweite Reihe zu drängen. Das Projekt ist später oft belächelt worden, aber wer sich in Schleicher hineinversetzt, versteht die Logik. Er hatte schon die merkwürdigsten Gestalten zusammengebracht. Schleicher war im Krieg engster Mitarbeiter des Generalquartiermeisters Wilhelm Gröner gewesen, der zu Beginn der Republik den berühmten Pakt zum wechselseitigen Beistand von Armee und Regierung mit Friedrich Ebert geschlossen hatte. So verstaubt, wie sich die Dienststelle eines Generalquartiermeisters anhört, war sie nicht. Sie war unter anderem für das Logistikmanagement des Heeres verantwortlich, für die gesamte Versorgung und den Nachschub für 12 Millionen Soldaten. Einer wie Schleicher wurde von den Frontsoldaten gern als Bürosoldat belächelt. Der Spott verkennt aber die Bedeutung, die der Logistik im Zeitalter der Materialschlachten zukam. Hochmodern ging es weiter, denn nach der Revolution übernahm Schleicher für Gröner und die Reichswehr die Kommunikationsaufgaben, wie man das heute nennen würde. Er musste über den tiefen Graben der unterschiedlichen Mentalitäten hinweg zwischen den Generälen und den demokratischen Politikern ein Minimum an Vertrauen schaffen. Schleicher kam mit jedem zurecht. Als Kommunikationsstratege war er für die misstrauisch beäugte Reichswehr eine Idealbesetzung, auch wenn diese das nicht recht honorierte. Überzeugt von der Wertlosigkeit von Vorurteilen, arrangierten Gröner und Schleicher sich mit den neuen sozialdemokratischen Machthabern ohne ihr eigentliches Ziel, die Rückeroberung der Vormachtstellung der Wehrmacht, aus den Augen zu verlieren. Im Parlament betrieb er Lobbyarbeit für die Armee und baute ihren Einfluss Schritt für Schritt aus. Die Erfahrungen im Verknüpfen unterschiedlichster Milieus brachte von Schleicher 10 Jahre später zu der Überzeugung, die NSDAP in eine Koalitionsregierung einbinden und sie durch die Aufbürdung von Mitverantwortung zähmen zu können. Als das nicht gelang, weil Hitler an einer Vizekanzlerschaft kein Interesse hatte, fasste er den Plan, die NSDAP zu spalten und ein Bündnis halbwegs pragmatischer Kräfte von rechts bis links quer zu den festgefahrenen Lagern zu bilden, ein letztes Aufgebot gegen den Alleinherrschaftsanspruch Hitlers. Als Bündnispartner in der NSDAP bot sich deren Reichsorganisationsleiter Gregor Strasser an. Ein rechter Realo von einigem Charisma, der nach der enttäuschenden Novemberwahl gegen den Alles-oder-Nichts-Kurs von Goebbels und Göring antrat. Strasser war in dem engen Rahmen, den die NSDAP dafür bot, ein relativ verständiger Mann, gebildet, kunstsinnig, mit Kontakten bis in die Gewerkschaften hinein. Karl von Ossietzky bezeichnete ihn in der Weltbühne gar als sanften Intellektuellen. In der NSDAP stand Strasser als Intimfeind des von Konkurrenz und Eifersucht geplagten Josef Goebbels für deren linken Flügel, der etwas deutlicher antikapitalistische Argumente vertrat. Mit Strasser als möglichem Vizekanzler hoffte von Schleicher, den unberechenbaren Hitler von der Macht fernhalten zu können. Dieser könnte ja als Propagandist weiter seine Predigten halten. Dass gerade diese Rolle aber so essentiell, weil massenwirksam war, ging einem nur auf die stillen Hinterzimmer der Macht fixierten Strippenzieher wie Schleicher nicht in den Kopf. Schleichers Querfrontkonzept schien aber durchaus Chancen zu haben, zumal er in rechtsintellektuellen Kreisen, vor allem in Hans Zehrers einflussreichem Kreis um die Zeitschrift Die Tat, wirksame Propagandisten hatte. Deren mythisch aufgeladene, wolkig beschworene Vision einer neuen Volksgemeinschaft, die jenseits der alten Links-Rechts-Frontlinien eine Wiedergeburt des deutschen Volkes im Geiste sozialer Gerechtigkeit vollbringen solle, verhielt sich zu dem wehrhaft klingenden Schlagwort Querfront wie Theorie und Praxis. Und wie zur praktischen Bekräftigung des Querfrontkonzepts machten im November 1932 Nationalsozialisten und Kommunisten beim Berliner BVG-Streik gemeinsame Sache. Rote Fahnen und Hakenkreuze waren nebeneinander zu sehen, als am 3. November 1932 die Arbeiter der Berliner Verkehrsbetriebe für 4 Tage den gesamten Nahverkehr der Hauptstadt lahmlegten. Der Streik wurde von NSDAP und KPD auch deshalb gemeinsam unterstützt und koordiniert, weil er sich im Hintergrund gegen die SPD richtete, die einen starken Einfluss in der BVG-Leitung hatte. Unser Ruf bei der Arbeiterschaft hat sich in ganz wenigen Tagen glänzend gehoben, notierte Goebbels zufrieden nach Streikende. Die verschreckten bürgerlichen Kreise würden sich schon schnell wieder beruhigen. Als nach den Novemberwahlen 1932 von Papen keine Tolerierung eines Minderheitenkabinetts zustande brachte und sogar im eigenen Kabinett die Zustimmung sichtlich schwand, wechselte Hindenburg am 3. Dezember 1932 schweren Herzens seinen Liebling von Papen gegen von Schleicher aus. Die Minister blieben bis auf 2 die Alten. Alle waren parteilos oder aus ihren Parteien ausgetreten, was Schleichers Konzept eines möglichst ideologiefreien Pragmatismus entgegenkam. Der Appell an alle gutwilligen Kräfte im Land, nun endlich konstruktiv zusammenzuarbeiten, kam ein paar Tage gut an. Danach brachen die unerledigten Konflikte wieder auf. Die Gewerkschaften, die anfangs durchaus gewillt schienen, Schleicher zu folgen, wollten sich nicht auf eine Politik verständigen, die die SPD ausschloss. Diese weigerte sich, nach ihrer Entmachtung in Preußen einer Reichsregierung zu stützen, die den Preußenschlag nicht rückgängig machte. Auch auf der rechten Seite traf Schleicher auf Widerstand. Die Großgrundbesitzer protestierten vehement gegen seine Siedlungspolitik, mit der er die Großstädte von Arbeitslosen entlasten und sie im Osten der Republik statt der billigen polnischen Saisonarbeiter einsetzen wollte. Fast jeder Vorschlag fand im Detail seine hartnäckige Blockierung. Schleichers Bemühungen, es allen recht zu machen, führten dazu, dass sich alle abwandten. Die Gegensätze, die er im Geist des guten Willens überbrücken wollte, blieben erbittert bestehen. Ob Schleicher so treuherzig war, wie er auftrat, bleibt bis heute ein Rätsel. Die Idee einer überparteilichen Zusammenarbeit unter der autoritären Aufsicht des angeblich unparteiischen Militärs scheiterte jedenfalls an der Realität der fundamentalen Konfliktlinien. Schleichers Kritik an Kapitalismus und Sozialismus zugleich vermittelte wenig Anhaltspunkte für die tatsächlichen Absichten des Kabinetts. Der General warb um alle und machte alle misstrauisch, fasste es der Historiker Karl Dietrich Bracher treffsicher zusammen. Es ging weiter wie gewohnt. Der Reichstag tagte unter Polizeischutz und lieferte in jeder Sitzung ein wüstes Spektakel unflätigster Beschimpfungen, verbotener Demonstrationen und Prügeleien. Hermann Göring, seit August 1932 Reichstagspräsident, missbrauchte sein Amt nach Kräften. Er genoss die Pöbeleien und heizte sie an, so gut er konnte. Ein Teil der Parlamentarier titulierte sich gegenseitig als Lumpengesindel, Untermenschen, Pack. Der Abgeordnete Gock von der DNVP bezeichnete den Parlamentarismus als hoffnungslos toten Frosch. In der Sitzung am 7. Dezember kam es im Saal zu einer Massenschlägerei, bei der wieder Aschenbecher, Toilettendeckel, Spucknäpfe und ein Telefonapparat eingesetzt wurden. Ein quälendes Trauerspiel für jeden Parlamentarier, der an dem Haus noch ein halbwegs ernsthaftes Interesse hatte. Am meisten hatte sich Schleicher wohl in der Hoffnung getäuscht, er könne die NSDAP spalten. Strasser unterlag im Machtkampf mit Hitler, dessen Ansehen auch unter den Realpolitikern seiner Partei noch einmal zugenommen hatte, nachdem Papen ihm das deutliche Wohlwollen einiger Unternehmer und Industrieller verschafft hatte. Wie ernsthaft Strasser ihn überhaupt herausgefordert hatte, ist fraglich. Dass er schriftlich versicherte, sich jeder politischen Tätigkeit zu enthalten, nützte ihm gar nichts. Er wurde im Juni 1934 verhaftet und von mehreren SS-Leuten im Gestapo-Hauptquartier ermordet. Schließlich hatte sich Schleicher in der Schwäche von Fränzchen getäuscht. Von Papen unterließ nichts, um Schleicher wieder aus dem Amt zu drängen. Der Don Quixote im Kött, wie die Vossische Zeitung ihn nannte, ließ sich so leicht nicht aus dem Spielfeld befördern. Papen bewegte sich erneut auf den schneidigen Hitler zu. Wenn er die Bestie schon nicht reiten konnte, vielleicht käme er auch unter ihr ans Ziel, als Vizekanzler. Also lud er Hitler zum Dinner, sorgte für einen schmeichelhaften Empfang durch seine noblen Freunde im Haus des Kölner Bankiers Kurt Freiherr von Schröder. Hinter Schleichers Rücken scharwenzelte er um Hindenburg herum und versuchte, dessen Widerstände gegen den böhmischen Gefreiten zu zerstreuen. Auf Dauer musste das Erfolg haben. Hindenburg liebte den feschen Papen. In seinen Augen war er der ideale Schwiegersohn, dem man das Volk ruhig ein zweites Mal zur Braut geben könnte, auch wenn die sich noch etwas sperrte. Vielleicht doch wenigstens als Vize-Schwiegersohn? Der Greis saß in der Klemme. Diese letzten Tage der Auslieferung der Republik an Hitler sind in der Geschichtsschreibung so minutiös erzählt worden wie nur wenige Ereignisse der Weltgeschichte. Soweit es die naturgemäß magere Überlieferung aus den Hinterzimmern der Macht erlaubt, blieb kaum eine Wendung der vielen Finten von Papen und Schleicher unausgeleuchtet. Das Nachzeichnen der Versuche, Hitler im letzten Moment einzubinden und dadurch im Zaum zu halten, ist spannend, bitter und manchmal auf tragische Weise fast komisch. Denn das Vorhaben einiger adliger Herren, mit intriganten Machtspielen eine in Aufruhr geratene Gesellschaft zu steuern, die ständig neue Wählen geht und ihr Schicksal in aufgeregten Massenmedien erörtert, schafft in der historischen Nacherzählung eine Don Quixoterie von dramatischer Kraft. Ein Massenschicksal erzählt auf einer winzigen Bühne, auf der das Geschrei der Menge nur gelegentlich zu hören ist. Doch waren wirklich Hindenburg von Papen und Schleicher die alleinigen Totengräber der Demokratie? In der Fokussierung auf die Hinterstuben der Macht gerät die Verantwortung des wahren Souveräns ungebührlich weit an den Rand. Dass die Masse es ist, die herrscht, wurde gerade in dem Moment, in dem sie ihre Macht durch das Votum für einen Diktator wieder abgab, so deutlich wie selten. Von schicksalhafter Bedeutung für den Fortgang der Ereignisse waren neben den drei Hohen Herren in Berlin auch die Wahlberechtigten in Lippe, einem winzigen Freistaat um die Stadt Detmold herum. Dort, am Teutoburger Wald, fand am 15. Januar 1933 die letzte Landtagswahl der Weimarer Republik statt. Die Wahl wäre völlig unbedeutend gewesen, wenn sie nicht ausgerechnet nach der Wahlschlappe der NSDAP vom 6. November stattgefunden hätte. So aber wurde sie zum Stimmungstest, zur vielbeachteten Richtungswahl. Sie würde darüber entscheiden, wie viel Druck auf Hindenburg lasten würde, Hitler nachzugeben. Die Einwohner von Lippe hatten es in der Hand, ob die Nazis ihr Image vom unaufhaltsamen Aufstieg zurückbekämen oder ob sie es noch ärger einbüßten. Noch energischer als sonst machte sich die NSDAP an die Arbeit. Sie hatte seit 1928 überall im Land Rednerschulen aufgebaut. 1930 waren es schon 1000 geschulte Redner, die Städte und Dörfer agitierten. In Lippe aber machte nun die gesamte Partei Prominenz Wahlkampf, als ob es um die Hauptstadt ginge. Hitler selbst hielt an 11 Tagen 17 Reden in dem Zwergstaat, schwebte dazu ultramodern mit dem Flugzeug ein. Er ließ wichtige Termine mit allerlei einflussreichen Größen sausen und warb stattdessen um die Gunst von jedem der 175.000 Einwohner. Gegen diesen Populismus war die raffinierteste Kabinettspolitik machtlos. 39,5% der Wähler gaben der NSDAP ihre Stimme. Unglaubliche 36,1% mehr als bei den Landtagswahlen 1929. Das ließ sich propagandistisch bejubeln. Genau besehen war der irrsinnige Wahlkampfeinsatz aber nur mäßig erfolgreich. Denn 6 Monate zuvor, im Juli 1932, hatte die Partei bei den Reichstagswahlen in diesem Kreis sogar über 41% der Stimmen erzielt. Dennoch konnte die NSDAP den Sieg frenetisch feiern, zumal die SPD einen herben Verlust von 9% im Vergleich zu den Wahlen 4 Jahre zuvor hinzunehmen hatte und nur 30,1% der Stimmen auf sich vereinigen konnte. Der Wahlausgang reichte für die NSDAP, um die Stimmung wieder herumzureißen, Hindenburg und Schleicher noch mehr unter Druck zu setzen, ihren Machtanspruch noch deutlicher zu formulieren und die inneren Machtkämpfe zu beenden. Das Schicksal hing im Januar 1933 an einem seidenen Faden. Jeder Einzelne in Lippe trug dazu bei, ob er riss oder nicht. Eine winzige Chance, Deutschland zu retten, hätte für Hindenburg und Schleicher darin bestanden, die Verfassung zu brechen und die Wahlen so lange hinauszuzögern, bis die Zeiten wieder besser würden und die Begeisterung der Massen für Hitler abgenommen hätte. Um den Rechtsstaat zu bewahren, hätten seine Verteidiger in der Endkrise von Weimar gegen den Buchstaben einer Verfassung verstoßen müssen, die gegen ihre eigene Geltung neutral war, schrieb der Historiker Heinrich August Winkler. Es gehört zur Groteske dieses unwürdigen Endes der Weimarer Republik, dass es objektiv wieder aufwärts ging, als zu viele Menschen die Geduld mit ihr verloren. Vielleicht hätte eine durch Ausharren und weitere Notverordnungen gewonnene Zeit die Nachsicht mit den Schwächen des Systems tatsächlich wieder zurückgebracht und die Fieberkurve des Radikalismus abklingen lassen. Viel wahrscheinlicher ist, dass eine erdrückende Zahl von Deutschen zu einer rationalen Überprüfung ihrer Lage gar nicht mehr willens war. Die von Hitler versprochene Erweckung Deutschlands hielt die Fantasie seiner Anhänger im Griff, kaum vorzustellen, dass sie diese Vision zugunsten eines Abfindens mit der Realität wieder aufgegeben hätten. Ein neuer Höhenrausch brach sich Bahn, das Tor zu einem neuen Zeitalter, das man mit religiösem Schauder erwartete, hatte sich weit geöffnet. Diese Zeit ist intellektuell nicht mehr zu verstehen. Man muss sie in sich tragen, schrieb begeistert der Rechtsrevolutionäre Hans Zehrer in der Tat. Ein Intellektueller, der auf seinen Intellekt pfiff. Gefühl war nun alles, was zählte. Kapitel 14. Das Ende. Reichskanzler Hitler. Hier habe ich keine Gerechtigkeit zu üben, hier habe ich nur zu vernichten und auszurotten. Weiter nichts. Hermann Göring, 1933. Jubel und Terror. Am 30. Januar 1933 war es soweit. Hindenburg gab dem Drängen Franz von Papens, den Junkern, weiten Teilen der Schwerindustrie und jenem unseligen Drittel des Volkes, das die NSDAP gewählt hatte, nach und ernannte Hitler zum Reichskanzler. Dessen Steigbügelhalter von Papen wurde Stellvertreter. Mit Hugenberg und dem Stahlhelm hatten Hitler, Papen und Hindenburg den Rest des Kabinetts ausbaldowert. Außer dem Kanzler stellte die NSDAP nur 2 Minister, allerdings die für ihre Ziele entscheidenden. Der frühere thüringische NSDAP-Minister Wilhelm Frick wurde Innenminister, Hermann Göring als Minister ohne Fachbereich kommissarisch Innenminister Preußens. Damit hatte Hitler die nötigen Waffen in der Hand. Nach außen hin sah es zwar so aus, als wären die drei NSDAP-Leute von etwas gemäßigteren Kräften eingerahmt. Mit den beiden Innenministern kontrollierte Hitler jedoch die Formulierung von Gesetzen zur inneren Sicherheit und besaß die Befehlsgewalt über die Polizei. Er hatte bekommen, was er brauchte, um Deutschland so umzumodeln, dass die nächste Wahl, die für März festgesetzt wurde, noch eindeutiger für ihn ausfallen würde. Für die offiziellen Fotos des neuen Kabinetts waren drei Polsterstühle herangeschafft worden. Einer in der Mitte für den Kanzler, zwei links und rechts für von Papen und Göring. Der Rest der Regierung sammelte sich unbeholfen dahinter. Hitler sah aus wie unter Strom. Er war der Einzige, der seinen Stuhl nicht recht ausfüllte. Halb saß er noch, halb schien er schon auf dem Sprung. Statt genießerisch zu thronen, bemühte er sich, für die Kamera einen engagierten Eindruck zu machen, wandte sich mal Göring, mal Papen zu, als wäre er erregt im Gespräch, energisch seines Amtes waltend von der ersten Sekunde an. Nach dieser ersten kurzen Sitzung zog sich Hitler mit seinen Getreuen ins Hotel Kaiserhof zurück. Endlich waren sie unter sich, ohne die anstrengenden alten Herren seines Kabinetts, mit denen sie es noch ein paar Wochen würden aushalten müssen. Hitler sagt nichts, berichtete Goebbels später seinem Tagebuch, und wir alle sagen auch nichts. Aber seine Augen stehen voll Wasser. Es ist soweit. Am Abend erlebte Hitler den rasch organisierten, aber perfekt orchestrierten Massenaufzug vor dem Kanzlerpalais. Bebend stand er hinter den Fenstern der Reichskanzlei. Vor ihm zog in schier unendlichen Reihen, exakt geordnet, sein Kapital vorbei. Die Massen, ohne die er ein Nichts wäre. Hitler hatte die Demokratie verstanden und besiegt. Am nächsten Tag machte er sich an ihre Abschaffung. Auf Hitlers Bitte löste Hindenburg den Reichstag am 1. Februar auf. Für den 5. März waren Neuwahlen angesetzt. Die parlamentslose Zeit sollte lediglich durch den Ausschuss für Auswärtiges und den Überwachungsausschuss überbrückt werden. Letzterer war das einzig verbliebene Instrument des Parlaments, um die Regierung zu kontrollieren. Hier ging es zu wie in einem Horrorkabinett. Die Nationalsozialisten setzten alles daran, die am 7. Februar turnusgemäß zusammengekommenen Abgeordneten mit Hassattacken einzuschüchtern. Saukerl, Lump, Judenschwein, Saujude, Judenknecht. Mit solchen Anreden führten sie die Debatte. Der SPD-Abgeordnete Wilhelm Högner erlebte die zweite Sitzung des Ausschusses so. Kaum hatte Löbe, der sozialdemokratische Ausschussvorsitzende, die Sitzung eröffnet, erhoben die Nationalsozialisten wieder ein schauerliches Gebrüll. Der SPD-Abgeordnete Wilhelm Högner erlebte die zweite Sitzung des Ausschusses so. Kaum hatte Löbe, der sozialdemokratische Ausschussvorsitzende, die Sitzung eröffnet, erhoben die Nationalsozialisten wieder ein schauerliches Gebrüll. Der Abgeordnete Edmund Heines, NSDAP, schlug wie ein Rasender unaufhörlich mit der Faust auf den Tisch. Dr. Frank, NSDAP, der stellvertretende Vorsitzende, trat auf Löbe zu, stieß ihn mit einem heftigen Ruck zur Seite, riss die Präsidentenglocke an sich und erklärte unter dem Beifallsgeschrei seiner Parteifreunde die Sitzung für geschlossen. Beim Verlassen des Zimmers wurde der Abgeordnete Morath von der Deutschen Volkspartei von einem Nationalsozialisten ins Gesicht geschlagen und in den Rücken gepufft. Wir unterrichteten die Presse, aber kein Staatsanwalt wagte es, die Aufhebung der Immunität der nationalsozialistischen Verbrecher zu beantragen. Reichspräsident und Reichstagspräsident schwiegen. Die NSDAP hatte nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie die Rechte und Würde ihrer Gegner mit Füßen treten werde, sobald sie an der Macht sei. Ganz offen hatte Goebbels genau zwei Jahre zuvor, im Februar 1931, vor dem Reichstag erklärt, dass die Einhaltung der Verfassung nur ein taktisches, vorübergehendes Manöver sei. Die nationalsozialistische Bewegung verharrt weiterhin diesem System gegenüber in Kampfstellung. Nach der Verfassung sind wir nur verpflichtet zur Legalität des Weges, aber nicht zur Legalität des Zieles. Wir wollen legal die Macht erobern. Aber was wir mit dieser Macht einmal, wenn wir sie besitzen, anfangen werden, das ist unsere Sache. Dass Hitler seine Wähler hinters Licht geführt habe, konnte niemand mit Recht behaupten. Schon das Parteiprogramm der NSDAP von 1920 hatte gefordert, den Juden die Staatsbürgerschaft abzuerkennen und sie aus der Volksgemeinschaft auszusondern. Auch die Abschaffung der freien Presse und die Ausschaltung der Artikulationsmöglichkeiten Andersdenkender standen von Beginn an auf der NS-Agenda. Das Programm hatte den gesetzlichen Kampf gegen die bewusste politische Lüge gefordert. Ein Begriff, der die darin enthaltene Willkür kaum verhüllte. Zeitungen, die gegen das Gemeinwohl verstoßen, sind zu verbieten. Die Umsetzung erfolgte prompt. Die noch unter von Papen vorbereitete Notverordnung des Reichspräsidenten zum Schutze des deutschen Volkes, verabschiedet am 4. Februar, legitimierte das Versammlungsverbot für Kommunisten und ein Verbot von KPD- und SPD-Zeitungen. Deren Redaktionen hatten schon zuvor regelmäßig Besuch von der SA bekommen. Nun wurde der Terror staatlich angeordnet. Preußens neuer Innenminister Göring ernannte 50.000 SA, SS- und Stahlhelm-Angehörige zu bewaffneten Hilfspolizisten und stellte sie der regulären Polizei zur Seite. Hierdurch geriet auch diese noch unmittelbarer unter seine Kontrolle. Laumänner und unzuverlässige Elemente wurden umgehend gemeldet und suspendiert. Sozialdemokraten und Kommunisten wurden staatlicherseits zu Freiwild erklärt. Görings entsprechende Dienstanweisung an die Polizei lautete: Dem Treiben staatsfeindlicher Organisationen ist mit den schärfsten Mitteln entgegenzutreten. Polizeibeamte, die in Ausübung dieser Pflichten von der Schusswaffe Gebrauch machen, werden ohne Rücksicht auf die Folgen des Schusswaffengebrauchs von mir gedeckt. Wer hingegen in falscher Rücksichtnahme versagt, hat dienststrafrechtliche Folgen zu gewärtigen. Das kam einem Schießbefehl gegen Andersdenkende gleich. Nahezu jegliche Willkür gegen angebliche Staatsfeinde war damit sanktioniert. Auch Privatleute konnten sich als Terroristen gegen Links weitgehend sicher vor Strafverfolgung fühlen. Der 17-jährige Schüler, der im Februar 1933 den Bürgermeister von Stassfurt bei Magdeburg erschoss, wurde nach kurzer Vernehmung wieder freigelassen. Die Beteuerung, unschuldig zu sein, reichte, um den Fall nicht weiter zu verfolgen. Die Justiz, ohnehin auf dem rechten Auge kurzsichtig, erblindete nun fast vollständig. Nur wenige Richter, Staatsanwälte und Polizisten wandten sich gegen den Staatsterror und bestanden auf rechtsstaatliche Verfahren. Die Intendanten der Stadttheater wurden dazu gedrängt, jüdische Mitarbeiter und Schauspieler zu entlassen und zeitkritische Stücke aus dem Spielplan zu nehmen. Die Liste verbotener Bücher wurde ständig erweitert, Buchhandlungen und Bibliotheken nach zersetzendem Schrifttum durchforstet. An der Universität Breslau verzichtete der Rechtsgelehrte Ernst Josef Kohn auf Drängen der Universitätsleitung auf seine Vorlesung, nachdem rechte Studenten gedroht hatten, Kommilitonen, die Kohn zuhören würden, aus dem Fenster zu werfen. 25.000 Verhaftungen nahm allein die preußische Polizei auf Geheiß der neuen Machthaber in diesem Frühjahr vor. Darin sind die Festnahmen durch die SA und SS noch gar nicht enthalten, da ihre Zahl nicht mehr festgestellt werden kann. Bald konnten die regulären Gefängnisse die vielen Gefangenen nicht mehr aufnehmen. In leerstehenden Kneipen und Werkstätten wurden die ersten Sammellager und Folterkeller eingerichtet, oft mitten im Wohngebiet. Dass die Nachbarn die Schreie der Misshandelten mitbekamen, war nach Meinung vieler Historiker beabsichtigt. Vor allem in Arbeiterbezirken sollten auf diese Weise Leute eingeschüchtert und weiterer Widerstand erstickt werden. Dass der Niederländer Marinus van der Lubbe in der Nacht des 27. Februar den Reichstag anzündete, fiel dem neuen Regime wie ein Geschenk in den Schoß. Die Behauptung, Kommunisten hätten das Parlament als Fanal für einen beginnenden Aufstand in Brand gesetzt, war flugs zur Hand und lieferte den Anlass für eine abermalige Verschärfung des Terrors. In den folgenden Tagen wurden in Preußen über 5.000 Menschen verhaftet, Sozialdemokraten, Kommunisten, etliche Künstler. In einer öffentlichen Rede in Essen am 3. März verkündete Göring, dass der Rechtsstaat zertrümmert war. Meine Maßnahmen werden nicht angekränkelt sein durch irgendwelche juristischen Bedenken. Meine Maßnahmen werden nicht angekränkelt sein durch irgendeine Bürokratie. Hier habe ich keine Gerechtigkeit zu üben, hier habe ich nur zu vernichten und auszurotten, weiter nichts. Zögernd begaben sich die, die es sich leisten konnten, auf die Flucht. Persönlichkeiten, die sich eben noch geachtet und geehrt fühlten, lernten fassungslos, dass sie nun als unerwünscht, ja vogelfrei galten. Widerstrebend gestand sich auch Heinrich Mann ein, dass er fliehen musste. Um keinen Verdacht zu erregen, verließ er nur mit einem Regenschirm in der Hand die Berliner Wohnung. Seine Frau Nelly brachte einen kleinen Handkoffer auf getrenntem Weg zu ihm an den Zug. Am nächsten Tag ging er allein bei Kehl am Rhein über die Grenze, auf konspirativem Weg sich aus dem Land schleichend. Einer der wichtigsten Schriftsteller Deutschlands durfte froh sein, dass man ihn nicht erkannte. Sein Bruder Thomas war derweil, begleitet von Katja Mann, mit einer Rede über Wagner auf Vortragsreise. Von der letzten Station, Paris, fuhr er weiter zur Erholung nach Arosa in die Schweiz. Dort erreichten ihn zahlreiche eindringliche Warnungen vor einer Rückkehr nach München. Tochter Erika reiste, wie immer in rasender Fahrt, mit ihrem Ford an und schilderte den Eltern die bedrohliche Lage. Mitgebracht hatte sie das halbfertige Manuskript des Romans »Josef und seine Brüder« und jede Menge Arbeitsmaterial. So fiel der Entschluss, in der Schweiz zu bleiben, halbwegs leicht. Obwohl die wenigsten einfach so rasch umdisponieren konnten wie der polyglotte Nobelpreisträger, entschlossen sich Tausende, Deutschland so schnell wie möglich zu verlassen. 30.000 Menschen gingen in diesen ersten Wochen der NS-Herrschaft ins Exil. Schließlich waren es etwa eine 500.000, denen oft im letzten Moment die Flucht aus der Heimat gelang. Der größte Teil von ihnen, etwa 85%, hatte einen jüdischen Hintergrund. Vom Kanzler zum Führer aus herzzerbrechender Zerrissenheit. Am 5. März fanden die Neuwahlen statt, überschattet von durchschnittlich 5 Toten täglich als Folge politischer Attentate und Zusammenstöße, sekundiert von Verhaftungen, Zeitungs- und Versammlungsverboten. Weder hatten die Mannen des seit rund einem Monat amtierenden Kanzlers Hitler Wahlkampf mit allen Mitteln gemacht, waren seine Redner über die Dörfer gezogen, hatten Tausende von Plakaten aufgehängt, die ihn neben Hindenburg zeigten, um Kontinuität zu verbürgen. Nieder mit dem System der ewigen Zwietracht, ein Volk, ein Führer, ein Jahr, brüllte es in riesigen Lettern von den Hauswänden. Am Abend vor der Wahl veranstaltete die Berliner SA Fackelzüge zu 24 Sammelplätzen. Angeführt wurden die Kolonnen von sogenannten Motorstürmen, SA-Männern auf Motorrädern mit Fackeln. An den Sammelplätzen lauschte die Menge der Rede Hitlers, die er in Königsberg hielt, live übertragen von allen Radiosendern. Hitler warf sich zum Kanzler der Einheit auf. Für den Wiederaufbau sei entscheidend, das Trennende zu überwinden. Höchster Nationalismus und höchster Sozialismus müssten darauf untersucht werden, ob sie nicht auf eine Wurzel zurückgingen. Trotzig erschien Ullsteins Berliner Morgenpost, die auflagenstärkste Zeitung der Stadt, am Wahlsonntag mit der republiktreuen Schlagzeile »Einigkeit und Recht und Freiheit« und der aufmunternden Versicherung »Die Wahlfreiheit ist gesichert«. Wer die zahlreich aufmarschierten SA-Männer vor den Wahllokalen sah, konnte daran seine Zweifel haben. Aber tatsächlich war die Stimmabgabe geschützt und geheim. Fast 90% der Wahlberechtigten waren erschienen. Für die, die gehofft hatten, einem Teil der Hitler-Anhänger seien durch die Terrorakte die Augen geöffnet worden, war das Ergebnis niederschmetternd. Die NSDAP legte nochmal um 10,8% auf fast 44% zu. Damit konnten die Zeitungen am nächsten Morgen mit der Schlagzeile aufmachen: Klare Regierungsmehrheit. Ein Novum seit einer gefühlten Ewigkeit. Allerdings hatte die NSDAP ihr eigentliches Ziel, die absolute Mehrheit, verfehlt. Diese wurde nur zusammen mit der rechtsradikalen Kampffront Schwarz-Weiß-Rot erreicht, dem Wahlbündnis von Stahlhelm und Hugenbergs DNVP, das 8% erzielte. Die Sozialdemokraten blieben trotz der massiven Einschüchterung und Verfolgung fast stabil. 18,3% der Wähler gaben ihnen die Stimme, nur rund 2% weniger als 4 Monate zuvor. Untreuer verhielten sich die Wähler der KPD. Sie verlor 4,6% und kam nur noch auf etwas mehr als 12% der Stimmen. Nach übereinstimmenden Analysen stammte ein großer Teil der neu hinzugekommenen NS-Wähler von der KPD. Offenbar hatte es fast ein Viertel der ehemaligen KPD-Wähler Hitler nicht übel genommen, dass er in den vergangenen Monaten Kommunisten hatte verfolgen, drangsalieren und ermorden lassen. Ein herrlicher, ein ungeahnter, ein berauschender Sieg. Mehrheit. Endlich, jubelte die Lehrerin Luise Solmitz in ihr Tagebuch. Die Seele unseres Volkes ist in ihm, bei ihm, mit ihm. Hitler ist kleiner Leute Sohn und hat wohl kaum Allgemeinbildung. Aber was für eine Führernatur. Und die ist durch kein Wollen und kein Können, durch keine Bildung noch Gelehrsamkeit zu erlangen, noch durch Rang und Stand. Nicht die wirtschaftliche Not, nicht die Demütigung durch die Versailler Verträge waren es, die Menschen wie Luise Solmitz in die Arme Hitlers sinken ließ, sondern eine rauschhaft erlebte Einheit, die offen war für die unterschiedlichsten Erwartungen und Erlösungshoffnungen trostbedürftiger Seelen. Wie geschickt Hitler auf der Klaviatur der kollektiven Psyche spielen konnte, um seine charismatische Herrschaft zu festigen, beweist fast jede beliebig herausgegriffene Stelle seiner Reden. Nehmen wir seine Regierungserklärung Aufruf an das deutsche Volk, in der er sich am 1. Februar 1933, 2 Tage nach seiner Ernennung, in einer Rundfunkansprache als neuer Reichskanzler präsentiert hatte. Mit ruhiger Stimme, ohne das bekannte Gebrüll, inszenierte er sich als Befreier einer Nation in Zwietracht, der Gott den Segen entzogen, weil sie sich selbst vergessen hatte. Politische Machtverhältnisse interpretierte er in archaischen, alttestamentarischen Gefühlskategorien und vermengte sie mit der Klage über eine verlorene kulturelle Identität zu einer emotionalen Melange aus Selbstmitleid und Sentimentalität, in der sich noch der Hartgesottenste plötzlich erlösungsbedürftig vorkam. Wie immer begann er seine Anklage mit der Novemberrevolution 1918. Über 14 Jahre sind vergangen seit dem unseligen Tage, da, von inneren und äußeren Versprechungen verblendet, das deutsche Volk der höchsten Güter unserer Vergangenheit, des Reiches, seiner Ehre und seiner Freiheit vergaß und dabei alles verlor. Seit diesen Tagen des Verrates hat der Allmächtige unserem Volk seinen Segen entzogen. Zwietracht und Hass hielten ihren Einzug. In tiefster Bekümmernis sehen Millionen bester deutscher Männer und Frauen aus allen Lebensständen die Einheit der Nation dahinsinken und sich auflösen in ein Gewirr politisch-egoistischer Meinungen, wirtschaftlicher Interessen und weltanschaulicher Gegensätze. Wie so oft in unserer Geschichte bietet Deutschland seit diesem Tage der Revolution das Bild einer herzzerbrechenden Zerrissenheit. Die versprochene Gleichheit und Brüderlichkeit erhielten wir nicht, aber die Freiheit haben wir verloren. Aufgerufen vom greisen Führer des Weltkrieges, also Hindenburg, seien er und seine Mitstreiter um noch einmal, wie einst an den Fronten, nunmehr in der Heimat, in Einigkeit und Treue für des Reiches Rettung unter ihm zu kämpfen. Das sprach, sonor vortragend, ein Wolf im Schafspelz, der sich nicht einmal vor der Verlogenheit scheute, für die Erhaltung des Friedens, eine Integration Europas und weltweite Abrüstung zu plädieren. Man braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, wie diese Vision eines geeinten und selbstbewussten Volkes die von Sorgen bedrängten Menschen beseelte. Schien der neue Reichskanzler doch tatsächlich die Macht zu besitzen, so wie ein Magnet die chaotisch herumliegenden Eisenspäne aufzurichten vermag, das zerstrittene Volk aufzustellen und zu leiten. Ein Glücksgefühl durchströmte sie, denn die Bevölkerung war durch nichts so zermürbt wie durch den Mangel an Führung. So hatte es ein SA-Mann namens Günter Goretzky in einem Bericht für ein amerikanisches Preisausschreiben beschrieben, in dem er darlegen sollte, warum er Nationalsozialist geworden war. Viele Menschen wählten Hitler, weil es so viele andere taten. Das klingt banal, zielt aber auf ein Grundelement seiner charismatischen Herrschaft. Ohne die Spiegelung in der Masse war Hitler nichts. Durch die atemberaubende Resonanz der Menge, das Erlebnis der euphorischen Zustimmung seiner Anhänger, gewann Hitler immer neue Verehrer hinzu. Die Gefolgschaft wurde viral. Der Anblick der Marschkolonnen ließ die Zuschauer euphorisiert erbeben. Wir waren wie berauscht vor Begeisterung, geblendet vom Licht der Fackeln gerade vor unseren Gesichtern und immer in ihrem Dunst, wie in einer süßen Wolke von Weihrauch, schrieb Luise Solmitz ins Tagebuch. Und vor uns Männer, Männer, Männer. Braun, bunt, grau, braun. Eine Flut von einer Stunde und 20 Minuten. Im zuckenden Licht der Fackeln meinte man nur einige Typen zu sehen, die immer wiederkehrten, aber es waren an 22 bis 25.000 verschiedene Gesichter. Die Zuschauer am Rand erblickten im Marsch der geeinten Masse eine Realmetapher. Den Weg aus der Krise, aus innerer und äußerer Zerrissenheit, und fühlten sich mitgerissen. Von diesem Moment der Erweckung an war die Chance zur Auseinandersetzung vertan. Der Andersdenkende wandelte sich zum bloßen Störenfried, zum Volksgemeinschaftsfremden, wie Luise Solmitz das nannte, die Frau, die trotz ihres jüdischen Mannes Hitler wählte. Die Demokratie schafft sich ab. Nach der Wahl vom 5. März versammelten sich die Abgeordneten des neuen Reichstags am 24. März zu ihrer zweiten Sitzung. Wegen der Brandversehrungen fand sie gleich gegenüber in der Berliner Krolloper statt. Zur Abstimmung stand das von Hitler vorgelegte Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich, auch Ermächtigungsgesetz genannt. Mit ihm sollte die Regierung das Recht erhalten, Gesetze, unabhängig vom Parlament und ohne Rücksicht auf die Verfassung und die Grundrechte, erlassen zu können. Weil es sich um eine Verfassungsänderung handelte, war eine Zweidrittelmehrheit des Reichstags notwendig, um es zu verabschieden. Die KPD war nicht zugegen. Ihre Abgeordneten waren sämtlich verhaftet, ermordet, untergetaucht oder geflohen. Auch 26 Abgeordnete der SPD waren in Schutzhaft oder auf der Flucht. 94 erschienen trotz der massiven Einschüchterung durch Tausende von bewaffneten Braunhemden zur Abstimmung. Sie mussten durch ein Spalier von SA-Leuten laufen, um zur Parlamentssitzung zu kommen. Der sozialdemokratische Abgeordnete Wilhelm Högner erlebte den Gang ins Gebäude als Spießrutenlauf. Junge Burschen, das Hakenkreuz an der Brust, musterten uns frech, versperrten uns schier den Weg und riefen uns Schimpfworte zu wie Zentrumsschwein, Marxistensau. Im Saal selbst lungerten SA-Leute, Beschimpfungen zischend, in der Nähe der SPD-Abgeordneten herum, die Hand provozierend auf ihre Pistolen gelegt. Trotz der beängstigenden Atmosphäre stimmte die SPD geschlossen gegen das Ermächtigungsgesetz. Der SPD-Vorsitzende Otto Wels trat mutig nach vorne und begründete die Haltung seiner Partei in einer längeren Rede. Sie mündete in die berühmt gewordenen Worte: Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht. Für das katholische Zentrum galt das nicht. Es stimmte geschlossen für die Entmachtung des Parlaments. Zwar hatte sich eine aufrechte Minderheit von Abgeordneten um Heinrich Brüning gegen die Annahme des Ermächtigungsgesetzes ausgesprochen, aber sie unterwarf sich am Ende der Fraktionsdisziplin. Die Katholiken hofften auf vage Mitwirkungsmöglichkeiten, zumindest auf eine schonende Behandlung durch das neue Regime, nachdem Hitler in seiner Ansprache beteuert hatte, seine Sorge gelte dem guten Verhältnis zwischen Kirche und Staat. Etliche Abgeordnete hatten schlicht Angst um ihr Leben, andere wollten bei der nationalen Erhebung nicht abseits stehen. Diesem Opportunismus gaben sie den Namen Nationale Sammlung. So begründete der Zentrumsvorsitzende Prälat Ludwig Kaas das Ja seiner Partei mit einer klaren Anpassungsbotschaft. Die gegenwärtige Stunde kann für uns nicht im Zeichen der Worte stehen. Ihr einziges, ihr beherrschendes Gesetz ist das der raschen, aufbauenden und rettenden Tat. Und diese Tat kann nur geboren werden in der Sammlung. Um sein Gesicht zu wahren, kleidete der Prälat die Unterwerfungserklärung in eine großspurige Versöhnungsgeste. So reichen wir von der Deutschen Zentrumspartei in dieser Stunde allen, auch früheren Gegnern, die Hand, um die Fortführung des nationalen Aufstiegswerkes zu sichern. Der Vorgang kann als prototypisch gelten für die Art und Weise, in der die hitlerkritischen Eliten ihren Frieden mit Hitler machten. Notdürftig die Selbstachtung wahrend, stellten sie sich dem Aufstiegswerk zur Verfügung. Im sprachlichen Ummanteln demütigender Kniefälle werden sie noch jede Menge Raffinesse entwickeln. Mit der Zustimmung des Zentrums und der kleineren bürgerlichen Parteien war das Ermächtigungsgesetz mit der nötigen Zweidrittelmehrheit angenommen und die Demokratie auf scheinbar demokratischem Wege abgeschafft. Jetzt sind wir auch verfassungsmäßig die Herren des Reiches, schrieb Joseph Goebbels am selben Abend in sein Tagebuch. Das war de facto falsch, denn die Abstimmung war unter dem Eindruck physischer Gewaltandrohungen erfolgt und damit nicht verfassungskonform. Aber dem Schein, die Demokratie hätte sich bereitwillig selbst abgeschafft, war Genüge getan. Hitler hatte seine Legalitätspolitik, die er zum Verdruss mancher Parteifreunde betrieben hatte, bis zum Ende durchgezogen. Im weiteren Verlauf der Parlamentssitzung zum Ermächtigungsgesetz wurde deutlich, auf welchem Niveau in den kommenden Jahren weiter regiert würde. Mit der üblichen Mischung aus Selbstmitleid, Zynismus und Aggression wandte sich Göring als Reichstagspräsident, Leiter der Sitzung, in seiner Abschlussrede gegen die angeblich verleumderische Presse der bereits exilierten Sozialdemokraten und Kommunisten. Meine Herren Sozialdemokraten, ich habe in diesen Tagen die Presse Ihrer Parteigenossen im Ausland gelesen. Schamloser, unmenschlicher hat noch nie eine Presse berichtet. In den Kot gezogen, in den Schmutz gezerrt werden die Männer, die heute das deutsche Volk regieren, als infame Idioten, als Provokateure, als lumpige Gesellen werden sie beschmutzt. Ihr redet von Menschlichkeit und eure Presse in Skandinavien beschmutzt heute noch meine eigene tote Frau. Jeder könne durch Deutschland gehen, fuhr Göring fort und sähe, es gibt keine ausgeplünderten oder zertrümmerten Geschäfte. Nicht ein Warenhaus, das zerstört oder beraubt oder behindert wurde. Gehen Sie doch durch all die Warenpaläste. Sie werden erkennen, dass nach wie vor die Herren ihren Reibach machen können. Gehen Sie weiter durch die Gefängnisse. Fragen Sie Herrn Thälmann, Herrn Torgler, ob Ihnen das Geringste geschehen ist. 3 Wochen zuvor war der KPD-Vorsitzende Ernst Thälmann verhaftet worden. Immer wieder wurde er im Laufe des Jahres vernommen und misshandelt. Anfang 1934 schlug man ihm bei einem Verhör in der Gestapo-Zentrale mehrere Zähne aus und traktierte ihn mit einer Nilpferdpeitsche. Der KPD-Fraktionsvorsitzende Ernst Torgler, seit dem Reichstagsbrand inhaftiert, saß Tag und Nacht gefesselt im Untersuchungsgefängnis Moabit. Göring setzte seine Rede damit fort, sich über die Flucht der KPD-Genossen lustig zu machen. Wenn Herr Thälmann darüber deprimiert erscheint, dass seine Anhänger zu Tausenden weglaufen, so liegt das nicht an uns. Ich kann ja schließlich nicht für seine Aufheiterung auch noch besondere Sorge tragen. Nichts ist den Leuten geschehen. Dass da und dort einmal diesem und jenem die Galle überlief und er sich gegen die fortgesetzten Verfolgungen und Angriffe endlich einmal zur Wehr gesetzt hat. Ja, meine Herren, Sie können doch von uns nicht verlangen, dass wir uns weiter so abschlachten lassen, wie wir das unter Ihrem System haben geschehen lassen müssen. Wenn verschiedene Abgeordnete von Ihnen in Schutzhaft genommen wurden, so seien Sie mir dankbar, dass ich das getan habe. Denn die Wut des Volkes über alles das, was Sie in den 14 Jahren getan haben, war so groß, so grandios, dass man wohl sagen kann, wenn das Volk nach seinen Rechtsbegriffen abgerechnet hätte, dann säßen sie allerdings nicht hier. Friedlicher, behauptete Göring zum Abschluss, sei Deutschland nie gewesen. Damit entließ er die Abgeordneten ins Dritte Reich. Der SPD-Abgeordnete Fritz Bade erinnerte sich, dass Abgeordnete der Zentrumsfraktion nach der Abstimmung weinend zu mir kamen und sagten, sie seien überzeugt gewesen, dass sie ermordet worden wären, wenn sie nicht für das Ermächtigungsgesetz gestimmt hätten. Mit den verfassungsmäßigen Rechten des Parlaments war der letzte Rest Weimar verschwunden. Auch wenn es auf den Straßen fast so aussah wie immer, sieht man von den Hakenkreuzfahnen ab, die überall das Stadtbild verunzierten. Schritt für Schritt wandelte sich die einst vielfältige Gesellschaft zur Volksgemeinschaft. Diejenigen ausstoßend, die man als Volksfeind brauchte, um das irre Konstrukt zusammenzuhalten. »Wie lange werde ich noch im Amt sein?«, schrieb der jüdische Romanistikprofessor Viktor Klemperer am 10. März 1933 in sein Tagebuch. »Vollkommene Revolution und Parteidiktatur«, notierte er. »Und alle Gegenkräfte wie vom Erdboden verschwunden. Dieser völlige Zusammenbruch einer eben noch vorhandenen Macht, nein, ihr gänzliches Fortsein, ist mir so erschütternd.« Bei einem ebenfalls jüdischen Kollegen kündigte das Dienstmädchen. Die brave Wendin Käthe. Es sei ihr eine sichere Stelle angeboten worden und der Herr Professor werde doch wohl bald nicht mehr in der Lage sein, sich ein Mädchen zu halten. Es waren die kleinen Vorgänge, die sich in der Summe zu einer hoffnungslosen Lage addierten und Schritt für Schritt, Schikane um Schikane bis zur Vernichtung steigerten. Dass der Nationalsozialismus in der folgenden Höllenfahrt 60 Millionen Menschen das Leben kosten sollte, darunter 6 Millionen ermordete europäische Juden und 12 Millionen ermordete sowjetische Zivilisten, konnte sich damals niemand vorstellen. Noch war, trotz aller Brutalität in den Verhörzellen, von den unvorstellbaren Verbrechen des Regimes, die später als Zivilisationsbruch nur notdürftig beschrieben werden konnten, wenig zu ahnen. Der von Verfolgung unbedrohte Teil der Deutschen fühlte sich im Aufwind der allgemeinen Erhebung, erwartete herrliche Jahre, Kraft durch Freude. Wer gut im Wegschauen und gewissenlos genug war, konnte in den ersten Jahren des Dritten Reichs durchaus noch auf eine gute Zeit hoffen. Es reichte, das fanatische Gegeifer der Nazis nicht ernst zu nehmen, um sich noch immer als Teil einer zivilisierten Nation fühlen zu können. Man musste nur entschlossen genug zur Seite blicken, wenn der jüdische Nachbar geschlagen und abgeführt wurde, und sich jeden Gedanken daran verbieten, was mit ihm geschehen werde. Viele der Innovationen aus der Weimarer Republik hatten noch einige Zeit Bestand. Nach außen hin ging sogar das rauschhafte Berliner Vergnügungsleben weiter. Die Tanzpaläste blieben offen, nur die Musik wurde langweiliger, sieht man von Teddy Staufer ab, der, häufig angefeindet, den Part des Swing im ansonsten gerne düsteren Pathos des NS-Musiklebens übernahm. Auch das Haus Vaterland, zunächst noch im jüdischen Besitz der Familie Kempinski, blieb geöffnet. Die Schwarzen und die jüdischen Künstler wurden entlassen, die Girl-Truppe aufgelöst. Der Kempinski-Betrieb wurde Schritt für Schritt arisiert und dem reinrassigen Aschinger-Konzern eingegliedert. Das Vergnügungsleben wurde schlichter, dafür völkischer, und das hieß auch, es wurde billiger. Die Freizeitorganisation Kraft durch Freude machte das Reisen, zuvor ein bürgerliches Privileg, zum erschwinglichen, durchorganisierten Volksvergnügen. Wer bei dem betont egalitären Gemeinschaftsleben nicht mitmachen wollte, konnte sich aber auch in Nazi-Deutschland distinguiert und ultramodern geben, vorausgesetzt, er war nicht artfremd oder Sozialist. Sogar das optisch avancierte Lifestyle-Magazin »Die neue Linie« erschien weiter. Der vom Bauhaus gekommene Layouter Herbert Bayer milderte den avantgardistischen Look nur sacht. In der Novemberausgabe des Blattes warb der Architekt Peter Behrens um die Anerkennung der Moderne als Teil der »Baugesinnung des Faschismus«. Er verwies auf Mussolinis Italien, wo man bei der Mailänder Triennale 1933 Mies van der Rohe, Erich Mendelssohn und Walter Gropius einen Ehrenplatz zugedacht hatte. Es sei eine Tatsache, schrieb Behrens, dass die moderne Bauweise, die in Deutschland geschaffen wurde, bei uns aber noch immer um ihre Anerkennung ringt, jetzt in Rom zum offiziellen Baustil des Faschismus erhoben worden ist. Selbst Mickey Mouse blieb präsent und in ganz Deutschland machte Coca-Cola Reklame. Eine Werbung für das amerikanische Getränk erschien 1938 sogar in der Zeitschrift Die Wehrmacht und empfahl den Soldaten eine erfrischende Pause mit Coca-Cola eiskalt. Im selben Jahr schaute eine selbstbewusste und dazu noch rauchende Marlene Dietrich, längst nach Hollywood ausgewandert und entsprechend oft angegiftet im NS-Blätterwald, auffordernd vom Cover der Zeitschrift Das Magazin den Betrachter an. Das Nazi-Regime kannte trotz aller Gleichschaltung Widersprüche, auch hinsichtlich seiner Ästhetik. So setzte sich Hitler persönlich für die serifenlose Schrift, sogar für die vom Bauhaus inspirierte Schrifttype Futura ein. Sie kam seinem Ideal monumentaler Modernität am nächsten. Die altdeutsch wirkende Fraktur hingegen war dem Führer ein Gräuel. Schnörkellos und ultramodern sollte das rassistische Gedankengut überbracht werden. Und ganz praktisch gesehen stand die nüchterne Futura im Dienst brutaler Macht. Befehle und Anweisungen konnten in den besetzten Gebieten müheloser gelesen werden als mit treu deutschen Lettern. Das sind abseitig wirkende Details, aber sie zeigen, dass die von vielen Nazis gehasste Modernität der Weimarer Republik mit Hitlers Machtübernahme nicht einfach von einem Tag auf den anderen ausgeschaltet war. Der Nationalsozialismus sah sich vielmehr auf der Höhe der Zeit und schaffte es, die antimodernen, hinterwäldlerischen Teile seiner Gefolgschaft mit dem rabiaten Modernismus einer autoritären Leistungsgesellschaft in Einklang zu bringen. So gab sich der NS-Staat als moderner Sozialstaat, der Wohlstand für alle Volksgenossen versprach, technische Höchstleistungen propagierte und die Standes- und Klassendünkel abschaffte. Die inneren Widersprüche wurden zusammengezwungen durch eine Heilserwartung, die den permanenten Kampfmodus brauchte. Die vorübergehende Versöhnung von Agrarromantikern und modernen Sozialtechnokraten gelang auf den Fundamenten eines fanatischen Rassenhasses, in dem den Juden ursächlich die verhassten Eigenschaften der Moderne zugeschrieben wurden, um sie dann mit modernsten Mitteln bürokratischer Erfassung und Verwaltung zu verfolgen. Die Ausgrenzung vollzog sich in einer furchtbaren Gewaltdynamik bis zur systematischen Ermordung. Das Phantom der Volksgemeinschaft konnte die realen Widersprüche nur überspielen, indem ihr Hochmut mit permanent wachsender Aggressivität unterfüttert wurde. Der Konstruktion von Artfremden, die unerbittlich ausgeschlossen und verfolgt wurden, schloss sich ein Vernichtungsfeldzug an, der nur wenige Flecken auf der Erde unberührt ließ. Dabei sonnte sich das moralisch verkommene Land im Glanz einer herausgehobenen Kulturnation. Mehr als ein Viertel seiner Kultursubventionen gab der NS-Staat für das Theater aus. Statt der entarteten Exzesse der Weimarer Systemzeit, angeblich nur inszeniert für eine dekadente Kulturelite, gab es nun vornehmlich Schiller, Goethe, Kleist in erhebenden, volksnahen Inszenierungen. Mit Erfolg. Zwischen 1938 und 1940 stiegen die Zuschauerzahlen um ein Drittel auf 40 Millionen an. Zufrieden behauptete Joseph Goebbels, Volk und Theater sind nun zwei Begriffe, die sich wieder ergänzen und bedingen. 1940 ordnete Hitler die Fortführung der Wagner-Festspiele in Bayreuth auch für die Kriegszeit an und erschloss gleichzeitig neue Publikumsschichten. Statt wie bisher vor bürgerlichen Zuschauern in Festgarderobe, nun vor Arbeitern und Soldaten, die auf Kosten des Staates auf den grünen Hügel gebracht wurden. 1930 war noch kaum zu ahnen, in welch erschütterndem Maße die Nationalsozialisten ihre Pläne für Deutschlands Erwachen umsetzen würden. In diesem Jahr nahm Marlene Dietrich eines der schönsten Lieder auf, die Friedrich Holländer, der große jüdische Revue- und Filmkomponist der 20er Jahre, geschrieben hatte. Wenn ich mir was wünschen dürfte. Es handelt vom Glück der Ambivalenz. Ein melancholisches, zutiefst anti-utopisches, sehr kurzes Lied. Nachdenklich, fast nur hingehaucht, besingt die Dietrich das Gegenteil eines Höhenrauschs, den Wunsch nämlich nur, etwas glücklich zu sein. Im Nachhinein betrachtet, was für ein Luxus! Wenn ich mir was wünschen dürfte, käme ich in Verlegenheit. Was ich mir denn wünschen sollte, eine schlimme oder gute Zeit? Wenn ich mir was wünschen dürfte, möchte ich etwas glücklich sein. Denn wenn ich gar zu glücklich wäre, hätte ich Heimweh nach dem Traurigsein. So weise, so realistisch, so kokett konnte sie klingen, die Weimarer Republik. Epilog. Als Adolf Hitler die Macht an sich riss, profitierten einige Menschen vorübergehend, für viele begann die Hölle auf Erden. Etliche flohen. Die berühmte Gesellschaftsfotografin Frieda Ries, mit der dieses Buch begann, war schon 1932 in Begleitung des ehemaligen französischen Botschafters Pierre de Margerie nach Paris gezogen. Nach der deutschen Besetzung Frankreichs half ihr der einflussreiche de Margerie, ihre jüdische Identität zu verschleiern. Als er 1942 starb, blieb sie ohne Schutz und weitgehend mittellos in Paris. Über ihre letzten Jahre ist nur wenig bekannt, nicht einmal ihr genaues Todesdatum. Die Frau, die einst das gesellschaftliche Leben Berlins bereicherte, starb einsam in Paris irgendwann im Jahr 1957. Philipp Scheidemann, der am 9. November 1918 die Republik ausgerufen hatte, flüchtete Anfang März 1933 vor der SA nach Salzburg und schließlich weiter nach Prag. Seine älteste Tochter und sein Schwiegersohn entzogen sich im Mai 1933 den Quälereien der NS-Behörden durch Selbstmord. Scheidemann starb im November 1939 in Kopenhagen, wo er die letzten Exiljahre in ärmlichen Verhältnissen verbracht hatte. Theodor Wolff, der Chefredakteur des liberalen Berliner Tageblatts, ging zunächst ins Schweizer Exil und kaufte sich später ein Haus in Sanary-sur-Mer an der Côte d'Azur, wohin sich viele Emigranten geflüchtet hatten. Im Mai 1943 wurde er von italienischen Zivilpolizisten in Nizza verhaftet und der Gestapo übergeben. Todkrank wurde er vom Gefängnis Berlin-Moabit ins jüdische Krankenhaus verlegt, wo er im September 1943 starb. Waldemar Pabst, als Offizier des Freikorps Garde-Kavallerie-Schützendivision, maßgeblich an der Ermordung Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts beteiligt, konnte trotz des Verdachts, Anhänger des ermordeten SA-Führers Ernst Röhm gewesen zu sein, Karriere im NS-Wehrwirtschafts- und Rüstungsamt machen. 1940 gründete er eine Import-Export-Firma, die Sfindex, die Waffengeschäfte zwischen der Schweiz und der Wehrmacht betrieb. Aus der Schweiz kehrte er 1955 in die Bundesrepublik zurück und betätigte sich weiter als Waffenhändler. 1970 starb er wohlhabend als NPD-Sympathisant. Ernst Jünger wurde zu Beginn des Zweiten Weltkriegs in die Wehrmacht eingezogen und diente ab Sommer 1941 im Stab des Militärbefehlshabers von Frankreich in Paris. Vornehm wohnte er im besetzten Hotel Raphael und genoss, zuständig für Abwehr und Feindaufklärung, das Leben in den eleganten Kreisen französischer Kulturkollaborateure. Zur NSDAP hielt er weiterhin Distanz, so verweigerte er dem Völkischen Beobachter den Abdruck seiner Texte. Wegen seiner Kontakte zu Widerstandskreisen innerhalb der Wehrmacht wurde er 1944 als wehrunwürdig entlassen. Jünger starb, bis zuletzt hoch umstritten, 1998 im Alter von 102 Jahren. Erich Maria Remarque hatte sich schon im August 1931 aufgrund seines Welterfolgs »Im Westen nichts Neues« eine Villa auf der Westseite des Lago Maggiore im Tessin zulegen können. Während des Krieges lebte er in den USA, meist ziemlich niedergeschlagen, betrunken und kettenrauchend. Trotzdem liebten ihn die Frauen. Marlene Dietrich und Greta Garbo hatten Affären mit ihm. 1958 heiratete er die Schauspielerin Paulette Godard, die frühere Frau Chaplins, das arme Waisenmädchen im Film Modern Times. Mit ihr kehrte er in sein Haus am Lago Maggiore zurück, wo er im September 1970 starb. Otto Dix, der grimmige Hyperrealist, verlor 1933 seine Professur an der Kunstakademie in Dresden wegen Verletzung des sittlichen Gefühls und Zersetzung des Wehrwillens des deutschen Volkes. Mit der Einstufung als entarteter Künstler hatte er kaum noch Verdienstmöglichkeiten, obwohl er sich auf eine unverfängliche Landschaftsmalerei verlegte. Wohlhabende Bürger halfen ihm mit privaten Auftragswerken über die Runden. 1945 zum Volkssturm eingezogen, geriet Dix in französische Kriegsgefangenschaft. Nach dem Krieg fand er durch seine Hinwendung zu christlichen Motiven Anschluss weder an den Realismus in der DDR noch an die abstrakten Kunstströmungen der Bundesrepublik. Er starb im Juli 1969 in Singen am Bodensee. George Gross emigrierte im Januar 1933 in die USA und blieb dort ein erfolgreicher Maler und Zeichner, auch wenn er stilistisch sehr stark schwankte und ohne die direkten Provokationen durch seine deutsche Umgebung an Schärfe verlor. Trotz der Anerkennung seiner Arbeiten in den USA und einem Wohnsitz auf Long Island plagten ihn Depressionen, verstärkt durch die niederdrückenden Nachrichten aus Deutschland. In den letzten Kriegswochen starb auch noch seine Mutter bei einem Bombenangriff auf Berlin. Seine Alkoholsucht verschlimmerte sich, zumal die Schicksalsgemeinschaft der New Yorker Immigranten zusehends zerfiel. So schrieb er 1950 in einem Brief an seinen Schwager über seinen alten Freund Walter Mehring. Mehring? Mein Gott, lebt in einem Kellerloch in New York. Wenn man da eine Kellerassel wird, kein Wunder. Sehe ihn kaum noch. Gross, der sich erst 1959 zur endgültigen Rückkehr nach Deutschland entschloss, starb am 6. Juli desselben Jahres, als er betrunken eine Treppe hinunterstürzte. Friedrich Muck-Lamberti, der wohl bekannteste Inflationsheilige der Weimarer Republik, lebte nach 1933 in Distanz zum NS-Regime, das sein Treiben misstrauisch beäugte. Er drechselte mit seinen verbliebenen Anhängern handwerkliche Produkte in einer Werkstatt, die sich Naumburger Werkschar nannte und Abnehmer in ganz Deutschland hatte. Ende der 40er Jahre ging er in den Westerwald, weil er in der DDR für seine esoterische Handwerksauffassung keine Unterstützung fand. Friedel Dicker, eine der erfolgreichsten Bauhaus-Absolventinnen, arbeitete nach ihrem Studium als Innenarchitektin, Malerin und Zeichenlehrerin und eröffnete 1931 in Wien ein eigenes Atelier. Schon früh wandte sie sich der Kunstpädagogik und den innenarchitektonischen Bedürfnissen von Kindern zu. 1936 emigrierte sie nach Prag, 1942 wurde sie zusammen mit ihrem Ehemann nach Theresienstadt deportiert und am 9. Oktober 1944 in Auschwitz ermordet. Nach der Befreiung des KZ Theresienstadt fand man zwei Koffer, in denen sich Zeichnungen von Kindern befanden, die Friedel Dicker im Lager unterrichtet hatte. Leo Nachtlicht, der Architekt des Gomenia-Palasts, verlor als Jude 1933 jede Arbeitsmöglichkeit. Seine Bitte um eine Arbeitserlaubnis in London wurde abgelehnt. Er starb 1942 mit 70 Jahren im jüdischen Krankenhaus Berlin, vermutlich nach einem Selbstmordversuch, während seine Frau nach Riga verschleppt und dort ermordet wurde. Alfred Döblin, für den Berlin der Mutterboden all seiner Gedanken war, blieb auch im französischen und amerikanischen Exil enorm produktiv. Aber keiner seiner vielen Romane erreichte auch nur annähernd die Popularität des Berlin-Alexanderplatz. Als Döblin 1945 im Dienste der französischen Militärbehörde zurückkehrte, um das deutsche Kulturleben zu reorganisieren und bisweilen sogar als Kulturoffizier in französischer Uniform auftrat, reagierten seine früheren Verehrer konsterniert. Verbittert über die verbreitete Ablehnung seiner Landsleute, emigrierte der Autor 1953 ein zweites Mal nach Paris. Er starb 1957 im Alter von 78 Jahren in einer Klinik in Emmendingen. Seine Frau nahm sich 2,5 Monate später in Paris das Leben. Beide wurden in Userra in den Vogesen beigesetzt, neben ihrem Sohn, der sich dort als französischer Soldat, getrennt von seinen Kameraden, beim Herannahen der deutschen Wehrmacht im Juni 1940 erschossen hatte. Josef Roth verließ am Tag der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler Deutschland. Seine Exilstationen glichen einer Irrfahrt, die in Paris endete, wo er 1939 starb, nachdem er in seinem Lieblingscafé zusammengebrochen war. Trotz widrigster Umstände war es dem alkoholsüchtigen Autor fast bis zum Schluss gelungen, produktiv zu bleiben. Seine Rettung hätte Irmgard Keun sein können, die ihm 1936 in Ostende begegnete. Unglücklicherweise war die Autorin des Romans »Das kunstseidene Mädchen« genauso vom Alkohol abhängig wie er. Entnervt von seiner extremen Eifersucht, hilflos gegenüber seinem qualvollen Leberleiden, verließ sie den innig Geliebten ein Jahr vor dessen Tod. Irmgard Keun hatte bis 1936 versucht, ihre schriftstellerische Existenz in Deutschland aufrechtzuerhalten. Mutig verklagte sie 1935 den NS-Staat vor dem Berliner Landgericht wegen der Beschlagnahmung ihrer Bücher und verlangte Schadenersatz. Natürlich verlor sie. Ihr Aufnahmeantrag in die Reichsschrifttumskammer, Voraussetzung für eine Publikationserlaubnis, wurde abgelehnt. 1936 ging sie nach Ostende in Belgien, ohne besonderen Grund, irgendwohin musste ich erfahren. Dort begann ihre leidenschaftliche, qualvolle Liaison mit Josef Roth. Nach den 2 Jahren mit ihm zog sie nach Amsterdam. Als die deutschen Truppen einmarschierten, legte sie sich mit Hilfe eines verliebten SS-Mannes eine falsche Identität zu und kehrte nach Deutschland zurück. Dort lebte sie nach dem Krieg zeitweilig in einem Schuppen auf einem Kölner Trümmergrundstück. 1950 erschien ihr Roman »Ferdinand, der Mann mit dem freundlichen Herzen«. Er blieb aber ebenso wie ihr Exilroman »Nach Mitternacht« ohne größere Beachtung. Wegen ihrer Trunksucht landete Irmgard Keun 1966 in einem psychiatrischen Krankenhaus. Der Stiefsohn eines ehemaligen Freundes machte sie dort 1972 ausfindig und ihr Schicksal publik. Kurze Zeit später wurde sie entlassen. Mitte der 70er Jahre begann ihre Wiederentdeckung und sie erlebte die stark anwachsende Beliebtheit ihrer frühen Werke, bevor sie 1982 im Alter von 77 Jahren starb. Egon Erwin Kisch, der rasende Reporter, unmittelbar nach dem Reichstagsbrand verhaftet, wurde am 11. März 1933 nach einer Intervention der tschechoslowakischen Botschaft aus dem Gefängnis entlassen. Seine tschechoslowakische Staatsangehörigkeit rettete ihm das Leben. Nach Stationen in Australien, Frankreich und den USA lebte Kisch in Mexiko, wo er zusammen mit Anna Segers dem Heinrich-Heine-Club, einer Immigrantenvereinigung, vorstand. Nach Europa zurückgekehrt, starb er 1948 in Prag. Arnold Bronnen, der Schriftsteller, der wieselflink von Ultralinks nach Ultrarechts und zurück wechselte, erhielt trotz seiner Freundschaft mit Josef Goebbels 1943 Publikationsverbot. 1944 eingezogen, desertierte er rasch und schloss sich österreichischen Widerstandsgruppen an. In den Nachkriegswirren machten ihn die Amerikaner zum Bürgermeister der kleinen Gemeinde Geusern im Salzkammergut. Nach gescheiterten Versuchen, in Wien zu reüssieren, ging Bronnen 1955, inzwischen KPÖ-Mitglied, nach Ost-Berlin, wo sein früherer Freund Brecht ihn im Berliner Ensemble unterbrachte und ein paar Aufträge für die Berliner Zeitung vermittelte. Er starb 1959. Louise Ebert, die ehemalige Etikettenkleberin in einer Bremer Zigarrenfabrik und First Lady der Republik, blieb nach 1933 bis auf 2 Hausdurchsuchungen unbehelligt. Ihre 2 noch lebenden Söhne, die 2 anderen waren im Ersten Weltkrieg gefallen, sahen sich jedoch schweren Schikanen ausgesetzt. Der Ältere, Friedrich Ebert Junior, Redakteur der Brandenburger Zeitung und SPD-Abgeordneter, verbrachte 1933 8 Monate in Haft, bis die Times über seinen Fall berichtete. 1943 verließ Louise Ebert Berlin wegen der Bombardierungen und kam bei Verwandten ihrer Schwiegertochter in Lahr im Schwarzwald unter. Ende 1945 zog sie nach Heidelberg, zum Geburtsort und Grab ihres Mannes, wo sie 1955 starb. Friedrich Ebert Junior wurde Mitglied der SED und war, zum anhaltenden Verdruss der Westberliner SPD, von 1948 bis 1967 Oberbürgermeister von Ostberlin. Sein Bruder Karl Ebert wurde 1946 SPD-Landtagsabgeordneter in Baden-Württemberg und blieb es bis 1964. Edwin Retzlob, der Reichskunstwart der Weimarer Republik, betätigte sich unter dem NS-Regime als freiberuflicher Schriftsteller und Kulturhistoriker. So veröffentlichte er 1940 das erfolgreiche Buch »Des Reiches Straße«, das Kulturgeschichte entlang der Via Regia von Frankfurt über Leipzig nach Berlin erzählt. Nach dem Krieg wurde er 1945 Mitbegründer und Herausgeber des Berliner Tagesspiegel. Retzlob gehörte zu den vehementen Verteidigern der inneren Immigration und griff den Exilanten Thomas Mann scharf an, weil der alle unter dem NS-Regime veröffentlichte Literatur für weniger als wertlos erachtet hatte. Hafte doch ein Geruch von Blut und Schande an ihr. 1949 wurde Retzlob für kurze Zeit Rektor der Freien Universität Berlin, wo man ihm vorhielt, zu viele Professoren mit NS-Vergangenheit toleriert zu haben. Er starb 1973 in Berlin. Martin Wagner, der Berliner Stadtbaurat, war nach seiner Entlassung im März 1933 arbeitslos, wurde 1935 städtebaulicher Berater in Istanbul und 1938 Professor für Städtebau und Landesplanung an der Harvard University in Massachusetts. 1952 reiste er durch Deutschland und war enttäuscht vom Wiederaufbau und der bundesrepublikanischen Städteplanung. Er starb 1957 in den USA. Bruno Taut, von den Nazis als Kulturbolschewist attackiert und um seine Professur gebracht, suchte zuerst Zuflucht in der Schweiz und ging dann nach Japan, bevor er 1936 Professor für Architektur an der Akademie der Künste in Istanbul wurde. 1938 entwarf er als letzten Auftrag den Katafalk Atatürks. Im selben Jahr starb er an einem Asthmaanfall. Marcel Breuer, der Miterfinder des Freischwingers, flüchtete 1933 nach Ungarn, zog später nach Großbritannien und schließlich 1937 in die USA, wo er zusammen mit Walter Gropius die Architekturfakultät der Harvard University aufbaute. Mit seinem eigenen Architekturbüro entwickelte er markante Gebäude wie das Whitney Museum of American Art. Er starb 1981 in New York. Paul Schulze-Naumburg, der Propagandist des Heimatschutzstils und bis 1945 Reichstagsabgeordneter, kam 1935 in Konflikt mit den monumentalen Bauvorstellungen seiner NS-Kollegen. Seine Pläne für die Umgestaltung der Nürnberger Oper im völkischen Stil gerieten den Machthabern zu bescheiden. In der Folge erhielt er als Architekt keine bedeutenden Aufträge mehr. Dennoch wurde er von Hitler in die 1944 erstellte Gottbegnadetenliste aufgenommen. Schulze-Naumburg starb 4 Jahre nach dem Krieg in Jena. Christian Schad, der Maler der Sonja im Romanischen Café, stellte im Nationalsozialismus das Malen bis auf wenige Ausnahmen ein und leitete stattdessen ab 1935 eine Brauerei. Seine enormen Fähigkeiten im altmeisterlichen Stil nutzte er für eine Auftragsarbeit. Er kopierte die Stuppacher Madonna von Matthias Grünewald für ihren ursprünglichen Standort in der Stiftskirche St. Peter und Alexander in Augsburg. Schad, dessen Werk in den 70er Jahren wiederentdeckt wurde, starb 1982 in Stuttgart. Albertine Gimpel, die Sonja des berühmten gleichnamigen Gemäldes von Christian Schad, wurde 1933 wegen ihrer jüdischen Herkunft von der Berliner Mineralölfirma Olex entlassen. In München freundete sie sich mit dem Maler Franz Herder an. Der Deutsch-Amerikaner rettete sie und andere jüdische Deutsche vor der drohenden Deportation. Beide emigrierten nach New York, wo das Paar 1948 heiratete. 1962 kehrten sie nach Deutschland zurück. Albertine Herder starb 1978. Ruth Landshoff-York führte ihr Leben im Exil so unkonventionell weiter wie in Berlin. In New York baute sie sich, weitgehend ohne Kontakte zur deutschen Emigrantenszene, eine Existenz als amerikanische Autorin auf. Neben 4 in den USA veröffentlichten Romanen schrieb sie Bühnenstücke für die New Yorker Off-Broadway-Szene, darunter 1963 Lullaby for a Dying Man, das Homosexualität und Todesstrafe thematisierte. Sie schrieb auch auf Deutsch, übersetzte amerikanische Literatur und veröffentlichte eigene Werke in Deutschland, zog es aber vor, in New York zu bleiben, wo sie in Greenwich Village die Künstlerszene fand, die ihr behagte. Hier arbeitete sie auch für das berühmte Avantgarde-Theater La Mama. Am 19. Januar 1966 starb sie im Foyer des Martin Beck Theater im Alter von 62 Jahren an einem Herzanfall. Claire Nore Stinnes, die von 1927 bis 1929 als erster Mensch im Auto die Erde umrundete, heiratete nach der Rückkehr den Fotografen und Filmemacher Karl Axel Söderström, der sie auf der Reise begleitet hatte. In Schweden bewirtschafteten sie bis in die 60er Jahre einen Gutshof der Familie Stinnes. Sie arbeitete außerdem in verschiedenen Führungspositionen des schwedischen Roten Kreuzes und starb 1990 in Björnlunda. Leni Riefenstahl drehte für das NS-Regime die Propagandafilme »Der Sieg des Glaubens«, »Triumph des Willens« und »Tag der Freiheit – Unsere Wehrmacht«. Später filmte sie mit dem Sonderfilmtrupp Riefenstahl den Überfall auf Polen. Trotz ihrer aktiven Beteiligung an der Propaganda wurde sie im Entnazifizierungsverfahren nur als Mitläuferin eingestuft. In der Nachkriegszeit arbeitete sie erfolgreich als Fotografin. Für die Sunday Times fotografierte sie bei den Olympischen Spielen in München. In dem Blatt erschien auch ihre Bildstrecke mit Fotos von Bianca Jagger. Leni Riefenstahl starb 2003 im Alter von 101 Jahren. Bela Balasch, Leni Riefenstahls Mitautor im Film »Das blaue Licht« von 1932, konnte, als er 1933 für Dreharbeiten in Moskau war, als Jude und Kommunist nicht mehr ins nationalsozialistisch gewordene Deutschland zurückkehren. 1945 zog er von Moskau nach Budapest. Sein letzter Film, für den er das Drehbuch schrieb, »Irgendwo in Europa« von 1947, erzählt von einer durch Ungarns Nachkriegschaos streunenden Kinderbande. Balasch starb 1949 in Budapest. Siegfried Translateur, der als 17-Jähriger den Sportpalastwalzer komponiert hatte, notorisch gespielt beim Berliner Sechstagerennen und ursprünglich bekannt als Wiener Praterleben, verlor wegen seiner teils jüdischen Abstammung fast alle Arbeitsmöglichkeiten und musste seinen Musikverlag verkaufen. Er wurde im März 1944 im Alter von 68 Jahren in Theresienstadt ermordet. Bayoume Mohammed Husen, der Askari aus dem Haus Vaterland, wurde 1935 entlassen, weil ein Kollege behauptete, er hätte 5 Mark unterschlagen. Er arbeitete daraufhin für eine Wanderausstellung, die für die Wiedererrichtung deutscher Kolonien warb. Bei Kriegsbeginn 1939 bat der einstige Kindersoldat in deutschen Diensten vergebens um die Aufnahme in die Wehrmacht. 1941 wurde er wegen Rassenschande angezeigt, nachdem eine Münchnerin ein Kind von ihm bekommen hatte. Als Häftling Nummer 39604 starb er am 24. November 1944 im KZ Sachsenhausen. Luise Solmitz, Lehrerin und passionierte Tagebuchschreiberin, verehrte Hitler weiter, auch als ihr Mann, der ehemals hochdekorierte Reichswehrmajor Friedrich Solmitz, nach Offenlegung seiner verheimlichten jüdischen Herkunft der Verfolgung und Drangsalierung ausgesetzt war. Er musste aus seinen nationalistischen Vereinen austreten, seine Waffen abgeben, das Hausmädchen entlassen. Ab September 1943 wurde er zur Zwangsarbeit eingezogen. Ständig in Angst, dass ihr Mann deportiert würde, entwickelte sich sogar Luise Solmitz zur Hitler-Gegnerin. Die ganze Familie überlebte. Ihre als Antisemitin erzogene Tochter heiratete nach dem Krieg, genau wie ihre Mutter, einen Juden. Iva, die zu den erfolgreichsten Fotografinnen der Republik gehörte, weigerte sich trotz vieler Warnungen aus ihrem jüdischen Freundeskreis, nach 1933 Deutschland zu verlassen. Bis 1938 arbeitete sie noch in ihrem Atelier, dessen Geschäftsführung sie zum Schein einer arischen Freundin überlassen hatte. Als sie das Studio endgültig schließen musste, hielt sie sich als Röntgenassistentin im jüdischen Krankenhaus in Berlin über Wasser. 1942 wurden sie und ihr Mann verhaftet und ins Vernichtungslager Sobibor deportiert, wo sie am 15. Juni 1942 ermordet wurde. August Sander konnte seine Arbeit an dem fotodokumentarischen Projekt Menschen des 20. Jahrhunderts im NS-Regime nicht fortsetzen. Die Wanderausstellung Menschen der Zeit wurde verboten. Sein Kölner Atelier aber betrieb er weiter und verlegte es 1942 schrittweise in den Westerwald. Auch nach dem Krieg blieb sein Großprojekt Fragment, bekam aber als solches internationale Anerkennung. Sander starb 1964 in Köln. Hans Zehrer, der Chef der jungkonservativen Monatszeitschrift Die Tat, fand wenig Gnade bei seinen Versuchen, sich Hitler anzudienen. Die Tat wurde 1934 verboten. Seine frühere Kritik an Hitler kostete dem Vertreter des Querfrontkonzepts jedoch nicht das Leben. Zehrer zog sich 1934 nach Kampen auf Sylt zurück und schrieb dort unter Pseudonym den Unterhaltungsroman Percy auf Abwägen. Auf Sylt traf er später Axel Springer, der ihn 1953 zum Chefredakteur der Welt machte, die er fast bis zu seinem Tod 1966 leitete. Lotte Lasersteins vielversprechend begonnene Karriere als Malerin wurde durch den Machtantritt der Nazis beendet. 1937 nutzte sie eine Einladung zu einer Einzelausstellung nach Stockholm zur Ausreise und nahm 60 Gemälde mit. In Schweden ernährte sie sich durch das Malen von Auftragsporträts, die von ihrem eigentlichen Können nur wenig verraten. Aber sie hielt sich mit Erfolg über Wasser. Erstaunt erlebte die vergessene Künstlerin im Alter von 88 Jahren, wie ihre Wiederentdeckung begann. Eine Ausstellung in der Londoner Galerie Agnews leitete 1987 mit fulminanten Kritiken ihre internationale Beachtung ein. Lotte Laserstein starb 1993 im schwedischen Kalmar. Kurt von Schleicher, kurzzeitig Reichskanzler im Winter 1932-33 und, wie Zehrer, Verfechter des Querfrontkonzepts, das unter Einbeziehung gemäßigter NSDAP-Leute eine Kanzlerschaft Hitlers verhindern sollte, zog sich als Privatier in seine Villa in Neubabelsberg zurück. Hier wurden er und seine Frau Elisabeth am 30. Juni 1934 von 6 unbekannt gebliebenen Mitgliedern der SA und des SD ermordet. Siegfried Krakauer, der Berliner Feuilletonist der Frankfurter Zeitung, schrieb seinen letzten Artikel für das Blatt am 28. Februar 1933, am Morgen nach dem Reichstagsbrand, bevor er 2 Tage später ins Pariser Exil ging. Nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht gelang ihm auf abenteuerlichen Wegen die Flucht nach New York, wo er zunächst als wissenschaftlicher Mitarbeiter des Museum of Modern Art die filmsoziologische Untersuchung From Caligari to Hitler schrieb. Auf Dauer mochte er nach Deutschland nicht zurückkehren. Zuletzt arbeitete er als Forschungsdirektor am Institut für angewandte Sozialwissenschaften an der Columbia University. Für diesen letzten Text aus Berlin war Krakauer zum ausgebrannten Reichstag an die Spree gegangen und stand inmitten der Menschen, die schweigend das Menetekel betrachteten. Auch Kinder waren darunter. Immer neue Trupps von Schulkindern mischen sich unter die Erwachsenen. Sie wittern Erregung und freuen sich ahnungslos über die Sensation. Wenn sie einmal groß sind, werden sie aus der Geschichte erfahren, was der Reichstagsbrand in Wirklichkeit zu bedeuten hatte. Sie hörten Höhenrausch, das kurze Leben zwischen den Kriegen, von Harald Jähner, gelesen von Frank Arnold, ein Hörbuch des Argon Verlags.